It's me, Mario. Zock on, zock hart. Herzlich willkommen bei der ersten Zock hart Folge im Jahre 2019. Bei der zweiten Zock hart Folge, wo der Herr Paki O'Hare von unserem sehr erfolgreichen und grandiosen, qualitativ hochwertigen Partner-Podcast Pixel und Plastik dabei ist. Und herzlich willkommen. Paki und Plastik. Paki und Plastik. Pixel und Paki. Geht alles. Außerdem ist das auch die erste Folge, die wir mit Video aufzeichnen. Da müsst ihr jetzt durch. Wir haben ja schon mal ein Video gemacht, als wir in dem Jugendhaus in Essen waren. Das stimmt, richtig. Aber da waren wir selber. Nee, das haben wir selber nicht auf den Kanal gepackt. Damit nur dort zu sehen. Ja. Da waren wir sogar live. Das war ein Livestream. Livestream bei Facebook. Nee, nicht bei Facebook, bei YouTube, ne? Das war ein Live-Podcast. Über künstliche Intelligenz. Richtig. Die Folge, die gibt es ja bei uns noch zu hören. Ich weiß gar nicht, welche Folge das war. Warum lachst du denn? Warum ist die künstliche Intelligenz so lustig? Alles gut. Guck dir die Folge mal an. Ich guck mir die ersten 20 Minuten erst für eine Pizza live auf YouTube. Ja, auf jeden Fall müssen die Leute sich jetzt uns drei Dullis auch angucken und nicht nur anhören. Schlimm genug. Es ist schon schlimm genug. Aber so ist es halt eben. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Sehr gerne. Ja. Kann ich, ich meine, die 100 Euro kriegen wir dann später, ne? Nach der Aufnahme. Ja. Ja. Ja. Ja, richtig. Ja. Und ich habe gedacht, weil ich ja sowieso unsere Folgen, unsere Podcast-Folgen immer als Audio Datei mit einem Bild bei YouTube hochlade, ist mir heute irgendwie ein Geistesblitz gekommen. Ich habe gesagt, lass uns doch einfach mal die Podcast-Aufzeichnung auch mit Video mitschneiden. Ja. Und dann kann ich das einfach bei YouTube hochladen. Und falls ihr das toll findet, könnt ihr uns das gerne sagen. Und bitte macht das Video aus. Ja, ihr könnt uns auch zum Beispiel so Sachen sagen, in unsere Kommentare könnt ihr uns schreiben, Paki, zieh nächstes Mal bitte was anderes an oder Jeschke, zieh dir mal irgendwie so einen lustigen Karnevalshut auf oder so. Und dann machen wir so Umfragen bei Instagram und dann könnt ihr entscheiden, was wir für Sachen anziehen. Das ist einfach so, das wird so ein Chaos dann sein. Ja. Na, die Kommentare werden sich überschlagen wie bei allen anderen Videos. Der Kommentarbereich explodiert wahrscheinlich. Ja, ey, mal sehen, weißt du? Die Leute, die gucken. Wenn die Chance aber haben, uns was Blödes anzuziehen. Ich weiß ja nicht. Ey, guck mal, das kommt bei Videospielen auch immer an. Wenn du dumme Kostüme hast. Ich mag das überhaupt nicht, ne? Nee, ich finde das super lustig. Bei Videos, wenn ich so in dem Videospiel bin und dann hat der auf einmal so eine bescheuerte, was weiß ich, Mütze auf, wo so ein Daumen dran ist, der so wackelt oder so. Was soll das denn? Kommt aufs Spiel an. Manchmal finde ich das lustig, manchmal finde ich das dämlich, ne? Es also, gibt einen Tony Hawk-Teil, da konntest du auf so einen komischen Bullen reiten. Ja, und dann hast du damit. Du kannst auch Spider-Man machen. Ja, das war ja noch okay, weil du noch Skateboard gefahren bist. Das sah cool aus. Du bist auf so einen Bullen geritten, der dann gefahren ist. Das macht überhaupt keinen Sinn. Also, ich bin großer Kostümfreund bei Videospielen, gerade bei Fighting Games. Finde ich das ganz toll, wenn man. Ja, bei Fighting Games ist natürlich was anderes. Viele, gerade wenn du online spielst, hat das ja auch was mit deiner Identität zu tun. Ne? Viele coole Kostüme hat. Finde ich super. Wenn du irgendwie eine Farbkombination und ein Kostüm hast, was sonst irgendwie kaum jemand benutzt, dann weiß man, wenn man online spielt, ey, das ist ja der Paki. Ja. So. Gegen den habe ich eine Chance. Yes! Der kommt aufs Spiel an. Kommt aufs Spiel an. Wenn ich jetzt so ein Rollenspiel spiele oder so ein GTA und dann als Clown rumlaufe, finde ich Quatsch. Ja. Ja, geht so. Wobei GTA ist halt auch einfach albern, ne? Ja, trotzdem. Weiß ich auch nicht. Schlimmer finde ich das so bei diesen, also früher war das bei Counter-Strike so und jetzt auch bei diesen ganzen neuen Ballerspielen, wenn alles so knallebunt wird, die Waffen so in Neon und alle sehen so aus, wie als wenn die gerade auf so einen Rave gehen. Weißt und so. Du was? Ja, aber das ist genau, meine Meinung ist, Kacke. Das ist genau der gleiche Schlag Mensch, der sich auch das Auto tunt. Also so irgendwie Unterbodenbeleuchtung, Spoiler, Ex-Spoiler und irgendwie so eine Lacklegierung, die sich in der Sonne irgendwie verändert. Oder irgendwie so eine Scheiße. Ja, kann sein, keine Ahnung. Das ist das sind die gleichen Leute, die dann ihre AK-47 in Gold und neongelben Schriftzug und japanische Symbole drauf. Kanji oder was. Keine Ahnung. Wir reden heute über, Jeschke, bitte einmal präsentieren. Ah, Mist, das hören ja jetzt die Podcasts. Das sehen ja die Podcast-Hörer gar nicht. Wir müssen darauf achten. Ich kann den Namen sagen. Nur PlayStation 1. Classic Mini. Classic Mini. Ganz genau, da reden wir drüber. Wir sprechen über die Spiele, die enthalten sind. Ja. Wir bewerten diese Auswahl und werden Sony unsere Meinung dazu nennen. Ja, auch die Konsole werden wir uns mal angucken. Rage-Modus. Genau, wir packen die gleich mal aus. Ja. Und im gleichen Zuge habe ich mir überlegt, die Tatsache ist ja, die PlayStation Classic Mini ist schon auf dem Markt. Das bedeutet, jetzt kann man nichts mehr daran tun, was für Spiele da drauf sind. Naja, du kannst ja genau wie die SNES-Mini und so cracken und dann draufpacken, wo du Bock hast. Ja, dafür brauche ich mir das nicht kaufen. Nee, da habe ich gar nee außerdem ist die Raspberry Pi oder die alte Xbox habe ich aber ja gebaut. Raspberry, was soll, da brauche ich mir so ein Ding nicht cracken. Ich habe letztens gelesen, hier wieder gefälliges Halbwissen, dass der Emulator auf dem Ding schlechter ist, als wenn du dir einen SNES-Mini da den PlayStation-Emulator runterlädst, da laufen die Spiele flüssiger als hier drauf. Ja. Kann sein. Ich habe auch gehört, dass sie schlecht emuliert sein sollen. Ich habe auch gehört, dass Nintendo jetzt irgendwie so eine ROM-Seite da irgendwie verklagt und so. Ja, also, die ist schon, die ist down, die Seite. Also ob ich da so Bock drauf habe, weiß ich nicht, für die Games. Emu Paradise. Das ist mir auch alles zu doof, deswegen, ich habe keinen Bock auf diese ganze Emulation. Und das ist nämlich der Grund, aber da kommen wir eigentlich gleich drauf zu sprechen. Oder könnte man auch eigentlich jetzt schon sagen. Ich finde nämlich, diese Mini-Konsolen, die haben ein ganz besonderes Potenzial komplett ausgelassen. Und zwar den Online-Shop, ganz genau. Nintendo und Sony hat Online-Shops, wo es alte PlayStation, NES oder Super Nintendo-Spiele zum Downloaden gibt. Warum bauen die diese Shop-Anbindung nicht in diese Mini-Konsolen ein? Dann gehst du online, dann hast du 20, 30 vorinstallierten Spiele und dann kannst du dir für einen Apfel und ein neues Spiel kaufen. Oder mit deinem Account die schon gekauften PlayStation-Spiele da draufladen und das Ding ergänzen. Und wenn du mega krass Bock hast, dann hast du irgendwann, dann kannst du vielleicht da noch die Speicherkarte ändern oder so bei der PlayStation Mini oder beim Super Nintendo Mini oder so. Und dann kannst du dir das Ding komplett vollballern mit allen Spielen, die es gibt. Das wäre doch der Hammer. Also mein Gedanke war, bei der NES Classic Mini und auch später bei der SNES Classic Mini will Nintendo kein Geld verdienen. Ja. Ne, da habe ich so gedacht, warum nicht in Double Dragon, warum nicht in Turtles für 99 Cent? Die Leute würden das, würden noch da dumm und dusselig kaufen. Ne, oder für 1,99 Euro. Auch für 5 Euro. Oder was weiß ich was. Ne? Also da habe ich auch, das kann ja technisch kein Aufwand gewesen sein, irgendwie da jetzt WLAN reinzubauen. Ne. Keine, also ich verstehe es nicht. Ja, liegt aber einfach an Lizenzen. Du musst die Lizenz dafür kaufen. Aber wenn es die Spiele doch schon gibt, so. Aber ganz genau, es gibt doch viele Spiele schon im Store. Ja. Das heißt, wir haben dafür schon die Lizenz. Ja, klar. Nee. So. Ja. Irgendwelche, ja, ist so. Also das habe ich auch nicht ganz verstanden. Ja gut, das ist nicht ganz korrekt. Ich glaube, wenn du jetzt Konami bist und du, oder was haben wir denn auf der PlayStation nicht drauf? Wenn jetzt Crash Bandicoot, also Activision, Ja, da war ja klar, warum kein Crash Bandicoot drauf ist, weil jetzt halt die Trilogie erschienen ist. Okay, dann vielleicht irgendwas anderes. Crash Team Racing, Konami. Ja, gut, aber Lizenzen hin und her. Die Möglichkeit ist ja komplett ausgelassen worden. Ja, genau. Das ist schon Quatsch. Das muss eigentlich, sagen. Also. Da könnte man für das Gerät immer noch ein paar Lizenzen irgendwie weglassen, wenn sich da irgendjemand querstellen würde. Ne? Ja. Ich verstehe es auf jeden Fall nicht, denn meine Meinung ist, ich hätte mir ein NES Classic Mini gekauft oder ein SNES Classic. Wenn es diese Store-Anbindung zum Nintendo eShop gegeben hätte, voll. Weil ich habe zum Beispiel, ich habe ein paar NES-Spiele auf dem 3DS, ich habe ein paar NES-Spiele auf der Wii U, auf der Wii, ich habe ein paar Super Nintendo-Spiele auf der Wii U und das ist doch alles, dann muss ich die Konsole anmachen, um Earthbound zu spielen, dann muss ich die Konsole anmachen, um Mega Man zu spielen, dann ist es einfacher, die Originalkonsolen für mich zu benutzen. So, jetzt ist aber ja der Punkt, viele Spiele sind saumäßig teuer, wie zum Beispiel Earthbound. So. Wenn ich mir das jetzt auf meinen Super Nintendo Mini runterladen kann, ist das da drauf? Mm-mm. Earthbound? Nee. Okay. Nee, Earthbound ist nicht drauf. Auch Panne. Der teuerste Spiel, weißt du, nicht da drauf packen. Müsste man gleich mal eben einer goggeln. Ich gucke. Ja. Ich gucke. Guck mal. Jedenfalls, ne, oder andere teure Spiele, die ganzen Mega Man X-Teile oder, was weiß ich, Chrono Trigger oder, ne, den ganzen Quatsch. Dann, warum denn nicht? Da hätte Nintendo was für, die könnten 50-50 Split machen mit der Firma, die das gemacht hat, mit Capcom oder Konami und zack, dann hast du irgendwie deinen Mega-Gewinn da. Also versteht keiner, geht glaube ich allen Leuten auch ähnlich, weiß ich nicht, was Nintendo sich dabei gedacht hat. Keine Ahnung. Sony auch, weil wie gesagt, im PSN, ich habe diverse... Earthbound ist drauf. Ah, okay. Top drauf, ne? Ja, hätte ja auch Sinn ergeben, ne? Ich habe diverse PlayStation, Original-PlayStation-Titel mir schon im PSN gekauft, weil ich die nämlich auf der Vita spielen kann und auf der PSP. Mm. Und dafür finde ich das total geil. Ich habe Final Fantasy VII komplett auf der PSP durchgespielt. Oder Resident Evil 1 und 2 jetzt letztes Jahr nochmal auf der Vita. Mm. Und wenn ich mir die dann einfach, weil ich die eh schon gekauft habe, über meinen Account auf die Mini runterladen könnte, das ist doch geil. Keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, verstehe es auch nicht. Aber abgesehen davon mag ich die Mini-Konsolen, wenn die Spielauswahl gut ist, eigentlich sehr gerne. Ich hoffe ja sehr auf einen Gameboy-Classic. Genau, mach doch mal aus. Ja, Gameboy-Classic-Mini könnten wir auch mal. Finde ich auch gut. Mit Backlight fände ich cool. Ja. Mit 20 vorinstallierten Spielen. Screen. fände ich cool. Und wenn dann vielleicht noch die Möglichkeit ist, richtige Cartridges, Akku und seine alten Cartridges vielleicht noch zu benutzen. Das wäre der einzige Grund, warum ich wieder kaufen würde. Das wäre der Hammer. Ja. Und dann gebe ich für das Ding auch gerne einen Huni aus. Ja, ja, dann würde ich da auch 100 Euro rausgeben, ohne Frage. Also wenn ich damit original Gamer-Spiele spielen könnte und wenn trotzdem irgendwie 30, 40, 50 Spiele drauf. Genau. Die können alles, was Nintendo selber produziert hat. Klar, Tetris, alles Mario, Mario. Und alles. Wie viele Spiele haben die denn für den Gameboy? Hammer viele. Ja. Also Nintendo, wenn ihr das hört, bitte. Schönes Backlight, schön Akku. Der muss gar nicht viel kleiner sein. Ein bisschen dünner, ein bisschen slim, so fände ich ganz gut. Ja, Game Boy Pocket. Und halt einfach in der Pocket-Version. Den halt noch einen Slot lassen. Ja. Ne? Oder der Light. War doch der Light, ne? Mhm, genau. Game Boy Light ist ja Pocket nur mit Backlight. Die ist ja super klein. Ja, die ist super klein. Wir können die ja mal hier... Warte, komm, wir halten die mal im Vergleich neben die... Jetzt sieht es aus, als ob die so ein Drittel von der PlayStation wäre. Ja, eher ein Viertel, ja, ein Drittel. Ja, ungefähr ein Drittel. Und die Konsole selber fühlt sich auch, finde ich, noch ganz gut an. Wie schön wäre die bitte als Handheld. Ne? Du hast hier ja den... Oder? Ja, oh, ne? Du kannst perfekt in der Hand halten. Hier, ja, den hier es Display. Gab ja auch mal so ein Klappbildschirm für die PlayStation. Ja, stimmt. Ja. Gab es die für Original-PlayStation auch oder Mini, für die One, ne? Oder für die One, ja. Ja. Auf jeden Fall an und aus, Reset. Ja. Haben alle Funktionen, ne? Fühlt sich noch ganz gut an, aber dann kommen wir auf jeden Fall schon zu einem Schwachpunkt. Ich kann das ja schon beurteilen, weil ich die schon hatte. Und ihr beide seid da quasi zwei Menschen, also könnt ihr euch mal die Controller auch angucken. Und pack euch mal aus. Die finde ich, die sind sehr unwertig, finde ich. Die fühlen sich sehr leicht an, sehr... Aber nimm mal zum Fakt, du hast doch auch einen PlayStation-Controller hier, ne? Ja. Also finde ich jetzt auch nicht besonders geil, so vom Feel. Ich finde die Knöpfe nicht so schön. Mhm. Finde ich nicht so geil. Fühlt sich leicht anders an. Fühlt sich anders an, ja. Fühlt sich aber nicht gut an. Ich habe das Gefühl, der Plastik ist irgendwie ein bisschen anders. Der ist hier hinten dünner, habe ich das Gefühl, oder? Ja, und leichter und er fühlt sich auch billig an einfach. Das muss man so sagen. Gefällt mir nicht so gut. Warum haben sie das denn? Da kommt die richtige PlayStation-Goodness raus. Das sind die gleichen Maße, ne? Aber der fühlt sich... Ja, der fühlt sich besser an, finde ich. Ja. So. Es ist schwer zu sagen, warum, ne? Aber irgendwie... Ich finde auch die Knöpfe nicht besonders... Also die reagieren nicht besonders auch, gut, wenn man damit spielt. Das ist auch alles matt. Die neuen Controller und die alten waren ja Hochglanz, ne? Ne? Die, also oder ist das nur, weil der Strich damit so aufgezockt hat? Nee, die waren schon Hochglanz. Doch, das ist immer so, ne? Ich kaufe ja viel gebraucht, auch hier in Duisburg, in so einem An- und Verkaufladen und so. Und da kannst du original nicht einen PlayStation 4 Controller kaufen, weil die alle so glatt geruht. Ich weiß, was die Menschen damit machen. Vier. PlayStation 4 Controller? Kannst du nicht kaufen. Was machen die denn damit? Weiß ich, was die was damit machen. Was spielen die denn? Aber es ist spiegelglatt, als wenn die den ganzen Tag das Ding sich so irgendwie über die Murmel reiben. Keine 20 Ahnung. 20 Stunden Track and Field. Auf jeden Fall, finde ich, fühlen die sich nicht so geil an und die Knöpfe reagieren nicht gut. Also, wenn wir die später mal anschließen wollen, sollen, wie auch immer, oder vielleicht auch nicht. Bei Tekken-Spielen zum Beispiel kann ich das beurteilen. Die reagieren nicht so gut. Mhm. Ich finde auch die Kabel wieder extrem. Ja, kurz, ne? Kurz. Also aber mein NES Classic Mini hört ja gefühlt hier irgendwo auf. Ja, ja. Ne? Weil ich schon sympathisch finde, dass die trotz USB genau dieselbe Anschlussstelle haben. Ja, das ist ganz niedlich. Das sieht bei der alten PlayStation aus, sieht ja richtig auch der Karton aus. Ist schön und auch die Konsole. Da sind auch ein paar schöne. Ist auch schnuckelig, ja, das stimmt. Hast du jetzt gezahlt, sagst du? Naja, ich habe die halt bei direkt am Release-Tag gekauft. Ach so. Ich hätte mir die zurücklegen lassen im GameStop und 99,95 €. Dann musst du dich doch jetzt echt verarscht fühlen, dass einen Monat nach Release das Ding offiziell auf 9, oder nicht offiziell, aber halt bei allen möglichen Händlern auf 79,99 €. Hatte ich euch ja geschickt dann, ich hatte die ja jetzt gesehen. 20 Euro günstiger. Grundsätzlich würde ich die heute auch nicht mehr kaufen, das sage ich ganz ehrlich. Ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat, vielleicht... War das... Alte PlayStation Kit. Nee, gar nicht. Weißt du, was das war? Das war die Geschichte von der NES Classic Mini. Weil die war ja relativ schnell vergriffen. Ja, und jetzt kriegst du die für 50 Euro. Für 50 Euro kriegst du die mittlerweile. Ja. Ja. Für 49. Und die hat ja 9,69 € gekostet. Und ich habe die gesucht wie einen Blöden. Und bin ja dann durch viel Glück auch und durch eine ganz, ganz nette Mitarbeiterin von GameStop da rangekommen, die dann zu mir gesagt hat, die liegt hier hinten rum. Und der Typ holt die seit 3 Tagen nicht ab, kannst du haben, so. Und Super Nintendo war ja wieder eine andere Geschichte, da war ja wieder relativ, die Auflage relativ hoch und da ist, ne, ist ja nicht so eine Knappheit, oder ist die Knappheit auch künstlich erzeugt worden, weil klar. Die NES Classic Mini, die konntest du ja noch vor dem Release, Spiele. Konntest du die ja kaufen. Ach so, ja, stimmt. Konntest du die Quittungen kaufen von Typen, ja, die für 350 Euro verkaufen wollen. So, hier oben. Und dann habe ich halt gedacht, komm, nimm sie mit. Und wir, ihr wisst das ja, im Dezember, man hat ein bisschen Weihnachtsgeld drauf und so. Und dann sitzt der Taler ein bisschen lockerer. Ich weiß auch, wie das ist. Ja, ich hab auch ein bisschen Geld ausgegeben. Ja, dann sitzt der Taler ein bisschen lockerer, ja, ja. Dann nimmt man die mit und dann ärgert man sich. Und ich habe mich eigentlich direkt, eisegal, jetzt habe ich sie. Und sollen wir mal einmal kurz vorlesen, welche Spiele dabei sind? Ja, ja. Was haben wir jetzt? Lass uns nochmal ganz kurz eben die Hardware, die zwei Controller, die Konsole, dann ist ein USB-Kabel dabei. Und das ist natürlich wieder keine Stromquelle dabei. Also ich muss wieder... Also es wird über USB gespeist, aber du musst das irgendwie in deinen Handy-Charger oder halt einen extra USB-Stromstecker dazu kaufen. Genau, also diese Charger sind nicht dabei, ist bei keiner Mini-Konsole dabei, auch bei einer NES und bei einer SNES nicht. Ja. Du kriegst halt immer nur dieses USB-Kabel so und du musst diesen Steckdosenstecker... Ja, du kannst ja noch einfach an deinen Fernseher anschließen per USB. Dadurch kriegt der Saft. Das weiß ich nicht, ob der Saft da reicht. Ob das weiß ich auch nicht, ob das ausreicht. Können wir gleich mal testen. Können wir mal gucken. Können wir mal testen, aber du kriegst auf jeden Fall keinen Strom. Ja, ist trotzdem scheiße. Kein Stromkabel. Kostet nichts. Ja, geht so. Wenn du den einkaufst, kostet der mindestens 5 Euro. Ja. Na, aber für die Firma jetzt nicht. Ja, wenn die davon 5 Millionen Stück Centbeträge. Ich stell das mal hier rüber jetzt einfach. Das können wir ja gleich wieder verpacken. Genau. Und und HDMI-Kabel halt. Ne? Ja, ja. Ja, immerhin, ne? Ja, ja. Ich glaube ja auch, weiß ich nicht, was bei der Wii U, wo kein HDMI-Kabel dabei war oder so. Es gab bei irgendeiner Konsole war auch keins dabei. Gameboy. Da war kein. Da weiß ich auf jeden Fall, dass da kein HDMI-Kabel war. Ja. Ja, PSP. Okay, wir reden heute darüber, welche Spiele wir persönlich uns gewünscht hätten auf dieser vorinstallierten Konsole. Und welche Spiele drauf sind und welche wir von der Liste streichen würden. Genau, und im Zuge dessen auch so ein bisschen grundsätzlich über die PlayStation 1. So, ne? Genau, können wir ein bisschen... Ja, hauptsächlich aber irgendwie so über die Klassiker, einfach die wir uns gewünscht hätten auf der Konsole. Ja. Ich glaube, jeder von uns hat sich ein paar Sachen überlegt. Ich habe mir hier 2, 4, 6, 8 Spiele habe ich hier gestapelt. Die würde ich austauschen, also 8 von der PlayStation runterschmeißen oder diverse runterschmeißen, okay, ja, du musst, die ich brauche, und dann die da reinnehmen. Und dann könnt ihr mal überlegen, was ihr so erzählt. Wolltest du denn die Spiele jetzt einmal ganz kurz vorlesen? Ich würde einmal kurz vorlesen. Und wollen wir dann auch eben sagen, finden wir gut, finden wir nicht gut oder die Liste erstmal so unbesprochen da stehen lassen? Nö, wir können jeder gut oder nicht gut. Titel können wir brauchen da jetzt ja keinen kein so Review, oder aber zwei. Ja. Daumen hoch, Daumen runter. Battle Arena Toshinden. Mega. Finde ich gut. Gut. Spiel keine Fighting Games. Ist kein gutes Fighting Game jetzt im Vergleich zu anderen. Aber ist auf jeden Fall, wenn man Fighting Games mag, ist schon ein Stück Geschichte so. Ne? Ja, aber hättest du dann nicht lieber einen Street Fighter irgendeine Version für die PlayStation? Da kommen wir gleich bei der Liste nochmal drauf. Ist halt kein, also ne, da ist halt, für mich ist das fast ein anderes Genre. 2D-Kampfspiel und 3D-Kampfspiel. Das ist einfach was anderes. Und Waffen. Und Waffen ist auch nochmal eine Sache. Da ist natürlich die Frage, ich habe die Tage den Region Free Gamers Podcast gehört, den ich sehr schätze und sehr empfehle. Der ist allerdings auf Englisch. Der ist entstanden aus ein paar Instagrammern, die zusammen jetzt den Podcast machen. Und die haben auch über die PlayStation Mini gesprochen, welche Spiele die austauschen würden. Fand ich ganz witzig, weil wir vorher auch die Idee hatten und dann kam deren Folge raus. War es Schweinerei. Ja, wir werden abgehört. Dreist. Aber die Tatsache ist, die haben darüber gesprochen, auch Battle Arena Edition raus, Schallspiel. Mhm. An sich ganz cool. Und damals, als es rauskam, das ist nämlich der Punkt, damals, als es rauskam, fand man es geil. Ich finde es auch immer noch aber okay. Nicht so gut gealtert. Nein. Und dann ist nämlich die Frage, nimmt man stattdessen vielleicht Soul Blade oder Ehrgeiz oder was gab es da noch? Bushido Blade war das, ne? Genau. So, also nimmt man vielleicht einen anderen Waffenfighter, der insgesamt qualitativ besser ist oder so, ne? Ist die Frage. Ne? Was war denn mit Soul Edge? Ja, Soul Edge ist Soul Edge. Also Soul Blade, also das japanische Battle, Soul Edge. Ja, Battle Arena Toshinden hat schon so ein bisschen Kultpotenzial. Ja? Finde ich auch. Okay. Ich mag das, dass es schnell. Ich finde die Grafik eigentlich immer noch ganz okay. Und ich finde Battle Arena Toshinden auch okay. Ja. Mhm, okay. Zweites Spiel, Cool Borders 2. Nicht gut. Brauch keine Sau. Ich mag auch Cool Borders. Ich hätte mir SSX mehr gewünscht. SSX wäre auch richtig gut gewesen. Ich muss sagen, ich stehe auf Snowboard-Spiele. Mega. Ja. Ich habe sogar eine kleine Snowboard-Spiele-Sammlung. Manchmal kaufe ich einfach Snowboard-Spiele. Egal, ob das jetzt gut oder schlecht ist, weiß ich dann nicht. Aber ich mag Snowboard-Spiele gerne. Aber Cool Borders muss ich nicht auf der Konsole haben, auf der Mini, weil habe ich keine Erfahrung oder beziehungsweise habe ich keine nostalgischen Gefühle. Hast du dann auf der PlayStation. Finde ich schon ganz okay. Snowboard fängt für mich an bei 1080 Degrees auf dem N64. War 1080 war gut. Und ist halt auch mit zwei Spielern spielbar. Also, das ist schön, ja. Ja, das ist natürlich wahrscheinlich auch ausschlaggebend, dass man hier ein paar Spiele hat, die man mit Multiplayer spielen kann. Ja, klar. Destruction Derby? Finde ich geil. Finde ich total daneben. Finde ich geil, finde ich aber Teil 2 habe ich auf meiner Liste, finde ich geiler. Ist Teil 2 war einfach ein besseres Spiel. Ist aber nur Singleplayer auch dann, ne? Ja, das stimmt. Ja, das ist nur Singleplayer. Ich bin bei Rennspielen halt fast raus. Ja, ich habe ja so ein ambivalentes Verhältnis zu Rennspielen. Hätten die jetzt Gran Turismo draufgenommen, hätte ich das verstanden, weil es für die PlayStation das war schon total wegweisend war, ne? Bahnbrechend. Fakt ist aber, ich mag keine realistischen Rennspiele. Deswegen interessiert mich Gran Turismo null. Ja, deswegen Destruction Derby, ne? Aber so Spaßspiele finde ich halt gut. Ja. Okay. Bei Destruction Derby kann ich es verstehen, weil das auch sehr, sehr kultig war. War einer der ersten Titel, sehr, sehr früh. Und in dem Moment, wo halt die Konsole auf den Markt kam, sind ja die Titel, die rauskamen, waren die, die dich als allererstes halt irgendwie so ein bisschen mitgeflasht haben. Und sehr, sehr oft hatten Konsolen bei Release-Start ja einfach kein gutes Line-Up. Und Destruction Derby fand ich gut. Aber wie gesagt, Destruction Derby ist cool, aber Teil 2 wäre cooler gewesen. Teil 2 ist einfach das bessere Spiel. Ja. Ja. Final Fantasy 7. Raus. Ja, aber ganz ehrlich, ne? Das ist, gibt's so, für PlayStation. Ich hätte den Daumen runter gezeigt. Entschuldigung. Ja. Ich bin halt bei. Du spielst keine Rollenspiele, ne? Geht, ja, Rollenspiele nicht so super gerne und vor allen Dingen auch rundenbasierte Rollenspiele, da hört er dann ganz auf. Okay. Ich meine, klar, es hat einen Teil, wo viele Leute sagen, komm, ich habe das früher gespielt, ich kaufe den PlayStation Mini und spiele Final Fantasy 7. Aber es gibt Final Fantasy 7 für als Download für die PlayStation 3, für Vita, für die PlayStation 4. Jetzt kommt 2035 kommt wahrscheinlich das Remake. Oder? Oder gibt es nur die alten Teile? Ich glaube nur die alten. Da bin ich mir nicht sicher. Dann kommt irgendwann das Remake, was jetzt gerade in Arbeit ist. Dann brauche ich nicht nochmal auf der PlayStation Mini nochmal Final Fantasy. Theoretisch nicht. Ich gebe dir da auch recht. Aber genau gleiche Argument wie gerade. Das ist für den gesamten Raum der Konsole ist das ein absoluter übertriebener Klassiker. Ja, natürlich, und klar. Ja. Leute haben sich das nur gekauft, die PlayStation, für Final Fantasy 7. Und hier werden und sich auch einige nur die Mini gekauft haben für PlayStation 7, um einfach nochmal zu spielen. Ja. Aber wie gesagt, wenn jemand wie wir, die halt hier die Konsolen stehen haben, für die lohnt sich dann nicht, jetzt auf der PlayStation Mini Final Fantasy 7 zu spielen. Da hätte ich mir ein anderes Spiel gewünscht. Also können wir gleich dann. Und ich bin bei Rollenspielen. Vielleicht muss ich auch mal die Geduld aufbringen. Du musst einmal, musst du dich reinfuchsen. Ist jetzt so. Es gibt wahrscheinlich das eine Rollenspiel. Sarah, meine Frau zum Beispiel, die fand Rollenspiele auch immer super langweilig. Wenn ich gespielt habe, hat die gesagt, die ganzen Kämpfe, was ist denn das? Das ist ja, da musst du warten und langweilig und scheiße. Also, mochte sie gar nicht. Und dann haben wir Nino Kuni angefangen und haben da 25 Stunden lang gespielt, obwohl das Kampfsystem von Nino Kuni ist überhaupt nicht gut. Das war richtig scheiße, ey. Aber es gibt auch Rollenspiele, die ich mag. Ich habe zum Beispiel damals Baldur's Gate habe ich gesuchtet, fand ich mega gut. Okay. Ich fand halt Fallout 1 und 2 super gut. Das sind halt westliche Rollenspiele. Mm. Die sind inhaltlich so vom Ding. Feeling her, es ist kein JRPG. Nein, ich sag das jetzt auch mal ganz böse, diesen ganzen Japano-Rollenspiel-Kack habe ich null Bock drauf. muss man wollen, ne? Muss man wollen. Ich hab da Bock drauf. Er hat keinen Bock auf Fighting Games, so ist das halt. Genau, ne? Richtig, ne? So ist das. Und wir mögen alle keine realistischen Racer, ne? Da muss ich ehrlich sagen, für PlayStation 2 Gran Turismo 3 habe ich ganz, ganz lange gespielt. Mit einem Kollegen auch 24 Stunden Rennen und so ein Quatsch. Ich habe mir das zum Release gekauft, weil der Hype so groß war. Ich habe gedacht, boah, Alter, sogar die Grafik ist so Hammer, ne? Okay, ich kauf's mir jetzt, ne? Hab da gespielt, die Tutorials fand ich ultra dumm und langweilig. Und habe gedacht, okay, jetzt haben wir nichts für dich. Auch hab Motorsport. Schokoladen verkauft irgendwie. Okay, Motorsport egal. Interessiert mich auch insgesamt. Mich auch nicht, aber gerade ich egal, ob Moped so oder Auto oder Tourenwagen oder ist mir total egal. Ich habe früher bei Formel 1 immer nur in den Start geguckt, um zu gucken, ob die sich in eine Karre fahren. Und dann war das so, dann war ich wieder ausgeschaltet. Ja, ich bin auch nicht für so, aber Gran Turismo auf PlayStation 2 fand ich irgendwie geil. Okay. Das sah fett aus. Ja, sah gut aus. Das hat sich gut gespielt. Da habe ich schon ein paar Stündchen rein investiert. GTA. Hammer. GTA 1 Bombe. Bombe. Also auch einfach aus, wenn man mal so. Nicht um das Spiel durchzuspielen, um Quatsch zu machen. Um Quatsch zu machen, um das witzig zu finden und einfach auch zu merken, krass, was das für ein Zeitsprung ist, was auf der PlayStation 1 GTA 1 war und was später. GTA dann, 5 ist, ne? Ja, oder auch schon GTA. 3 war der erste in 3D. Ja, ne? Also, ich habe GTA 1 halt auf dem PC gespielt. Unten rechts der Panzer. Und fand das im Hafen witzig. Stimmt. Ich fand das auch witzig. Dann nur Chaos machen. Ich fand das witzig, aber also für mich hat das auch mit der PlayStation nichts zu tun. Ich habe auch nicht eine Mission gemacht. Ja, ist eigentlich eher ein Computer, also PC-Spiel. Ja, für mich war das ein PC-Spiel. Ja. Und ja, wir hatten das auch auf PlayStation sogar. Ja? Mhm. Gebrannt natürlich. Ich nicht gebraucht. Und einfach nur Leute totfahren. Nicht runternehmen. Leute totfahren, ganz viele Sterne sammeln und dann in so eine Lackiererei fahren und wieder raus. Und das ist eine Mission. Alle Polizisten standen da, als du reingefahren bist. Dann kannst du wohl dann das Auto gewesen. Aber ohne Scheiß, ne? Das ist jetzt so Top-Down-Perspektive, ne? Ja, ja, ja. Und alles total pixelig, aber vom Spielprinzip her ist es einfach ein super brutales Spiel. Ja. Wo du einfach rumrennen kannst. Ich meine, es geht halt um Leute erschießen. Leute erschießen und alles. Also, das ist, auch wenn es eine lustige Grafik ist. Nur weil es so urig aussieht, ist das halt nicht so schlimm und nicht so brutal. Ähnlich wie Hotline Miami. Das lagen die einfach so am Boden, über Blut. Ähnlich wie Hotline Miami jetzt. Was ja, Hotline. Auch super brutal, ne? Was ja auch super brutal ist. Und damals gab es nicht viele andere Sachen. Also, ich weiß nicht, ob meine Eltern das wussten, dass ich das hatte, aber das ist schon, also da würde ich schon bei einem Jungen in dem Alter sagen, Alter, was schon. Ich finde das ein bisschen vom Konzept her, weil das auch so krass ist und so weiter. Ich finde das ein bisschen ähnlich zu Cannon Fodder. Ja. Das stand ja sogar auf dem Index. Ja. Und das hatte noch knuffigere Grafik. Mhm. Aber und schießt halt Leute tot. Du schießt halt Leute tot, ne? So. Aber so. Cannon Fodder war halt auch ein ausgeschriebenes Kriegsspiel. Gab es da auch Prostituierte schon? Bei GTA 1 weiß ich nicht. Aber du konntest halt Leute auch einfach totfahren oder schon. Ja, also einfach willentlich und absichtlich. Ja, und so, ne? Auch ohne Grund. Also das Spiel hat dich ja nicht dazu getrieben, auf dem Bürgersteig zu fahren. Wollte ich gerade sagen, es ist jetzt nicht wie so ein Rennspiel, gemacht, wo du vielleicht dann irgendwie so die Möglichkeit hast, von der Strecke abzukommen. So, du konntest einfach bewusst Leute totfahren. So, das ist schon übel, ne? Ging das nicht bei Twisted Metal auch? Nee, Twisted Metal ist Autos gegen Autos. Autos gegen Autos mit Knarren und so. Ah, nee, Entschuldigung, ich meine was anderes. Ich meine Carmageddon. Da ging ja, das war aber auch, glaube ich, nicht frei verkauft. Das habe ich für die N64. Das war, glaube ich, ein Carmageddon. War das initiiert? Also ich habe eine 16er Version zu Hause stehen für die N64. Carmageddon 64. Ja, das ist aber später. Ich bin der Originalteil auf der PlayStation. Ich glaube, der war auf jeden Fall 18. Keine Ahnung. Na, okay, egal. Boah, next one. Intelligent Cube. Habe ich nie gespielt. Sag mir nichts. Sag mir gar nichts. Sag mir überhaupt nichts. Kann ich gar nicht. Würde ich blind austauschen. Ich habe null Ahnung, was das ist und warum das da drauf sein soll. Noch nie gehört. Ist ein Puzzlespiel, ja. Ja. Aber wahrscheinlich geht es um Cubes. Intelligente Cubes. Jumping Flash. Habe ich auch, ich glaube, fand ich da Cover schon super hässlich. Genau, die Grafik sieht aus wie Arsch. Also hat da nichts zu suchen. Was soll das sein? So ein metallener Frosch oder was? Der war unförmig mit so zwei bescheuerten Beinen. Finde ich doof. Nee, ist auch null gut gealtert. Ja, Metal Gear Solid. Ja, Hammer. Ist null gut gealtert. Ist null gut gealtert. Ist ein guter Satz. So, Metal Gear Solid. Ja, hallo? Kann draufbleiben, oder? Natürlich. Habe ich mir von meinem Konfirmationsgeld gekauft. Ich habe mal als kurze Story einstreuen. Echt? Witzig. Und da können wir, also wir sprechen gleich nochmal über Gear Solid auch, ne? Da gibt es ja noch so ein paar Sachen. Ja, großartig. Großartig. Bis auf die Synchro. Die deutsche Synchro ist echt für'n Eimer. Aber auf Englisch ist das wegweisend gewesen, von der Qualität her, die Synchronisation. Ja, aber auch die Spielmechaniken, da kann man auf jeden Fall... Ja, alles da dran. Auch die Grafik, die Mechaniken, richtig, die Genialität mit Psycho Mantis. Boah, ey, da haben wir übrigens bei der Künstlichen Intelligenz-Podcast lange drüber gesprochen. Über den Psycho Mantis. Wir sollten gleich auf jeden Fall nochmal über... Ja, das wird eh nochmal in den Listen auftauchen. Genau. Ja. Mr. Driller. Ja, ist nett, aber auch habe ich null Zugang zu, was die PlayStation angeht. Habe ich überhaupt gar keine Nostalgie. Für mich auch kein PlayStation-Spiel irgendwie. Das gab es auch in zig Variationen für einen PC und so was. Ja, kann sein. Oddworld, Apes Odyssey. Ja, super. Muss. Geiles Spiel. Absolutes Muss. Top. Super. Ist auch ein Klassiker und finde ich auch ist eins der Spiele, was die PlayStation mitdefiniert hat. Ja, und hat ja auch einen stark popkulturellen Einfluss gehabt, dann noch gab Musikvideos, ich weiß gar nicht. War das Eiffel 65 oder so? Nee, die hatten das sah so wenig aus. Welches Video du meinst, das war aber nicht Eiffel 65, das war ein anderes. So eine Techno Odyssey. Ja, so ein Techno-Quatsch aus den 90ern. So ein Video dazu. Ja. Ja, das war damals aber auch so ein Ding. Maus und Mars haben auch ein Video mit Spielszenen oder komplett aus Spielszenen von Space Station Silicon Valley. Von DMA. Ne? Ich bin eigentlich kein Puzzler-Freund, ich wurde auch ein Puzzler-Freund. Ja. Wow. Ist gut. Ja. Rayman. Ja, Problem bei Rayman ist, da gab es halt irgendwie für ein 3DO und für ein Jaguar und für alle Konsolen, außer Nintendo. Das ist trotzdem, finde ich, für die PlayStation eins der wegweisendsten 2D-Jump'n'Runs. Also kann ich mit Ja, weil die aber auch kaum Jump'n'Runs, alle 2D-Jump'n'Runs hatten. Ja, weil die jetzt sogar unterbunden haben. Ne? Sony die wollten sich halt absetzen von Nintendo. Genau, die wollten halt, die wollten alles zeigen, anders machen, wir sind 3D und ihr nicht. Also ich tue mich grundsätzlich immer schwer mit Plattformern, die nicht Super Mario sind oder Sonic. Das gilt nicht nur für Rayman, das gilt auch noch für ganz viele andere Franchises. Weiß ich nicht, ist okay, finde ich aber auch nicht den Hit. So. Ja, ist auf jeden Fall austauschbar hier. Ja, es ist von den Spielen her. Vor allen Dingen ist es austauschbar, wenn du denkst, es gibt Crash Bandicoot und Spyro the Dragon, die für die Konsole viel, viel wichtiger waren. Ja, aber wie gesagt, da kamen jetzt halt... raus, weil es jetzt die Remakes gibt und weil die sich das Wasser da nicht abgraben wollen. Aber ich glaube überhaupt nicht, dass das irgendetwas ausgetauscht hat. Nee. Keiner würde doch sagen, nö, ich kaufe mir die Remake-Trilogie nicht, weil ich mir die PlayStation Mini hole und jetzt eins der Originale spielen kann. Ja. Wenn niemandem passiert. Nein, null. Nein, also ist okay, aber ist jetzt kein Hit so, ne? Weil für mich, ich habe die gar nicht jetzt in meiner Liste, doch Crash Bandicoot habe ich in meiner Liste, was ich reinnehmen würde, aber ich hätte auch Spyro mitgenommen, habe ich nur nicht original. Verstehe ich nicht. Mhm. Also, ja. Resident Evil Director's Cut. Klar. Das ja, musste rein. Eins der absolut definierendsten Spiele für die Konsole. Wobei und eins der besten Spiele aller Zeiten. Da ja komischerweise auch ein PlayStation 4 Teil, also als Remake ja schon von gibt und so. Ja, in der Origins Collection, das stimmt. Ja, okay, aber das ist ja das wirkliche Remake. Aber Resident, ohne Resident Evil ging es nicht. Hätte nein, da musst du drauf. Hätte mir Resident Evil 2 gewünscht, das machen wir natürlich auch, nicht, weil jetzt... Kommt ja jetzt gerade das Remake. Genau. Jetzt kommen soll. Jetzt aber ist wann, ne? Nächste Woche? 25. Januar? In zwei Wochen, ja. Okay. 3 Wochen. Aber Resident Evil ist schon ein Hammer-Spiel und hat muss drauf. Ganze klar, Genre definiert und erschaffen im Grunde. Ja. Die Mutter aller Survival-Horror-Spiele. Alone in the Dark war vorher da, ja. War aber weitaus schlechter, finde ich. Gut. Mechanisch gesehen. Nein. Ist aber wirklich sehr, sehr ähnlich. Das ja. Aber das ist schon der Maßstab. Ja, so, ne? Absolut. Total. Dann Revelations Persona. Ich liebe Persona. Ich bin raus. Aber die ersten beiden Teile sind einfach nicht gut. Ich kann mit Persona auch nichts anfangen. Also so gerne ich JRPGs spiele, aber mit Persona... Persona 3 und Persona 4 gehören zu meinen absoluten Lieblingsrollenspielen aller Zeiten. Und ich habe die erst vor kurzem gespielt. Absoluter Hammer. Ich bin großer Persona-Fan geworden durch die Teile. Mhm. Aber 1 und 2 ist einfach nicht so gut. Okay. Ich glaube, da wünschen sich jetzt auch nicht so viele Leute. Das haben die nur gemacht, weil Persona inzwischen eine große Marke geworden ist. Ja. Vielleicht, um dann zu ziehen. Aber das ist einfach kein wahnsinnig gutes Spiel. Nee, hat da für mich auch nichts drauf zu suchen. Hat Längen und ist irgendwie dröger, auch von der Kampf- und Persona-Mechanik her ist es nicht so gut. Ridge Racer Type 4. Ja, so Ridge Racer. Also ich hätte tatsächlich mir... Und Arcade Racer halt, ne? Ich hätte mir den allerersten Ridge Racer gewünscht, weil das auch absolut wegweisend war. Und Starttitel. Also ein paar Starttitel hätte ich mir echt gewünscht. Und Ridge Racer gehört da mit zu, weil der, genau wie Wipeout, knochenhart, aber trotzdem geil. Ja. Ridge Racer, der erste, ist einfach... Erstens hat er diese Reihe halt total definiert und auch die PlayStation, das war ein Aushängeschild. Hätte ist okay. War ein Starttitel, ne? Er hat die 001 offen. Ja. Auf dem Sidecover, ne? Auf dem Spine. Das ist, glaube ich, die Nummer 1. Ja, aber Type 4 ist mit Sicherheit auch geil. Höchstwahrscheinlich sogar das bessere Spiel. Ja, wahrscheinlich, aber eigentlich hätte ich mir den ersten Teil gewünscht. Finde ich besser. Super Puzzle Fighter 2 Turbo. Finde ich persönlich richtig geil. Muss ich jetzt dazu sagen, fand ich immer irgendwie so optisch daneben. Habe ich letztens gespielt mit einem Kumpel von meiner Freundin, der war zu Besuch. Und wenn du dich mal so ein bisschen darauf einlässt, macht richtig Laune. Ist richtig geil, ja. Macht richtig Bock. Ist völlig japanisch, eigentlich gar nicht mein Ding. Ist bunt, ist laut, macht total Bock. Ja. Ist das so ein Pucci Pucci Karat-Klon? Das ist auch so ein Puzzlespiel für zwei Mann, wo du halt rein und dann kommt bei dem Gegner irgendwelche Steinreihen runter und da sind auch so wilde Animationen im Hintergrund. Ja, so Bubble-Bobble-Sachen. Ja. Also die Sache ist bei Puzzle Bobble halt, du musst keine Reihen so in der Form leer machen, sondern du hast unterschiedlich farbige Steine. Ja, genau. Die formen sich zu größeren Klötzen, wenn du die verbindest. Und dann gibt es so Orbs, also so Kugeln in derselben Farbe. Die zerstören die dann. Wenn die dann auf Den Block mit der Farbe treffen, dann gehen die kaputt. Und dann, je nachdem wie groß der Block dann ist, kriegt der Gegner entsprechend viel Störblocks. Ja, genau. Ja. Und das wird dann immer noch so ein bisschen untermalt durch so eine Animation. Du suchst dir halt den Street Fighter-Kämpfer aus und dann gibt es noch ein kleines Hadouken oder einen Word Kick und so. Die sind in so einer chibi-niedlichen Version dann dargestellt. Ja, Das macht schon Lust, das macht schon Bock so, das ist lustig so. Ja. Also ist ein bisschen wie Pucci Pucci Karat. Kann ich dir mal zeigen. Ich fällt gerade noch was ein. Mach mal weiter. Siphon Filter. Siphon Filter braucht kein Mensch. Kein Mensch. Fand ich auch nicht gut. Das braucht niemand. Niemand, weiter direkt weg. Tekken 3. Ja. Bestes 3D-Kampfspiel aller Zeiten. Punkt. Bestes 3D-Kampfspiel aller Zeiten und mit auf jeden Fall bei den Top 3 Spielen für die PlayStation 1 und auf jeden Fall eins meiner Lieblingsspiele aller Zeiten. Ich meins auch. Und immer noch. Tekken 3. Immer noch der beste Tekken-Teil. Ja. Egal, welche modernen Tekken-Teile rauskommen, so. Ja, sicher sehen die besser aus, aber mechanisch Ist nichts besser und als auch Tekken der Sprung 3. von 2 auf 3 und so. Wahnsinn. Ich liebe Tekken 3. Und dann hast du dann noch so ein paar. Der Charakter Rooster ist auch großartig. Super viele gute Charaktere. 20 Stück. Die Moves gehen einfach super gut von der Hand. Du kannst sie alle gut erlernen. Niemand davon ist irgendwie so ein totaler Voll. Horst oder Dan. Voll so Dan. Genau. Heißt der Dan oder Dan? Ich weiß nicht, sag mal Dan. Ich sag immer Dan. Dumm ist Dan. Ja, wahrscheinlich Dan. Ja, aber wirklich, und dann hast du noch Tekken Force Mode, wo du so hin und her laufen kannst, du hast den Volleyball-Modus irgendwie. Ball-Mode, ist auch super. Du hast also wirklich, du hast 10 Charaktere, 10 werden freigeschaltet durchs Durchspielen. Wünschte man sich heute. Das ist schon geil. Ohne DLCs wäre es noch so. Hammerspiel. Ich liebe Tekken 3. Ja, du bist raus wegen Fighting Games. Nee, Tekken habe ich auch gespielt, ja. Aber was wir das gesuchtet ist haben. Jetzt halt, ist, also für mich ist das ein Tekken wie Teil 1, Teil 2. Nee. Winner stays on und dann die ganze Nacht. Ja. Wahnsinn. Ja, kann ich mir vorstellen, wenn man Fighting Games gerne spielt. Ich habe so 10 Minuten maximal zu Fuß von der Schule entfernt gewohnt. Und wir sind in der Mittagspause, sind wir zu mir gegangen, weil 5 Minuten oder 10 Minuten hin, 10 zurück, hast du immer noch 40 Minuten Zeit gehabt, irgendwie zu zocken. Wir sind in jeder Mittagspause bei mir gewesen, haben Tekken gespielt. Ja. Ey, Hammer. Wir haben auch viele Abende mit Tekken umgebracht. Ja. Und, ja, freut mich für euch. Weißt du, was auch cool an Tekken ist, damit der Fighting Game Spieler mal sprechen kann? Alle Charaktere sind gut spielbar, die sind alle sehr balanciert, anders als jetzt bei anderen Spielen, wo du einfach immer nur einen Ryo und einen Ken siehst, sag ich klar zum Beispiel. Also du hast halt auch eine große Charakterauswahl, jeder spielt sich anders und jeder wird auch mal genommen. Also bei uns war das so. Also jeder hatte so seinen. Gut, keiner hat Gon gespielt oder den komischen, wie hieß der, Professor Dr. Boskonovic und so. Aber alle anderen spielen sich eigentlich cool. So. Gab es da Yoshimitsu? Schon... Ja, ne? Ja. Den habe ich immer gespielt. Den fand ich gut. Du warst immer Yoshimitsu? Klar. Du warst? Warte, lass mich mal raten, wer du warst. Du warst bestimmt diese Xiao Yayu, oder? Xiao Yu, ich weiß nicht, wie du warst. Ah, ne. Eddie. Du warst Eddie? Du warst Eddie, der Breakdancer. Und Huarang. Okay, jetzt muss ich mich zusammenreißen bei Eddie. Eddie war immer so ein bisschen verpönt bei uns. Ist auch, ja klar. Eddie ist aber der Dahlziehen von Tekken 3. So. Ja, ja, ist im Prinzip auch. Der ist ein kleines bisschen imbar, aber auf der anderen Seite, wenn jemand gut Tekken gespielt hat, hat er mich trotzdem nass gemacht. Mhm. Ja. Ich mochte Yoshimitsu, einfach der Style, mal, Schönes Katana dabei. Als wir ein Tekken-Turnier gemacht haben, ich habe ja nicht gewonnen. Nee. Ja. Ich habe ja auch Platz 3 gemacht. Ja. Mit meinem Paul. So, naja. Tekken. Sehr gut. Tekken ist super. Bleibt auf jeden Fall drauf. Ja. Drei Stück haben wir noch. Tom Clancy's Rainbow Six. Braucht keine Sau. Ego-Shooter. Mich raus. Aber auch Konsole. Tom Clancy. Noch einfach kein guter Ego-Shooter. Ja. Nein. Ich meine, auf der PlayStation es gibt ein paar. Es gibt ein paar. Also, oder ja, welche? Naja, was mit Quake? Ja, aber das ist für mich eher immer noch ein PC-Spiel. Auf jeden Fall, da kannst du nicht mit dem Controller spielen, das ist viel zu schnell. Ich habe da kein Problem mit gehabt. Echt? Nee? Nee. Aber finde ich halt cooler als das so. Ist wenigstens brutal und ein bisschen... Na gut. Es gibt auch ein Doom und ein Duke Nukem, aber das braucht man alles nicht auf einer PlayStation. Ja, aber ich brauche Tom Clancy grundsätzlich nie. Ja. Dann hätte ich lieber Exhumed genommen oder so. Exhumed war für mich eher so ein PlayStation-Spiel. Okay. Twisted Metal. Ja, fand ich schon cool. Ich fand das geil. Das aber spielt sich so unglaublich schlecht. Ja, ist schlecht gealtert, ja. So, wir haben es auch mal angetestet, spielt sich so schlecht. Ne? Ist super schlecht. Ich meine, das Prinzip ist witzig, aber... Ja, ist nichts, wo man viel Zeit mit verbringt. Nee. Nein, aber man kann mit ein paar Leuten, also mit zwei Leuten, kann man mal 20, 10 Minuten da ein bisschen rumballern, sich gegenseitig abballern und dann klatscht man sich ab und dann spielt man halt ein gutes Spiel. Ja. So danach, weißt du, zum Warmwerden. Du bist im Metal eine Runde. Ja, okay, cool. Wenn du da Bock drauf hast, wenn man du dich wohlfühlst, Mann. Whatever floats your boat. So, letztes Spiel, Wild Arms. Kenn ich nicht. Okay. Ja. Ist ein Rollenspiel, ja. Na, hab ich raus. Habe ich auch noch nie gespielt. Also von 20 Spielen haben wir gut die Hälfte, wo wir sagen, braucht man nicht so richtig. Ja, und Wild Arms, ey, jetzt mal im Ernst. Es gibt so viele Rollenspiele auf der PlayStation, ne? Warum denn nicht Parasite Eve 1 nehmen zum Beispiel? Ja. Weil in Deutschland gar nicht erst rausgekommen ist. Dann kämst du da mal dran, das ist fantastisch. Oder warum denn nicht Chrono Trigger oder Chrono Cross? Chrono Cross kam auch nicht nach Europa, kannst du kaum bezahlen. Und das ist eine Fortsetzung von einem der wichtigsten, einflussreichsten und besten Rollenspiele. Spiele oder Serien ever. So, Chrono Trigger ist einfach fantastisch und Chrono Cross ist auch geil und beliebt. Warum denn das nicht nehmen? Keine Ahnung. So, und die sind mit Square Enix doch eh schon angebandelt mit Final Fantasy, sondern dieser Chrono Cross. Ja, die hätten aber noch ganz andere drauf. Ich sag also ich habe da kein Verständnis für. Ich finde die Spielerauswahl mangelhaft. Deutlich mangelhaft finde ich die schlecht. Ich finde, da ist mindestens 50% kannst du locker rausschreiben. Ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall Schrott. Ausreichend Minus und bei mir. Ist so, deutlich schlechter als bei den Nintendo Mini-Konsolen. Das ist genau der Punkt. Bei den Nintendo Mini-Konsolen, klar hat da jeder so seine Präferenzen. Aber auch sagt, schon... Ja, dann sagt man also, auch so bei zwei, drei Titeln irgendwie so, okay, warum haben sie nicht dann das genommen? Aber der Rest ist dann trotzdem volle Granate. Da sind richtige Knaller dabei. Ja. So, und das ist da eben nicht. Und da sind so viele Sachen bei, die du komplett vergessen hast. Jetzt mal ganz im Ernst. Wer braucht denn Siphon-Filter? Wer braucht denn Intelligent Cube und Jumping Flash und Mr. Driller? Jetzt mal ganz im Ernst. Das sind auch keine Spiele, wo irgendjemand sagen würde, boah, die habe ich in meiner Kindheit nein. Millionen von Stunden gespielt, das ist ein nostalgisch. Wahrscheinlich schon. Ja, es gibt wahrscheinlich welche, die Jumping Flash gut fanden. Also ich kenne keinen. Das können doch nur Ärsche sein. So, bitte meldet sich der eine, der Jumping Flash gerne gespielt hat. Ja, echt, ey. No offense. So geht gar nicht, ey. Völlige, okay. Also die Auswahl, ich weiß nicht, wer das gemacht hat. Das weiß ich auch nicht. Gar nicht. Okay, also lass uns mal einsteigen zum Austausch. Ich glaube, problematisch ist da wirklich ganz, ganz viel diese Lizenznummer, ne? Aber mein Gott. Ja, von mir aus. Aber dann weiß ich nicht, ob man nicht dann ein paar Hidden Gems da hätte draufpacken können. Weiß ich nicht. Frage ist natürlich auch immer, was. Es gibt eine Menge Hidden Gems. Was macht man? Also, das ist ja auch so eine. Als ich die Liste heute für mich so gemacht habe, habe ich auch so überlegt, was packt man auf so eine Konsole drauf? Da kann man ja mit verschiedenen Methoden dran gehen. Man kann ja zum Beispiel sagen, wir wollen ein möglichst ausgewogenes Angebot drauf haben. Das heißt, wir wollen ein paar Singleplayer-Spiele, wir wollen was, ob man zu zweit spielen kann, wir wollen vielleicht ein Finding-Game, ein Rollenspiel, ein Puzzler, möglichst breit. Man kann auch sagen, ich nehme alle Spiele, die schweineteuer sind, an die man kaum drankommt, richtig, und packen die da drauf. Ja. Ne, das sind dann nicht die Kindheitserinnerungen, aber das interessiert die Sammler dann sehr. Weißt du, was dann in dem Moment, Entschuldigung, ich kann dich aber erstmal ausreden lassen. Nee, ich war fertig. Ja? In dem Moment kannst du eigentlich sagen, Sony, also als Sony, kannst du eigentlich hingehen und sagen, okay, pass mal auf, wir machen jetzt PlayStation Classic Mini, Edition, was weiß ich, Best of. So, und dann ist da das Beste, oder dann sind die 20 Spiele, die sie am besten verkauft haben, drauf. Ja. Zack, so, nur All Killer, No Filler, so. Ja. Dann kannst du sicher sein, es ist nur Brüllerkram drauf. Hidden Gems, Fighting so, Games, habe ich heute überlegt. Dann kostet die 50 Euro, sagen wir mal so. Dann machst du noch so ein Ding, wenn du schon nicht die Möglichkeit gibst, über einen PlayStation Store dir das Ding voll zu machen, dann bringst du noch so ein Teil raus, nur mit Hidden Gems, nur mit totalen Underdogs irgendwie, die aber trotzdem beliebt sind, wird sich wahrscheinlich schlechter verkaufen. Ja, genau. So, und dann hast du noch so ein irgendwie Limited Edition, dann sprühst du das Ding Gold an und setzt da irgendwie, was weiß ich, ja, nur Sachen drauf, die halt teuer sind, wie, oder die nicht gibt, für dein Land spezifisch. Dann hast du in Deutschland, hast du, oder Europa hast du dann halt so Sachen wie Chrono Cross, ja, Parasite Eve drauf und den ganzen Quatsch, den du hier gar nicht gekriegt hast. Oder so Sachen, ey, überleg mal, wie Thrill Kill. So die Sachen, die nie rausgekommen sind. Da musst du auch ein bisschen bauscheln, holst du deine Lizenz, kaufst du irgendwie für ein paar tausend Euro, kaufst das Ding ein, fertig. Sowas ist doch geil. So Legenden, Thrill Kill ist voll die Legende. Ja, natürlich wäre das cool, aber das ist der kleine Markt, den wir jetzt geil finden. So die große Masse. Wenn du jetzt jemanden hast, der jetzt keine Videospiele... Meine Meinung ist doch die wichtigste. Ja, ich weiß. Ja, aber grundsätzlich, da hat man einfach das Gefühl, da ist einfach vollgemacht worden, irgendwie ohne Sinn und Verstand, und da ist einfach viel Scheiße dabei. Ja, die haben vollgemacht mit den Lizenzen, die zu Hause, also bei Sony liegen hatten, und die nichts gekostet haben. Ja, keine Ahnung. Das Problem ist, also, wenn du jetzt mit der PlayStation, du hast PlayStation 1 als Kind gespielt und danach hast du nie wieder was mit Computerspielen zu tun gehabt, warum auch immer. Und dann kommt jetzt so eine Mini raus und denkst dir, ach guck mal, da ist Final Fantasy 7 drauf, das habe ich mal gespielt. Dann ist da noch ein, was weiß ich, Ridge Racer, weil ich mal ein bisschen spielen kann. So, dann reicht den Leuten das schon. Ja, whatever. Und wenn du da aber jetzt japanische Titel drauf packst oder irgendwelche Fighting Games, die keiner kennt, dann kauft das auch keiner von den Leuten. Dann kaufen das nur die Leute, die damit wirklich was anfangen können. Wer hat denn Intelligent Cube gespielt früher? Und Mr. Driller, ey, was ist das für ein Scheiß? Ja, die gab's, die lagen bei denen noch rum, die Lizenzen. Nein, diese kommen einfach, komm, wir müssen 20 voll machen. Dann machen wir lieber 15. Und lass die Kacke da weg und mach ihn günstiger. Ja, genau, mach 20 Euro günstiger. Keine Ahnung, ist eh 20 Euro günstiger. Und dann lass so irgendwie Kack da drauf. Wobei, oder mach es andersrum. Dann mach noch irgendwie 20 andere Titel drauf, damit du wenigstens denkst, oh, das ist aber viel. Dann mach 40 und die Hälfte davon ist Mist. Ja, von mir aus. Ja, richtig. Aber nicht von 20. Dann hast du von der ganzen Misthälfte, die du alle nicht kennst, und da ist viel Schrott bei, dann ist vielleicht ein Titel, den du toll findest, dann hast du schon was davon. Ja. Geht gar nicht. Deswegen würde ich sagen, lass die Listen austauschen. Kommen wir mal zu unseren Listen. Habt ihr da richtig eine Rangordnung oder habt ihr nur mal... Nö. Ich hab jetzt mal einfach so ein bisschen rumgeguckt. Ja, gib mal an. Ja, hau mal eins raus schon mal. Ja, lass uns doch rein umgehen. Jeder macht immer eins. Die noch nicht drauf sind, ne? Die noch nicht drauf sind. Gut. Ja, ich das drauf. Ich muss mal gucken. Also ich hab natürlich... ich hab nichts. Das ist doch alles gut. ich hab schon ein bisschen was. Also Intelligent Cube hast du aufgeschrieben. Und Mr. Driller. Ich habe natürlich Metal Gear Solid ganz oben, ist ja, klar, ja. Warum ich drüber sprechen. Drauf, ja. Ist fast einen eigenen Podcast wert. Ich habe Resident Evil 2, ich habe Tekken 3. Ich habe jetzt Cool Ballers, lieber SSX, ist aber drauf. Ich hätte mir persönlich gewünscht, Castlevania Symphony of the Night. Das ist natürlich einer der allergrößten Kritikpunkte. Weil super teuer. Und einfach eins der besten Spiele aller Zeiten. Ja, haben die aber auch gerade als diese Collection Requiem, rausgebracht mit Rondo of Blood, also haben sie davon gestrichen. Ich hätte es gerne. Ja, ganz genau. Das ist derselbe Quatsch wie mit Crash Bandicoot und mit Spyro, Spyro und so, Resident Evil. Das ist aber 2. So das Spiel, weil ich da auch am meisten vermisse, das hätte ich mir sehr gewünscht. Ja. Ist halt auch ein Klassiker einfach für die PlayStation 1. Ist ein absoluter Klassiker und wie gesagt halt auch teuer, ne? Und jeder hätte sich das gewünscht. Also nicht jeder, aber viele Leute. Viele Leute hätten sich das gewünscht. Ja. Ja, das wäre das erste. Castlevania. Gut, Jeschke, was hättest du noch mit drauf genommen? Also ein kleiner Underdog, Legend of Dragoon. Oh ja, habe ich schon. Japanisches Rollenspiel. Ja. Square Enix waren ja schon, ne? Ich kenne Leute, und zwar auch aus dem Region Free Gamers Podcast, die gesagt haben, das ist ja eigentlich sogar... Ist das bessere Final Fantasy 7? Final Fantasy 7. Aber wenn ihr das sagt, ist Leute... Ist eine harte Ansage. Ich hatte das vor zwei oder drei Jahren mal durchgespielt. Ich hätte das auf jeden Fall ausgetauscht gegen... Ja, hier Persona zum Beispiel oder Wild Arms. Persona oder Wild Arms. Mhm. Wenn ihr schon mal, ne, wenn ihr jetzt... Ja, wenn also Rollenspiel Genre gegen Rollenspiel würde ich wahrscheinlich sogar gegen Persona austauschen und Wild Arms erstmal drin lassen. Ja. Okay. Super Spiel. Also, wenn ihr mit JRPGs einsteigen willst, würde ich dir dann ausleihen und dann kannst du das spielen. Ja, okay. Weil das ist mittlerweile auch schon ein bisschen teurer geworden. Ja. Dann, ich lasse mich da mal drauf ein. Okay, cool. Was hat das für eine Spieldauer? Ich glaube, ich habe so 60 Stunden ungefähr. Echt? Aber Spieldauer ist nicht das Thema. Macht nichts. Wie gesagt, ich habe jetzt... Wenn du 100 Stunden Street Fighter spielen kannst, kannst du auch... Ich habe letztens die Meldung gekriegt im Spiel, das ist dein 2000. Kampf mit Zangief online. So, also ich bin da... Du hast das offline auch nochmal ein paar hundert gemacht und im Training, auch mit anderen Figuren hast du ja auch nochmal gespielt. Ja klar, wenn mich dann hookt, so bin ich dabei. Okay. Ja, klar. Das ist gut. So, wie viele Stunden ich früher in Fallout gesteckt habe und so, bin ich dabei. Ja, klar. Nee. Ja, vielleicht muss ich mich da mal rantasten. Einfach ich kann mal dieses Japano-Ding ist immer für mich... Das ja, da hat man entweder Bock drauf oder hat man eben keinen Bock drauf. Ja, ja. Das ist halt. Na gut, okay. Dennis. Okay, gib mir mal kurz die Kiste, dann kann ich nämlich sehen, was ich austauschen würde. Ich würde Intelligent Cube. Was? Oder Mr. Driller. Was? Also eins von den Sachen würde ich austauschen. Eins von den klassischen PlayStation-Spielen. Okay. Rapper, the Rapper the Rapper. Warum war das nicht dabei? Was ist mit Parappa the Rapper? Das ist doch auch voll gut. Also ich meine, Parappa war ja zum Teil sogar Maskottchen. Der war ja überall irgendwie auf Postern mit was weiß ich drauf. Der gibt's sogar jetzt als diese kleine... Wer ist denn die Totaku-Figur oder so? Totaku heißen die, glaube ich. Gibt's den, glaube ich, auch, ne? Ich hab einen, ja. Parappa. Kann sein, ja. Der ist einfach, der ist eine legendäre Figur und das Spiel ist super geil. Ich meine, ey. So ein Musikrhythmus-Spiel, ne? Der ist ein Rapper. Und da ist da nicht so eine rappende Zwiebel auch dabei? Ja, das ist sein Sensei quasi. Das ist sein Meister. Genau. Japano-Quatsch. Ich hab die japanische Version, habe ich mir in Japan gekauft. Und das ist ein geil. Wunderschönes. Wunderschönes, kaputt. Tolles Poster kaputt. Super toll. Total schönes Poster mit den ganzen Charakteren. Kannst du mal so ein bisschen hier zu uns halten oder nur in die Audience? Parappa, DJ Barry. Ey, ohne Scheiß. Bär. Warum hängt das hier nicht? Ey, wie heißt denn? Dann ist er hier. Chop Chop Master Onion. Ja, Chop, der Master ist geil. Onion, geil. Genau. Mr. Prince Flea Swallow, das ist ein Frosch. Cheap Cheap, The Cooking Chicken. Dann gibt es noch Mac King Kong Mushi. Dazu muss man sagen, Mushi ist geschrieben wie das japanische Wort Insekt. Ach, schreibt man gar nicht so. Mushi heißt Insekt. Okay. Catty Cat, Instructor Mussolini, Joe Chin und Sunny Funny. Aber ohne einfach, Scheiß, das ist schon geil. Geiles Poster. Häng dir das geil. Auf. Ja, du hast recht. Mir ist das überhaupt nicht irgendwie... Einen kleinen Rahmen gekauft bei It's Gear. Ja. Und ab dafür. Das ist ja total super. Das ist eine fantastische Idee, da drauf gemacht. Ja, da sind so Moves werden erklärt. Okay, guck mal, geil. Also japanisch. Ja, das witzig. Fantastisch. Ja, Parappa the Rapper fand ich auch richtig, richtig gut. Oder? Ja, und ich meine, hey, das ist halt... Ich nicht mehr gespielt auch. Das ist einfach, ja, können wir nachher vielleicht mal reinschmeißen. Das ist ein wahnsinnig schweres Rhythmus-Spiel, ne? Ja. Und ich glaube tatsächlich bei der schwachen Spinecard. Emulation der PS Mini... Dürfte kein Problem sein dafür, ne? Oder? Theoretisch nicht, aber die Input-Latenz ist halt für den Rhythmus sehr, sehr wichtig. Das kann sein, ja. Ja, das cool, ist auch ne? so absurd gewesen. Ja, das ist total absurd. So ein bisschen. Vor allem, das war ja so Paper Mario-mäßig. Ja, so, die Figuren waren ja komplett 2D. Und sind auch einfach so zusammengerollt, wenn du verloren hast. Genau, richtig. Als ob das so ein Stück Papier gewesen wäre. Also, total charmant, sehr, sehr kreativ und cool. Weißt du, was so ein bisschen in dieselbe Kerbe schlägt? Guitar Room Man für die PSP. Stimmt. Das ist auch so. Ist ein PS2-Titel eigentlich. Ja, genau. Mhm. In Deutschland aber oder in Europa, glaube ich, nur als PSP-Titel, oder? Kann sein. Oder in England gab es. Gefährliches Halbwissen. Ich habe den auf jeden Fall für die PSP. Das genauso, ist auch richtig geil, ja. Genauso absurd. Und es gibt doch noch, also auch PS2, ist das diesen dieses Spiel, da spielst du so einen Dirigenten, oder? Ja, wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich gibt's das. Ja, okay. Mal wieder gefährliches Halbwissen, ja. Schöne Klassikmusik. So. Nächste? Welchen Teil willst du raushauen? Ach, ich ist egal, alle, ne? Ist egal. Alle. Ich sag jetzt, schon gesagt, was wir raushauen. Ich sag jetzt nur die Sachen, die ich einfach gerne drauf gehabt hätte und die ich cool fand. Mhm. Tomb Raider. Ja, habe ich auch. Ist nicht drauf, kann ich nicht verstehen. Ja, stimmt. Auch da ist für mich persönlich... Warum ist Tomb Raider nicht warum drauf? Ist Tomb Raider nicht war auf? Eins der größten... Lara Croft war eine der größten, eins der größten Maskottchen. Maskottchen, eins der größten weiblichen... Oder eigentlich mit die weibliche Videospiel-Ikone. Ja, kann die war badass. Die hatte Waffen so. Die war nicht irgendwie das arme, der arme Damsel in Distress. Die Prinzessin, die man retten musste. Aber es war trotzdem ein gutes Spiel so, ne? Gab es nicht ein Playboy-Cover mit der? Keine Ahnung. Ich bin mir fast sicher, dass ein Playboy-Cover mit der gab. Könnte sein. Die hat auf jeden Fall so Sex-Symbol-mäßig viel gehabt. Vor allen Dingen hat die einfach die Videospiele-Welt aus dieser Nerd-Blase so rausgerissen und Leute sind aufmerksam geworden und haben gesagt, Tomb Raider, das ist doch mit dieser Frau mit den Riesenhupen so, ne? Verfilmt worden nachher mit Angelina Jolie und stimmt. So. Also, wie gesagt, für mich eine der Figuren der PlayStation der PlayStation, kann ich nicht nachvollziehen, warum das nicht drauf ist. Super Spiel. Ich auch nicht. Spannend, macht Laune. War damals auch für mich was ganz Neues, Tomb Raider zocken. Ja. War richtig gut, ne? Ja, das war super. Also, ich glaube, es ist nicht so wahnsinnig gut gealtert, aber ich finde es immer noch geil. Ich spiele es immer noch gerne. Ja. Die Steuerung ist halt sehr, sehr schwierig und hakelig. Ja, vor allem, wenn ganze, du überlegst. Die ganze Polygongeschichte da und die spitzen Brüste von, ja, von gut. Lara Croft. Gut, aber ich meine, die Polygon, also dafür war die Grafik immer noch in Ordnung, finde ich. Aber auch heute noch neue Teile davon ja. für die aktuellen Konsolen. Sau viele. Also, das ist für mich unverständlich. Ja, für mich ja, genau. Verstehe ich auch nicht. Null. So. So, der Spiel. So, Tony Hawk 1 und Tony Hawk 2. Tony Hawk 2 habe ich mit ja. drauf auch. Du hast vollkommen recht. Also ey, Soundtrack Bombe. Bombe. Spiel Wahnsinn. Mit der 90er Skateboard fahren. Also ich habe. Ey, da kann ich heute kann ich noch beide Teile so spielen. Die sind super gealtert. Wir haben letztens noch beim Paki zu Hause auch ein kleines Tony Hawk Turnier. Bitte? Beim Andi. Ach, beim Andi, stimmt. Mhm. Richtig, Logo. Genau. Da haben wir ein kleines Tony Hawk Turnier gemacht und. Das Spiel ist wahnsinnig gut gealtert. Die Steuerung ist so geil. Du, das ist Pick-up and Play. Wenn du das früher gespielt hast, du kannst sofort sagtest, wieder alles. Du kannst dann anfangen, du weißt alles. Lass mal gleich mal bitte Tony Hawk spielen. Ja, cool. Ja. So, ich hab's nur auf der Dreamcast. Wie sie alle, die ganzen Skatepunk-Bands da auf dem Soundtrack klar. drauf. Ich habe auch so krude Sachen wie Primus zum Beispiel. Ja, aber halt auch Millencolin und so. Ja, ne? Ja. Also ich habe auch Tony Hawk 2 draufgeschrieben. Zwei-Spieler-Modus. Also das ist für mich. Auch da, ne? Wie viel wir früher einfach abgehangen. Klar, die ganze Nacht Tony Hawk gespielt. Und die ganze Nacht Tony Hawk gespielt und dabei ja. Skatepunk gehört und so. Die und das geht ja nicht nur für Skater. So. Du kannst das spielen, wenn du Bock auf Skateboard fahren hast. Du kannst aber auch als absoluter Laie da Bock drauf kriegen. Also Tony Hawk hätte mit drauf gemusst. Du hast auch viele andere. Matt Hoffman BMX war genauso gut. Ja, aber Tony Hawk war schon. Tony Hawk war schon der Primus, klar. MTV auch noch eins. Ja. Dieses Thrasher-Ding da. Stimmt, das war nicht ganz so gut. Nee, aber Tony Hawk. Tony Hawk war Nummer 1. Ist der Wahnsinn und macht heute noch Tony Bock. Tony Mirror, BMX oder so, ne? Und ich meine, Matt Hoffman war BMX. Und dann war noch Tony Mirror, aber gab was anderes irgendwie. Aber nichts ist an Tony Hawk angekommen. Genau. Nein, Tony Hawk war schon on top. Und Tony Hawk's Pro Skateboarding oder Skateboarder hat das Genre der Extreme Sport Spiele definiert und erfunden. Das war das erste Spiel. Und dann kamen all die ganzen anderen Dinger. Und Sean Palmers Pro Snowboarder und Kelly Slater Pro Surfer und allein schon was für, weiß ich. Was da für geile die immer Skateboarder. Kennst du heute noch mit derselben Steuerung? Das kennst du heute einen Skateboarder? Ja, aber heute haben die auch keinen Bock auf Skateboarden, aber ich sag mal früher. Da kommt wieder zurück. Die Kids, die machen wieder Skateboarding, ja. Auf jeden Fall. Ja, aber die machen anderes Skateboarding irgendwie. Also ich weiß nicht, das war so zu der Zeit, wo wir auch unsere Jeans und unsere Shirts von Titus gekauft haben und alle so einen riesen Spliffy und alle so einen riesen Skater-Rucksack auf hatten, irgendwie auch zur Schule und einfach den ganzen Tag irgendwie Skatepunk gehört haben und Videos, wo Menschen einfach sich hinknallen beim Skateboardfahren und so. Ja gut, das war halt in den 90ern. In den 90ern war Skateboarden halt ultra und dann, dann hast du Bart Simpson gehabt, weißt du. Und Jackass und diese ganze... Das kam später, wenn du heute Skateboard, dann siehst du irgendwie so Typen, so YouTube-Typen in Skinny Jeans auf so einem Longboard dahin cruisen, so. Nee, du kannst ja heute auch nochmal krasse Skater haben. Ja, das gibt noch ein paar. Sind halt nur nicht mehr die alten. Ja, wollte ich gerade sagen. Also guck mal hier. Immer wenn ich in Innsbruck bin, bei Geschäftspartnern, die haben da auch irgendwie einen so einen großen Platz so in der Stadt, wenn wir so zwischendurch dann mal irgendwie zum Essen gehen oder so, dann da sind die mal am Skaten. Dann waren wir in London letztes Jahr, da waren die auch überall am Skaten. Cool. Also die Jugend, die ist immer noch skate-mäßig affin. So. Also auf jeden Fall Respekt an alle Oldschool-Skater mit kaputten Hosen. Nee, Chad Maschka, der in dem Spiel, er hatte schon seinen Rucksack auf, die Käppi verkehrt rum auf kurze Hose. Dann und jeder hat ja auch andere Stats. Ja, voll. Chad Maschka war einer, der gut grinden konnte von Anfang an. Tony Hawk war eher so der R-Typ, die Halfpipe-Legende. Geil, ey. Dann, wen hatten wir noch? Rune Glifberg. Ja, nicht... Eher so ein Street-Skater, Bob Burnquist. War Ben Margera schon dabei? Nee, bei den ersten zwei Teilen, der kam, glaube ich, beim dritten oder vierten waren die, glaube ich. Okay. Ja, fand ich super. Ja, Tony Hawk. Ich habe mir immer gewünscht, ein guter Skateboardfahrer zu sein. Ja, ich auch. Ich weiß nie, ich konnte nie Skateboard fahren und immer geradeaus, ohne auf die Fresse zu fallen. Nee, ich auch nicht. Ich fand es immer so cool, Leute auf Skateboards zu sehen. Ich habe meinen linken Arm beim Skateboardfahren gebrochen. Echt? Weißt du, wobei? Ich wollte springen von der Straße auf den Bürgersteig und bin am Bürgersteig hängen geblieben. Zack, linken Arm gebrochen, nie wieder Skateboard gefahren. Nicht mal so eine Pipe. Nein, überhaupt nicht. Ich bin aber auch übelster Legastheniker. Ich habe null Balance und alles. Ich kann das nicht. Also ich kann mich Bewegungslegastheniker. Ich kann mich da drauf halten. Fahren kann ich auch, aber Tricks ich kann rollen, aber ich kann nicht bremsen. Ich kann keine Tricks. Und wenn ich um die Kurve will, dann mache ich das nur so richtig unsicher. Und, ich kann mich dann immer da draufstellen. Ohne dass das Ding so wie bei Kevin allein zu Hause, bei dem Einbrecher, der dann auch. Ist das ein Skateboard oder sind das so die kleinen Autos? Vor dem Christbaum. Autos da voll auf die Fresse leg. Keine Chance. Ich hätte das immer gerne gekonnt. Es gibt jetzt eine. Apropos Kevin allein zu Hause, es gibt jetzt eine Folge vom Angry Video Game Nerd mit Macaulay Culkin, wo die Kevin allein zu Hause Spiele spielen. Mhm. Aber Macaulay Culkin ist zusammen. In Persona da? Ja, der ist da einfach voll. Der ist fertig, ne? Ja, ich glaube, der hat ein bisschen die Kurve gefangen. Ja. Habt ihr das Video gesehen zu Weihnachten? Das ist ja jetzt 30 Jahre her. Mhm. Und der hat jetzt so ein kleines Remake, so eine 5-Minuten-Folge gemacht, wie das heute ablaufen würde. Dann sitzt er halt mit seinem Smartphone und kann halt alles steuern, was der sonst gebaut hat. Steuert er einfach nur noch von seinem Smartphone, sitzt da und isst ganz gemütlich. Und dann gehen halt von außen die tanzenden Frauen und so los da. Okay. Und dann macht er einfach, okay, Start. Und dann sitzt dann an seinem Tisch und isst. Und dann irgendwie macht er jetzt Start und dann wird die Türklinke heiß, weil das alles schon da liegt. Ich glaube, der hat ganz witzig. Der hat ein bisschen die Kurve gekriegt jetzt aktuell. Der hat, glaube ich, einen Blog und da verkauft der Merchandise. Ich glaube auch, dass der so ein bisschen die Kurve gekriegt hat. Also jetzt ist zumindest nicht mehr so hart auf Drogen und auf Alkohol und so. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, ist, ich war kein Skateboarder. Ja, gut. Okay. Aber du findest das Spiel trotzdem gut. Hammer, ich liebe es. So. Du hast Tony Hawk gesagt. Ich habe Tony Hawk gesagt. Ich muss nochmal ganz kurz auf die... Jetzt die Simpsons-Folge mit Tony Hawk. Hallo Tony Hawk, danke Tony Hawk. Schön, dass du mich zur Schule bringst, Tony Hawk. Bis später, Tony Hawk. So, jetzt mal ganz, ganz ernste Frage. Und mein nächster Pick. Warum gibt es kein Wipeout auf der PlayStation Mini? Weiß ich nicht. Wipeout genauso wie Tomb Raider und... Crash Bandicoot und Metal Gear Solid und Final Fantasy VII, so absolutes Überaushängeschild und außerdem auch eine Sony-eigene IP. Ich wollte gerade sagen, die Lizenz liegt bei denen. Nicht richtig. Also die einzige Möglichkeit, die ich mir ausdenken könnte, warum der Emulator das schafft nicht, nee, warum die das nicht gemacht haben und auch warum die Tony Hawk nicht genommen haben, ist Musiklizenzen. Ja, das kann natürlich sein. Weil die musst du neu lizenzieren für jedes neue Medium, das kostet Geld und das war denen zu teuer. Aber das ist ja auch kein Problem, von Tony Hawk 1 gab es vor 2-3 Jahren oder so, oder ist ja wahrscheinlich schon länger her, mal so ein Remake, da wurde auch einfach andere Musik gespielt. Da gab es halt nicht den Skatepunk. Ich weiß nicht, ob du das machen kannst, ob du das bringen kannst. Ja, das fand ich auch total oder scheiße. Oder ob das vielleicht dem war das vielleicht zu viel Arbeit, Sony war zu viel Arbeit, glaube ich. Ach, ich weiß es auch nicht, Jungs, keine Ahnung. Aber ey, Leute, wer von diesen alten Skatepunk-Bands wird denn sagen, also auf der PS Mini möchte ich nicht drauf sein mit dem Song? Ja, darum geht's nicht. Geht nicht, dass die dann Nein gesagt hätten, aber die wollen da natürlich. Ja, klar, wollen die cool. Ja, das kann nicht viel Geld gekostet haben. Ja, aber wenn ich und das die Skater, so spiele, die wollen wahrscheinlich auch nicht so viel, viel Geld mehr haben. Aber dann, wenn ich so ein Spiel drauf habe, dann kaufen wir wieder mehr Leute. Ja. Wie viele früher Tony Hawk gespielt haben. Klar. Oder ein Wipeout und denken die geil. Also, wenn das drauf ist, kaufe ich mir das. Wipeout finde ich ganz gut so. Ist natürlich schade, dass auch leider nur ein Einzelspieler-Game ist. Und das ist immer. Das hat mich auch bei F-Zero schon immer gestört. So, ich hatte gesagt, also für mich leben auch diese Rennspiele einfach davon, dass man die einfach im Couch-Koop quasi gegeneinander zocken kann. Ich muss alleine, brauche ich das nicht. Okay. Ja, das ist, kann ich verstehen, aber das ist trotzdem, für mich ist Wipeout ein absolutes Aushängeschild für die PlayStation. Ja, klar. Das war, Wipeout war auch so, genauso ein bisschen so hier, wie wir vorhin gesagt haben, X-Odyssey oder Space Station Silicon Valley, war mit Wipeout, mit der Grafik, mit der Ästhetik und mit der Musik, die da drin war, das war so in der Techno-Szene verankert. Ja, du hast zum Teil irgendwie in der Techno-Szene so Merchandise gehabt mit Wipeout Logos von den Autofirmen, von den Fahrzeugfirmen. Ne? Die hatten ja so bestimmte Namen und so weiter. Und damit sind dann die Techno-DJs rumgerannt und was weiß ich. Also das hat so Wellen geschlagen. Sony, what the fuck? Ja, das ist echt mau. Muss man so sagen. Pecky! Ja, Street Fighter Alpha 3. Warum ist kein vernünftiger Street Fighter Teil da drauf? Gerne Street Fighter Alpha 3. Das hätte ich mir sehr gewünscht. Also Tekken ist super. Ich weiß jetzt nicht, was da auch mit Lizenzgeschichten ist, weil ich meine, Street Fighter Puzzle Fighter ist drauf. Ich glaube, lizenzmäßig wäre kein Problem mit gewesen. Capcom. Also warum ist dieses absolut wegweisende, super tolle Fighting Game Street Fighter Alpha 3 nicht drauf? Ist dann auf der Switch Collection? Dumme Frage, ich habe mir die ja gekauft, aber keine Ahnung, ob das drauf war. Ich habe da ein Bild davon. Ja, ich glaube ja. Weil dann kann es ja sein, dass einfach Nintendo sich die Lizenz geholt hat und dann gesagt hat, Jungs, ist gut. Glaube ich nicht. Wir können da jetzt Capcom rum. Macht solche, für solche Sachen machen die keine Exklusiv-Deals mehr. Ne? Ändert aber nichts daran, dass ich mich frage, warum ist es so? Oder warum? Ich hätte gerne drauf. Punkt. Okay. Ja, Street Fighter Alpha 3 finde ich super. Hätte ich total Bock drauf gehabt. Alpha 3, ja, ist auf der Switch Collection. Ich will jetzt mal Street Fighter spielen. Habe ich mir die Collection gekauft, mal gucken. Ja, mach das. Das Einzige, was du bei der Collection halt hast, ne, du hast die Anniversary Collection, ne? Mhm. Ja. Da sind halt nur die Arcade-Automaten drauf, ne? Die Spiele sind ein bisschen anders gebalanced als die Konsolen-Varianten. Mhm. Du hast keinen richtigen Story-Modus, keinen Training-Modus oder sowas, ne? Oder manchmal hast du, glaube ich, einen Training-Modus, aber manchmal nicht. Keine Ahnung, aber. Also es fehlen ein paar Spielmodi, es fehlen ein paar Optionen, weil es einfach nur die exakte Arcade-Emulation, ne? Ja. Aber da hätte ich mir auf jeden Fall einen schönen 2D-Fighter hätte ich mir noch gewünscht. Okay. Kann ich verstehen. Ich finde, um da mal kurz drauf zu antworten, ich finde, der Saturn hat die Street Fighter Teile besser gemacht und das Pad ist auch dafür geeignet. Ja, ich finde das PlayStation Pad nicht gut für 2D-Kampfspiele. Ich hätte mir sowas gewünscht wie, also weil Street Fighter finde ich auf der PlayStation einfach ist für mich so nicht der, weiß nicht, Street Fighter setzt sich nicht mit der PlayStation 1 in Verbindung. Nicht so krass. Mit dem Saturn und mit dem Super Nintendo. Aber jetzt muss man ja sagen, der Saturn ist ja eine Sache, die schon relativ nischig ist. Ja, also wie viele Leute halt kennst so du, die einen Saturn gewesen hatten und ja, so. Ja. Ne? Ja, das richtig. Ist halt so ein Ding. Ich persönlich spiele mit dem PlayStation Pad bis heute noch immer sehr, sehr gerne Fighting Games. Ja, ich leider nicht. Ich finde tatsächlich das Saturn Pad viel besser und auch manche andere Pads. Heißt nicht, dass ich keine Kampfspiele auf der PlayStation spiele. Mhm. Aber ich glaube, ich hätte dann eher was genommen wie Marvel vs. Capcom oder SNK vs. Capcom oder so. Da gibt es ja diverse Titel. Die halte ich für viel hochwertiger, was PlayStations Power auch so angeht. Bin ich komplett raus. Ich kaufe ja auch ganz viele Fighting Games, die ich so sehe, auch immer auf Verdacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich brauche das nicht. Ich brauche dieses Mashup irgendwie nicht. Ich brauche nicht Capcom und Marvel oder SNK und gemischt. Und ich brauche auch nichts mehr als einen Kämpfer. Das ist ja auch oft so, da hast du, glaube ich, teilweise zwei oder drei Kämpfer, die ja, du so austauschen kannst. Ja. Das ist ja bei Tekken Tournament auch so. Ja. Ich möchte 2D, 1 gegen 1, ein Universum, dann bin ich zufrieden. Bis einer liegt. Deswegen bin ich da raus. Aber die sehen natürlich total spektakulär aus. Auch schwer japanisch alles. Dann hast du da diese 45-Hit-Kombos und dann fliegt Wolverine rein und dann kommt der nächste und dann wechselst du noch mittendrin und so. Kann ich einschätzen, dass das qualitativ gute Spiele sind, habe ich keinen Bock drauf. Mich raus. Du guckst total ungläubig gerade. Nö, ist okay. Deswegen ganz bewusst für mich Street Fighter, aber klar, ne? Hätte man auch drüber nachdenken können. Absolute Geschmackssache, ne? Auch eine Sache wäre vielleicht gewesen, Darkstalkers. Finde ich auch sehr, sehr gut. Ja. PlayStation. Ja. Aber gut, das sind Geschmäcker, ne? Das sind einfach da. Hättest auch King of Fighters nehmen können oder keine ja, Ahnung, klar. 1000. Ne? Soul Calibur, Samurai Showdown gibt es, glaube ich, auch für die PlayStation 1. Samurai Showdown 3, glaube ich. Man auch drüber sprechen können. Aber ich mag einfach diese 2D Street Fighter am allerliebsten. Ja, die sind so fantastisch. Und da hätte ich Bock drauf gehabt. Tja. Okay. Dino Crisis? Dino Crisis 2? Ja. Mhm. Beides ja super unterschiedliche Spiele. Voll. Ich finde Dino Crisis 1 cooler. Ja, ist 2 halt so, ist geil, weil er so arcadisch und actionlastig ist. Dino Crisis 1 ist ja so ein Resident Evil mit Dinos. Ja, ja. 100%. Ja. Ist geil. Also ich finde es super, wa? Ja, hätte ich vielleicht auch drauf genommen, ja. Doch, ja. Es ist auf jeden Fall auch mal ein bisschen anderes. Ja, stimmt. Ich nicht auf meiner Liste, aber gehe ich mit dir. Hätte man ja. auch. Ja, wäre auf jeden Fall keine Enttäuschung gewesen. Ja, das stimmt. Nee, besser als Jumping Flash. Allerdings. Oder Mr. Driller. Mit so voll der Running Game. Mr. Driller. Ich mach mal hier. Ich bin gleich durch, glaube ich schon, ne? Ich nicht. Nee? Ich hab noch zwei Sachen. Ich ne? zwei, drei Sachen habe ich noch. Silent Hill? Ja. Bin ich raus. Habe ich auch nie gespielt. Weil ich da super Schiss vor hatte. Du bist kein Horror-Typ. Ja, ich mag Resident Evil, aber ich finde Silent Hill ist nochmal eine Nummer krasser. Ist was ganz anderes, ja. Und ich hab das mal angespielt als Kind und ich habe richtig Schiss vor Silent Hill. Ich auch. Das ist so mega gruselig. Ich habe mit zwei Freunden am helllichten Tag gespielt. Wir haben nach 2,5 Stunden aufgehört, weil wir haben das nicht ausgehalten. Das macht dich fertig. So. Aber es ist trotzdem so geil. Ja, es hätte drauf gemusst. Punkt. Es ist für die PlayStation auch ein so krasser definitiv. Klassiker. Es hätte drauf gemusst, hätte aber ich hätte es aber nie gespielt aus Angst. Es ist mir zu gruselig gewesen. Als Kind war mir das jetzt ein bisschen labil. Ja, als Kind war mir das zu gruselig. Ja. Nee, kann ich vollkommen verstehen. Ich habe es nämlich als Kind auch deswegen auch nicht. Filme oder als Teenie, ja, zwei Stück. Der erste ist grandios. Der ist auch so gruselig. Das ist der Pyramid Head, der da rumrennt. Ne? Ja, wobei der ja aus dem zweiten Teil ist. Der kommt im ersten Spiel nicht drüber nachdenken. Ja, muss auf jeden Fall. Eigentlich hätte er drauf gemusst. Ich bin ja Horrorfan und Silent Hill ist einfach absolut wegweisend. Er sucht da seine Tochter, glaube ich, ne, oder? Ja. Ja. Ja. Spoiler! Ja, hätte drauf gemusst. Nee, es kommt direkt in den ersten Teil. Hätte drauf gemusst. Ja, hätte unbedingt drauf gemusst. Jo. Sony, what the fuck? Konami. Nächstes Ding. Nochmal ein Fighter. Habe ich als Kind super viel mit meinem Bruder gespielt. Bushido Blade hätte ich gerne drauf gehabt. So ein Kampfspiel. Feudales Japan, ne? Genau, Waffen, Open Area, sag ich mal. Also man kann sehr viel rumrennen. Du kannst so. Im Raum dich bewegen, ne? Ist jetzt nicht 2D. Du kannst 2D, weg von deinem Gegner. Und du kannst komplett dich frei bewegen. Ist auch nicht wie bei so einem 3D-Kampfspiel wie Tekken oder Battle Arena. Keine Arena. Nein, du kannst komplett wegrennen von deinem Gegner. Also du hast ein eingeschränktes Areal. Doch, du hast eine Arena. Areal, aber das ist sehr, sehr, sehr... Und sehr klein. Manchmal kämpfst du in so einem Wald, in so einem Bambuswald, manchmal auf so einer Wiese, aber du kannst sehr weitläufig auch einfach davonrennen. Ne? Und interessant ist halt, dass du halt die Möglichkeit hast, die Kämpfe mit ein oder mit zwei Schlägen zu beenden. Ja. Also ein Schlag auf den Kopf bedeutet den Tod des Gegners oder halt des anderen Spielers. Wenn du triffst, der kann natürlich abwehren. Logischerweise, so, ne? Ja. Genau, also mit, ist sehr, sehr realistisch. Ja, mit Schwertern, cool, mit Rapieren, mit einem Hammer, glaube ich, teilweise, mit einem Speer. Und ja, wenn du das Bein triffst, dann kniest du, dann kannst du dich im Knien verteidigen, dann ist das Bein quasi nutzlos. Wenn ein Arm weg ist, ist schon realistisch. Ne? Ja. Also es ist so realistisch, wie die PlayStation 1 was realistisch darstellen konnte. Ja. Es gibt auch noch andere Spielmodi, wo du irgendwie so 100 Ninja nacheinander besiegen musst und so. Aber das war so das Ding, dass man einfach dieses Feiling, du hast auch keine Lebensanzeige. Also du weißt auch nie, wo du gerade stehst. Du kannst einen kriegen, patsch, bist tot. Ne? Mit Blocken und so. Das fand ich ganz gut. Hört ne? sich interessant an, ne? Fand ich ganz gut. Ist auch auf jeden Fall auf meiner Liste, die ich. Das hätte ich gerne noch. Ja, stimmt. Doch, weil auch viele Erinnerungen mit meinem Bruder. Ich habe das nie wirklich. Ich habe es, glaube ich, mal gespielt als Kind oder als Jugendlicher, aber nicht so krass. Habe da nicht so die krasse Erinnerung dran. Oder beziehungsweise nicht so die starke Nostalgie-Gefühle, die ich ganz da viel hätte. Nostalgie für. Aber es ist wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel und auch für die PlayStation eigentlich ziemliches Aushängeschild. Ja, und innovativ war es auch. Sehr innovativ war. Eigentlich bis heute gibt es kein einziges Kampfspiel, was so ähnlich ist. Oder? Ich kenne keins. Ja. Bushido Blade. Was haben Sie noch? Valkyrie Profile. Mein Spiel, was in Europa nicht erschienen ist. Kannst du nicht? Das kann nur Japano-Rollenspiel sein. Dann sagt der Name mir schon. Stromline, alles klar. Valkyrie Profile. Ja, okay. Ja, ist so ein Taktikspiel, ne? Ja, also ein Taktik-RPG. Nee. Nee? Nee. Du hast so, wenn du nicht kämpfst, hast du so ein 2D-Plattformer-Sachen, wo du halt rumspringst, wenn du in die Kämpfe kommst, hast du dein kleines Team und hast 4 Charaktere mit jedem Action-Button und die kannst dann nacheinander in Kombos auf den Gegner einschlagen lassen. Mhm. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen jetzt, okay? Ne? Mhm. Kann ich dir mal zeigen. Ja. Cool. Also, wäre ein Underdog einer? So, ne? Ja, wäre ein Underdog gewesen. Gab es für die PSP ein Remake in Europa? Okay, ist mal was anderes, ne? Auf jeden Fall. Ist ein gutes Spiel. Hab ich noch nie gehört in meinem Leben. Ne? Du? Ne. So. Okay. Ist das denn mit aber Leute, wenn es da qualitativ gut ist, haut's drauf. Also ist halt mal was anderes. Aber das hat jetzt nichts mit Valkyria Chronicles zu tun? Ne. Okay, deswegen habe ich an Taktik-Gedöns gedacht. Okay. Also wie gesagt, du hast diesen 2D-Abschnitte, wenn du normal spielst, nicht im Kampf, so Jump'n'Run-Parts. Und sobald du in den Kampf kommst, hast du halt deinen Runden-basiert, wo du halt die Knöpfe drückst. Jeder hat einen Action-Button und dann gibt's halt wilde Kombos, je nachdem, wie du die einzelnen Charaktere kombinierst. Cool. Machst halt mehr Schaden. Klingt ja mal gut. Ja, macht auf jeden Fall Bock. Und ja, so 2D-Rollenspiele sind ja auch nicht so häufig. Ne? Nee. Meistens hast du irgendwie so eine frei begehbare 3D-Welt. Das ist halt einfach nur so Plattform-Mario-Stil. Hast halt nicht also so viele versteckte Ecken, ne? Kommt sich auch einfach mal was trauen. Ja. Also wer sich trauen kann, Mr. Driller da drauf zu packen. Warum sowas? Ja, ist auch, muss man da mal sagen. Ja, ja. Warum nicht einfach mal so ein absolut nischiges Ding? Ja. Klar, warum nicht? Ja. Ja. Cool. Ja, da kann ich super dran anknüpfen. Ich habe nämlich Skull Monkeys noch mir ausgesucht für meine Liste. Weißt du, ob ihr das kennt? Nee, sagt mir gerade gar nichts, ey. Das ist ein ganz, ganz uriges und abgefahren. Boah, da müssen wir eigentlich gleich reingucken und mindestens bis zum ersten Boss spielen. Schnell und funky, packt ihr den Monkey. Ja. Das ist so mit Knetgrafik, so Stop-Motion, Knetfiguren-mäßig ist das so grafisch aufgemacht. Und das ist einfach nur abgefahren. Ich glaube, aber das ist mal wieder zockhart, Trademark, gefährliches Halbwissen. Ich glaube, das ist von denselben Machern, die auch The Netherworld gemacht haben. Und ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, auf der PS4 gibt es inzwischen ein Spiel, das sieht auch absolut genauso aus. Ich würde fast vermuten, dass da wieder derselbe Typ am Werk war. Ich habe vergessen, wie der heißt, der kreative Kopf dahinter. Es gibt ein Spiel, das heißt Army Croc auf der PS4. Ist auch so ein Point-and-Click-Adventure im Prinzip. Was ist das auch denn? Mit ist so Kniefiguren. Ist ein Plattformer, ist so ein bisschen Jump'n'Run-mäßig, so Action-Jump'n'Run, keine Ahnung. Und du musst halt am Ende gegen Bosse und kämpfen. Und so Knete, so ein bisschen wie Clay Fighters, so von der Grafik oder was? Ja. Okay. Genau. Witzig. Und es ist sehr abgefahren, hat ganz komische Musik. Das hat so diesen, ich weiß nicht so, die 90er, in den 90ern, so alles, was so Nickelodeon ausgemacht hat, so komisch, so also visuell, ästhetisch, so irgendwie so out of everything, so komplett über den Tellerrand, so ein bisschen eklig, so ein bisschen dreckig. Und nicht so clean wie die ganzen 80er Cartoons oder so. So waren ja die ganzen Ren Serien. Ren Stimpy und sowas. Ren Stimpy und auch, ja, Rocco. Selbst genau, Rocco war so ein bisschen so gut, ne? Deformiert und verzogen und so weiter, ne? Und dann gab es irgendwie auch so diese ganzen Sachen, die so ein bisschen, weiß nicht, Kablam war, gab es ja auch bei Nickelodeon und da gab es dann Action League Now, da hast du diese geschmolzenen Actionfiguren gehabt und so komischen Puppen, keine Ahnung, super witzig. Aber, und dann auch, wenn ihr so zum Beispiel vergleicht mit so Musikvideos von Primus, oder selbst späte 90er dann Tool oder so, ne? So diese komische Ästhetik, die so ein bisschen so, wo du denkst, was haben die denn für Drogen genommen? Mm. Und so geht Skull Monkeys auch ab und cool. Ist sau witzig. Schwer? Ja. Ja. Ey, cool. Wo wir gerade bei Knetsachen waren, ne? Weil ihr als Fighting Game Heinis, Celebrity Deathmatch. Ja. Boah. Als Spiel oder ja, was? Ja, war witzig. Spiel? MTV Celebrity Deathmatch. Ich find ein Spiel, ja. Ey, das war witzig, war witzig, weil das halt so, das war 1:1, war das einfach wie die Sendung. Mhm, stimmt. Ja. Also ich als Nicht-Fighting-Spieler fand halt immer witzig, weil da einfach mal eben eine Runde... Ja, ja klar. Logo. Ja. Ja? Okay. Das wird zu experimentieren, da hab ich keinen Bock. Das wird zu experimentieren. Gut. Du bist... Ich hätte gerne... Ich bin dran. Du warst jetzt dran. Hallo. Ich hätte gerne einen schönen Shoot'em-up drauf gehabt. Oh ja. Ich habe mir jetzt mal aufgeschrieben Strikers. Ja. 9045. Da habe ich sogar hier, ja. Oder ich habe noch einen anderen, der ist vielleicht ein bisschen unbekannter oder Einhänder. Ja, habe ich auch hier. Nee, habe ich nicht. Viel zu teuer. Wollte ich gerade sagen, auch leider teuer. Aber ich hätte gerne, ich meine, die PlayStation 1 hat ganz viele schöne Shoot'em-ups. G-Darius ist sehr gut. Auch, aber jetzt, um das mal einfach abzukürzen, ein schönes Shoot'em-up hätte ich gerne drauf gehabt. Ja, hast du eigentlich recht. Gerne zwei Spieler, Möglichkeit und einfach ein bisschen ballern. Ja. Ist mir auch egal, ob horizontal oder vertikal. Ja. Aber einen schönen Schuh im Abhängig gern gehabt. Ja, stimmt. Wäre schön gewesen. Stimmt. Magst du Schulemaps? Ja. Voll. Bin schon Fan. Schön. Ja. Ich auch. Ich auch. Alle. Zockart liebt Schmaps. Pixel und Plastik auch. Stimmt. Chronocross habe ich noch drauf gepackt. Absolut. Muss. Also es ist einfach unlogisch, das nicht zu machen, weil es wirklich, du erreichst so viele Leute, die das gerne gespielt hätten. Und es ist aber nicht in Europa rausgekommen. Genau, Europa nicht erschienen. In Amerika 2000 erschienen, Japan 99. Nachfolger von Chrono Trigger. Ja. Warum nicht? Also, da gehe ich sogar uneingeschränkt mit. Du hast sowieso, da sind ja keine deutschen Versionen drauf, oder? Mhm. Die sind sowieso alle englisch, oder? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, es ist deutsch. Ja, ich glaube, das hätte mich auch gewundert. Bei der SCS Mini sind doch alles nur die deutsche Titel drauf. Englischen Sachen, oder nicht? Da ist halt Super Mario RPG ist da drauf. Und das ist halt ein US-Only-Titel. Und da ist auch ein Star Fox 2. Und Star Fox 2, ja, gut, das Star ist Fox 2 ist ja nie. Aber das ist deutsch, glaube ich. Guck mal, okay. Zum Beispiel, wie Star Fox 2, da habe ich ja vorhin gesagt, Thrill Kill, ne? Star Fox 2, niemals erschienen. Ach so, habe ich ja schon gesagt. Aber so ein Titel, da hat er auch mal einen Kaufanreiz. Star Fox 2 ist das Einzige, wo ich gedacht hatte, boah, dafür wird sich ein SNES Mini eigentlich lohnen. Ja, weil du das nirgendwo anders bekommst. Ja. Klar. Ja, bin ich dabei. Okay, Chrono Cross, wärst du sogar dabei. Ja, auf jeden Fall uneingeschränkt. Und da wird das, ja, und das würde ich auch, das, also da ist ja auch die, das hat ja so gute Bewertungen und hat auch mal so einen Kultstatus. Das würde ich mir auch einfach so, da würde ich mich auch mal reinknien und das mal anspielen. Dennis hat schon sein nächstes Spiel in der Hand, ich habe es schon gesehen. Es geht um Vampire. Vampire. Vampire. Legacy of Cain, Soul Reaver. Stimmt, ey. Das würde ich gerne nochmal in the auch, hand nehmen. Auch geil ist ja der erste, also. Ja, ich zu Hause. Kammer ist geil, mit so Wackel. Ja, ja. Wackel klassischer 90er Wackel irgendwas. So 3D, ja, aber geil, oder? Wackel 3D. Helf mir bitte auf die Sprünge. Wie heißt denn nochmal der erste Teil? Blood Omen? Ich glaube, ja. Also eins von Blood Omen, drei Stück gibt's, ne? Insgesamt gibt es, glaube ich, fünf oder sechs Teile. Legacy of Cain, Blood Omen und finde das heraus. Es gibt noch Legacy. Ja, Legacy of Cain Soul Reaver, dann gibt es Soul Reaver 2, dann gibt es noch. Ich glaube, die letztens alle für die PlayStation 2. Blood Omen, Legacy of Cain. Und? Ist Teil 1. Legacy of Cain Soul Reaver ist Teil 2. Soul Reaver, ja. Legacy of Cain Soul Reaver 2 ist Teil 3. Legacy of Cain Blood Omen 2 ist Teil 4. Und Legacy of Cain Defiance. Ah ja. Ja. Wirklich alles gute Spiele. Ich hab, glaube ich, 4 von 5. Ich habe, glaube ich, nicht alle. Und die sind wirklich alle fantastisch. Ja. Und ich fand Soul Reaver wirklich richtig geil. Gruselig. Ja, fand ich grafisch auch cool. Ja. Die Inszenierung war einigermaßen cineastisch geil. So. Schönes Ding. Da war sogar eine gute Story, die da drin dahinter gesteckt hat. Jetzt alle bei André stehen sehen, aber für PlayStation 2 irgendwelche Remakes oder so. Nee, das waren die Teil 3 und 4. Ein paar Teile gibt es nur für PlayStation 2. Also ja. Blood Omen 2 und Legacy of Cain 2, die waren für PlayStation sehr 2. Sehr cool. Wirklich, gerade die PlayStation 2 Teile finde ich noch viel besser. Mit Vampiren kostet mich auch eigentlich fast immer. Ah, dann ist die Serie ein Hammer. Ja, du musst das auf jeden Fall mal. Musst du unbedingt kaufen. Ja. Und Spiel. Gut. Ich habe Mega Man drauf. Oh. Ich habe Mega Man X4 genommen. X4? Ja. Okay. Das scheint so in Fachkreisen mit eins der besten Umsetzungen zu sein. Ich hätte gerne eins von den Mega Man drauf gehabt. Ja, weil stimmt. Leider auch alles total kannst teuer. Du einfach nicht bezahlen. Ja, stimmt. Kannst X3, X4 wäre echt geil gewesen. Stimmt. Hätte ich ganz gut gefunden, wenn ein Mega Man mit dabei gewesen wäre. Auch da wahrscheinlich hat Capcom gesagt, nee, wir haben doch gerade die Legacy Collection rausgebracht. Ja, wahrscheinlich. Ja. Aber trotzdem hätte ich mich darüber sehr gefreut. Ja, stimmt. Ja. Chill. Ah, ja. Snowboard Game. Ah, okay, ja. Ist gar nicht so bekannt, haben nicht so viel gespielt. Ein bisschen realistischer als Cool Borders und so. Ein bisschen schwieriger von der Steuerung. Zwei Spieler spielbar? Ja. Cool. Glaube ich. Ich meine schon. Nicht dabei. Also ich fand's witzig. Cool Borders war klar das bessere Spiel, SSX auch, aber ich fand's cool. Ja. Ja. Nicht dabei. Das freut mich. Ist gut. Cool. Kann man nicht viel zu sagen. Ich sag nicht viel. Final Fantasy 8. Ja, hätte ich auf jeden Fall lieber genommen als 7 auf der... Also, ist das so? Ist das bessere Final Fantasy? Nein, nicht das bessere, aber 7 ist halt auf jeglichen Sachen zu erhalten. Also auf dem 8 ist das ein bisschen schwieriger als oder was? Oder so? Nee, bitte? Nein. Okay. Das 8 gibt es ja auch für die Vita als Download und so für den Store. Ja, ja. Aber Final Fantasy 7 ist halt immer allgegenwärtig, überall, ja, ne? Okay. So, weiß eigentlich ich, könnte man da, also viele in Leute meinem sagen Leben da, halt nicht so. Ja. Viele Leute sagen ja, Final Fantasy 9 ist besser als 8. Ich habe 9 nie gespielt. Schande. Aber ich finde 8 persönlich einfach sehr, sehr gut. Ich habe das halt selber sehr, sehr gerne gespielt. Und als ich es durchgespielt habe, halt auch sehr ausgiebig. Dieses Kartenspiel, das ist so ein Ingame-Kartenspiel, was du machen kannst, das habe ich sehr gerne gespielt. Dann habe ich diese Mechanik, dass du die Zaubersprüche nicht lernst und dann anwenden kannst mit Mana, sondern dass du quasi die Zaubersprüche vom Gegner extrahierst. Wenn du gegen einen Gegner kämpfst, der hat bestimmte Attacken und die kannst du von dem Gegner über so eine Fähigkeit klauen und dann sammelst du die an. Dann kannst du die dann halt irgendwie auf 99 Stück kannst du sammeln und wenn du die dann hast, dann hast du die dabei. Und im nächsten Kampf weißt du, okay, da brauche ich vielleicht noch irgendwie 20 Mal den Heilzauber, da musst du irgendwo hingehen, wo es den Gegner gibt, holst du die Heilzauber von dem ab und dann kannst du halt, ne, so musst du ein bisschen farmen. Du farmst also die Zaubersprüche und hast die in der Tasche sozusagen. Ne? Du kannst sie nicht, hast sie nicht immer abrufbereit, sondern du musst sie sammeln. Und das Konzept fand ich cool. Und mag ich sehr gern. Bei Octopath Traveler für die Switch gibt es eine Klasse, den Haarritter, das ist so ein Jäger oder so, der kann halt Tiere einfangen, gegen die du kämpfst, und der kann ihn dann im Kampf benutzen. Das ist dann auch so, du kannst 15 Tiere sammeln und dann musst du die 15 Tiere kannst dann losschicken, jeweils 3 oder 4 Mal, und dann sind die Tiere quasi wieder weg. Also du musst auch immer mal wieder zurückkommen und die Tiere quasi farmen, sammeln, die du haben willst, die für die Gegner gerade gut sind. Das ist so ein bisschen so ähnlich, das Prinzip, da haben wir was von übernommen. Ja, ja, gut. Okay. Ja. Ja. Thrill Kill habe ich drauf. Habe ich sogar besessen damals als gebrannte Kopie, ja, gab es ja nicht im Original. Zentrale Sicherheitskopie. Genau. Und habe aber hier nochmal dann quasi einen Schrägstrich und habe Wu-Tang Shaolin Style dazugefügt, denn das ist ja das Spiel, was dann hervorgegangen ist. Genau, was aus Thrill Kill hervorgegangen ist. Was auch cool war, super cooler Soundtrack auch. Ich kann mich an viele Abende erinnern. Gibt es auch einen mega guten PlayStation Controller. Zu dem Spiel in Form dieses Wu-Tang-Ws. Ja, stimmt. Ja. Stimmt, der ist aber bestimmt voll selten oder so. Ja, der ne? ist nicht ganz so, der ist nicht ganz so häufig zu finden. Und was ich cool fand, ist, dass also bei Thrill Kill, das war natürlich ultra brutal, die Charaktere waren der Wahnsinn. Die waren voll krass. So eine Domina, so ein Typ, der irgendwie alle Extremitäten amputiert hat, also der sowohl als Beine und auch in Arme nur irgendwelche Stelzen hatte. Ja, so Stacheln hatte der irgendwie. Und so ein Gorilla irgendwie, der alle kaputt haut. Dann gab es noch so einen Doktor mit so einem Skalpell. Dr. Faustus. Genau, stimmt. Dann gab es noch einen so einen Typ, der hatte eine Zwangsjacke an. Ja, und der konnte nur treten und so. Und der hat dann als Finish-Move hat er irgendwie den Gegner das Gesicht abgebissen oder so. Irgendwie sowas, krass. Und das Setting war halt auch immer so eine Psychiatrie oder so eine Gummizelle. Und die haben sich halt auf brutalste Art und Weise dahin geschnetzelt. Und schön war, man muss kurz sagen, ist ein Arena-Kämpfer, genau. Also Fighting Game, vier aber immer 4 Spieler, wollte ich jetzt jeder gegen jeden. Schöne ist halt auch zu viert spielbar ja. Und das wurde dann, also die Technik wurde dann genommen für Wu-Tang Shaolin Style, dann hat man mit den Wu-Tang Charakteren, also RZA, GZA, U-God und so, die hat dann auch, da hat man so ein bisschen dieses Shaolin-Ding, was ja bei Wu-Tang oft so drin war und so, ne, mitgenommen, coolen Hip-Hop-Musik drunter gelegt. Fand ich auch nicht schlecht, aber Thrill Kill hätte ich so als Legende, ich weiß nicht, ob es erlaubt ist oder ob es noch auf dem Index, ich habe keine Ahnung, aber das ist schon so eins der legendärsten Spiele, da warst du der King, wenn du es hattest und alle wollten es und ja, da hast du Thrill Kill schon gespielt, so krass, das war so eine Urban Legend bei uns damals. Ja, es ist absolut so gewesen, ich hatte das auch und es war genau so. Es war verboten und jede Sau hatte das. Ne? Ja, klar, weil jeder wollte das haben, weil es verboten war, es war so verboten, dass es nicht mal rausgekommen ist. Es gibt ja keine offizielle Version. Ja, es gibt nur, nicht kaufen, es gibt nur die Daten. Ne? Ja. Genau. Kannst du nur runterladen und brennen. Ja. Ja. Suikoden. 2-1. Oh ja, auch eine der super teuren RPG-Reihen. Und wirklich eigentlich auch ein eine Klassiker. Meist gefeiertsten RPG-Reihen, gerade auf der PlayStation. Die, also stimmt, Suikoden 1 und 2 waren schon Wahnsinnsdinger. Ja. Habe ich sogar irgendeinen Teil zu Hause noch nie gespielt. Echt? Echt? Hast du einen Teil zu Hause? Original? Irgendeinen Suikoden habe ich zu Hause rumfliegen, ja. Aber ich glaube nicht für PlayStation 1. Ah, okay, ach so. Alles klar. Für PlayStation 2. Ja, okay, ja, okay, die sind nicht so, sind nicht so viel wert. Nee. Ich räume irgendwann. PlayStation 1 sind die sind sehr, sehr selten, ja. Ja, bin ich raus. Also, alle so, hast du das zu Hause? Ja, voll, geil. Nee, die, also Suikoden 1 und 2 Wahnsinn. Auch. Ja. die Menge an Spiele einfach drin steckt. Ne? Du kannst irgendwie 106 Charaktere finden und daraus dein Team bilden und war das irgendwelche nicht so, wenn die versteckten... sterben, dann sind die wirklich auch tot? Nee, ich glaube, das war bei... Grania? Boah. Oder war das bei Suikun? Könnte sein. Ich glaube, war bei Suikun. Zockhard, Trademark, ja. Gefährliches Halbwissen. Ja, kann man nichts machen. Auf jeden Fall, Suikun 1 und 2, Minimum ein, wahrscheinlich Teil 2, weil der bessere, glaube ich, ist. Der hätte da drauf gemusst, ganz einfach. Ja, sehe ich eigentlich auch so. Ist so. Stimmt, habe ich ja. Ganz, ist komplett aus meinem Gedächtnis raus. Ja. Aber du bist halt hier auch der größere RPG-Experte. Ja, so leider auch das Genre mit den teuersten Spielen. Ne? Ja, ja, ist so, ne? Das ist ein bisschen blöd. Oft. Aber auch die gibt's für die Vita als PS1 Download oder ja, stimmt, für PS3. Kann man auf jeden Fall mal spielen, wenn man 100 Stunden Zeit hat. Ja. Ja, wenn ich die nächsten 100 Stunden Zeit investiere, dann erstmal in Persona 5. Das habe ich ja von dir netterweise zum Geburtstag gekriegt. Zum Geburtstag bekommen. Und ich freue mich wahnsinnig darauf, es endlich anzufangen. Aber ich muss noch so ein paar kurze Titel vorschieben. Und ich muss vor allen Dingen jetzt erstmal Resident Evil 7 spielen, bevor Resident Evil 2 Remake rauskommt. Ja. Ja. Ich mache mal kurz weiter, da brauchen wir gar nicht, genauso wie bei Final Fantasy, keine Worte drüber verlieren. Crash Bandicoot, ja, logisch. Hab ich auch raus. Sony, ja. Egal, ob ihr irgendwie eine Remake-Collection jetzt rausgebracht habt oder so, Crash Bandicoot war euer Mario-Killer. Es gab sogar Werbespots, wo so ein Typ im Crash Bandicoot-Kostüm irgendwie hingegangen ist und, weiß nicht, vor so einem Nintendo-Laden oder so und sich lustig gemacht hat. Und ich habe keine Ahnung, war total beknackt, die Spots. Die waren sowieso alle mega beknackt, die Sony. Ja, die 90er-Spots waren auch abgefahren. Generell, ja. Auch zu PlayStation 2-Zeiten waren die noch richtig. Ja. Aber geil. Also ich meine, Crash Bandicoot ist auch einfach nur ein wirklich fantastisches Spiel. Das ist auch grandios gealtert. Eigentlich würde ich sogar lieber sagen, Crash Bandicoot 3 ist meiner Meinung nach der beste. Habe ich jetzt gerade nicht original hier. Ja, aber einen von den dreien. Ja, hätte drauf gemusst. Leute, ja. Ehrlich, denke ich auch. Ist absolutes Aushängeschild. Crash Bandicoot war euer Maskottchen. Ihr vernachlässigt den hier. Was ist mit euch los? Crash Team Racing, ne? Aber verständlich kommt da jetzt gewesen. Im Juni auch ein Remake von. Ja? Haben die schon angekündigt. Ja, dann kannst du halt vergessen. Aber ja, genau. Ernsthaft, das verarsche. Wenn ich eine PlayStation Mini kaufe, ich würde 100%, wenn ich das Ding blind kaufen würde, ich würde zu 100% hätte ich darauf gewettet, dass da Crash Bandicoot drauf ist. Ja, klar. Weil einfach ist Aushängeschild. Ja. Genau wie Wipeout. Kennt noch jemand die Printwerbung? War die vom Super Nintendo oder so, wo die 5, 6 Kinder einfach so da sitzen und ihr Gesicht so verziehen, hinten einer im Hintergrund auf dem Bett liegt und auch so guckt? Kennt ihr jemand? Nee. Muss gleich mal suchen, die ist Wahnsinn, ne? Oh Mann. Der steht, was ist da los? Der hinten auf dem Bett, der kriegt gar nichts mit von dem Spiel, aber ist trotzdem völlig geflasht. Da kannst du mal sehen. Ich hab noch einen Titel. Ich hab noch zwei. Okay. Hier, also... Da seid ihr keine Fans von, ich bin auch kein besonders großer Fan von, aber ich finde, der Vollständigkeit halber hätte es drauf gemusst. Playboy-Menschen. Und zwar irgendeine Fußballsimulation, die man zu zweit spielen kann. Ey, ich bin Fußballfan, klar. Ein International Superstar Soccer. Ja, FIFA. FIFA 97. Nee, eben kein FIFA. Na klar. Ich hätte lieber ISS drauf gesehen. Echt? Aber das ist so ein Ding. Aber irgendwie ein... Irgendein Sportspiel. Irgendein Zwei-Spieler-Fußballspiel. Ja, sicher. So, in Deutschland. Das FIFA 97 mit Hallenmodus? Das hätte schon gibt drauf. Kein besseres FIFA. Wir sind uns einig, ein Fußballspiel. Ja, ein Fußballspiel muss drauf. Punkt. Dauert die Diskussion noch länger? Nein, wir sind fertig. Wir sind fertig. Irgendein Sportspiel, ja. NBA, Fußball. Ja, das hätte schon... Für die Amis ein Madden da drauf gehauen oder so. Ja, ich habe jetzt halt Fußball genommen wegen Deutschland. Man hätte auch irgendein Tennisspiel nehmen können. Ja. Virtual Tennis. Komm, nee, Virtual Tennis war nicht gut. Der Virtual Tennis ist super, aber ist halt nur, das ist ein Spiel, ich weiß nicht, gibt es das für PlayStation? Weiß ich gar nicht. Nein, Virtual Tennis gibt es doch nur für Sega. Ach, gibt da bestimmt irgendwie. Das ist doch die Sega Haus-Eigene Tennis abklatscht dann halt. Ja. Irgendein Sportspiel hätte da drauf gemusst. Ja, das stimmt. Punkt. Irgendein Zweispieler. Super Track and Field für PlayStation. Also ich hätte halt ein Fußball. Ja, ich hätte auch ein Fußballspiel drauf. Fußballsimulation hätte ich irgendwie für schlau gehalten. So, das war mein vorletztes. Hast du noch eins? Ich hätte den Vorgänger von deinem. Ach so, ja. Den ersten Ace Combat. Den ersten Ace Combat, Ace Combat 2 hier im Angebot. Finde ich das bessere Spiel, aber trotzdem Ace Combat auch einfach absolutes... Hieß nicht der erste sogar Air Combat? Stimmt. Der erste ist Air Combat, das ja. Air Combat. Ja. Ich glaube in Japan Air Combat und dann... nee, gar nicht. Europa ziemlich sicher Air Combat. Ich hatte nämlich zu Hause den ersten Teil. In Japan Ace Combat und beim zweiten Teil haben sie dann auch auf Ace Combat umgeschaltet. Ja. Seitdem heißt die Serie Ace Combat, ja. Habe ich mega viel Spaß mit gehabt. Flugsimulator, ne? Ja, so Flugsimulator. Dogfight, so. Genau, so Dogfights. So Top Gun. Ja. Top Gun, das Spiel. Actua Tennis hieß das. Ah ja, stimmt. Ja. hintereinander herfliegen, abballern, irgendwie ein paar Ground-Ziele und so Raketenwerfer abballern. Mega Bock. Zwei Spieler oder Singleplayer? Nur Singleplayer. Schade. Splitscreen wäre cool gewesen. Ja. Gut. Ich höre jetzt auf mit Spyro. Ja, ja. Auch, brauchen wir nicht viel absolut zu sagen. Ich sage noch einen Satz. Mir ist Spyro als Charakter sympathischer als Crash Bandicoot. Punkt. Drop the mic. So. Ist das schlimm? Darf man das nicht sagen? Nein, alles gut. Ich spiele also gerade. Für mich ist halt Mario viel Liebe und Sonic viel Liebe und dann kommt Spyro, auch wenn ich da nie so richtig viel gespielt habe, weil das halt. Aber Crash Bandicoot, weiß ich nicht. Erzeugt bei mir nicht so viel Sympathie, genauso wie. Da gibt es ja so viele mittlerweile, ob der Ratchet & Clank ist und ach, wie Jackie die alle. Dexter. Die haben halt nie ein richtiges... ist ja nochmal der kleine Diebes. Sly Cooper. Ja. Genau, und so. Die sind alle irgendwie witzig, so, aber. Aber PlayStation hat nie ihr eigenes Maskottchen gefunden, so richtig. Ja, und hatte aber trotzdem. Also, ich finde trotzdem, das größte Maskottchen ist Crash Bandicoot und. Lara Croft. Obwohl Crash Bandicoot noch mehr Identität hat, weil das sonst. Also er ist ganz spät auf anderen Konsolen rausgekommen, ist auf Nintendo-Konsolen. Ja, aber der ist halt trotzdem oder nicht so, allgegenwärtig bei PlayStation. So. Egal, wann ich irgendwann mit Nintendo sehe, da ist Minimum Mario mit dabei. Ja, weil ja viele Spiele auch einfach, weil bei vielen Spielen ja Mario auch dabei ist, obwohl es nicht um Mario geht. Ja, ja. Beim Tennis zum Beispiel ist er ja, Golf, Fußball, ist ja der richtige Golf, Fußball. Party, Smash. Bei Alleyway steigt er einfach nur dieses beschissene Ding ein. So. Also immer, wenn irgendein Charakter gebraucht wurde, der jetzt nicht besonders wichtig war, komm, Dr. Mario. Lass mal Mario das machen. Ja, ja klar. Ne? So. Der war halt immer da. Und der hat auch andere Spiele promotet. Also ich meine, macht er jetzt Crash Bandicoot, macht er jetzt keine Werbung für Spyro. Ja, also Mario war bestimmt in der Werbung für Yoshi's Cookies oder so. Nein, also wahrscheinlich ist ja sogar bei Yoshi's Cookies dabei. Ja, wahrscheinlich. Ja. Da gehe ich von aus. So, aber Spyro Mario hätte ich Bock gehabt. Ja, Dr. Mario. Also Spyro spiele ich gerade die Trilogie für PlayStation 4. Bombe. Gut. Wahnsinn, ey. Werde ich mir noch sieht holen super irgendwann. Super aus. Mhm. Werde ich mir irgendwann noch holen. Genauso knapp und schwer wie Crash-Trilogie? Ja, die Spiele waren generell ja ein bisschen einfacher. Also, okay. Aber der Kleine ein bisschen eher für Kinder. Und ich meine, hier ist er ja noch nicht mal so richtig schön getroffen, weil hier sieht er ja noch ein bisschen gruselig aus. Da gibt es ja kleine Süße. Hast du da gespielt, Spyro, komplett? Nicht komplett, ne. Also, heißt komplett, du hast ja schon in dem ersten Level diese Fluglevel. Ja. Die finde ich schwierig ohne Ende. Ja. Oh, die sind bockeschwer. Ja. Du hast ja dann auch die Aufgabe, alle Ziele, da gibt es ja 6 Ziele. Du musst irgendwie einmal 6 Fässer treffen, dann durch die Ringe fliegen. In dem ersten Teil die Flugzeuge abschießen und irgendwie 6 Schatzkisten einsammeln. Alles in 2 Minuten und du kriegst dann pro getroffenem Flugzeug 2 Sekunden plus und sowas. Und da kriegst du noch einen Bonus, wenn du alle Ziele auf einem... Bock ist schwer, ey. Ja. Aber macht Bock, ey. Sieht super aus, ist geil. Aber hätte auf jeden Fall mit drauf gehört. Hätte Minimum 1 Spyro-Teil mit drauf gehört. Genau wie ein Crash Bandicoot-Teil. Ja, Minimum. Sehe ich halt Minimum. Ganz genau. Ist immer die Frage, ob man es mag oder nicht. Ja. Aber grundsätzlich, das sind Sachen, da brauchen wir nicht darüber reden. Mag man das oder mag man das nicht, sondern die Sachen gehören da drauf. Ja. Weil das ist PlayStation, das ist Sony, so Punkt. Ja. Gut, hast du noch eins? Nee, ich bin durch. Hast du noch eins? Nee, ich auch. Gut. Dann können wir unsere Aussicht für die PlayStation 2 Mini machen. Ja, da haben wir darüber nachgedacht, dass das vielleicht eigentlich eine ganz coole Idee wäre, denn das war nämlich, glaube ich, ganz eingangs, irgendwie innerhalb der ersten 5 Minuten, habe ich angefangen, diesen Satz zu sagen. Und nicht beendet. Und habe gesagt, ja, wir reden jetzt über die PlayStation Classic Mini und dann reden wir im gleichen Zug darüber, weil wir können das ja nicht mehr ändern, was hier drauf ist auf der PS Mini, aber wir könnten theoretisch ändern, wenn Sony uns jetzt zuhören würde, was wir uns auf einem PlayStation 2 Mini wünschen würden. Jo. Und darüber haben wir uns auch Gedanken gemacht und ein paar Spiele zusammengesammelt. Ich würde sagen, wir machen eine kurze Pause. Ja. Und dann hören wir uns gleich wieder. Und dann geht es um die PlayStation 2 Mini, die es noch nicht gibt, die noch nicht existiert, aber was wir darauf nehmen würden. Ich glaube, die wird auch niemals erscheinen. Ah, weil da glaube ich nicht dran. Doch, die ist nicht so ein Brüller geworden, die PS1 Mini. Ja, aber die können ja trotzdem aus den Fehlern lernen und eine PlayStation 2 rausbringen. Ja, aber hast du nicht vergessen... Ja, wir nehmen noch. Wir nehmen einfach, schon was vorweg. Sprechen wir einfach weiter. Machen wir nach der Pause. Kurze Pause. Ja. Wir sind zurück. Herzlich willkommen nach der Pause. Mr. Packeiser, Mr. Jeschke. Ja. Wir sind jetzt hier bei Zurkart angekommen in unserer Zukunftsvision für eine mögliche PlayStation 2 Mini. Hast du eine Glaskugel hier? Nee. Schade. Boah, so eine wie der Packi hat wäre geil, würde sie dran fassen und dann gehen die Blitze. Ja, das ist auch so ein richtiges 90er Jahre Ding. Voll, das ist ultra 90er. Als Kind hast du immer, boah, jetzt kriegst du voll eine Gewischung und so ganz vorsichtig dran gepackt. Dann gar nichts, aber sah geil aus. Das ist einfach nur, einfach nur ein Strich. Grundsätzlich, ich glaube, die Chance besteht, PlayStation 2 die meistverkaufte Konsole, weltweit, ich glaube immer noch. Ich glaube ja, über 100 Millionen Einheiten. Ne? Ne? Und damals technisch auch ein ziemliches Bollwerk gewesen. Verkauft. Ja, ist so. Ich glaube ja. Google mal ruhig. Ja, ich denke, Sony könnte aus den... Wir fahren eigentlich noch mit dem Rennrad zur Tanke und holen Nachschub. Mit krummem Rücken. Nee, nö, ich habe noch einen halben Kasten da stehen. Also, das ist gut. Ja, muss man mal gucken, ob das passiert oder nicht. Sony sollte aus den Fehlern lernen und sollte die Spielerauswahl auf jeden Fall strikt danach richten, was wir jetzt recht, gleich ja? erzählen. Ja, definitiv. Ihr das solltet euch, Sony, liebe Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Sony, ihr solltet einfach auf uns hören. Genau, wir sind quasi das größte Sprachrohr der deutschen Gaming-Community und eigentlich weltweit, kann man so sagen. Richtig, kann man sagen. Und es gibt Menschen, die lernen Deutsch nur, um unseren Podcast zu hören. Wow. Manchmal sind es sogar selber Deutsche. Hiermit distanziere ich mich von den kommenden Aussagen. Nein, ist so, muss man so sagen. Zocker und Pixel und Plastik ist schon popkultureller Einfluss. Ist der Wahnsinn und alles andere einfach ausblenden und jetzt folgende Spiele auf die PlayStation draufpacken. PlayStation, und zwar alle. PlayStation 2, 157 Millionen Stück bis September 2018 verkauft. Dahinter der DS mit 154 Millionen. Aha. Dann Game Boy 118, ja. PlayStation 1 104, Nintendo Wii 101, PS3. Alles unter 100 ist alles langweilig. Ist, ja, danach geht es auch nicht mehr über die 100. Krass, ey. Aber PlayStation 2 wirklich die meistverkaufte Konsole aller Zeiten mit 157 Millionen Einheiten. 157,68 Millionen. Weißt du was? Ich glaube, so ein paar Millionen haben sich auch extra verkauft, nur weil irgendwie jeder Haushalt plötzlich eine eigene Karaoke-Maschine haben wollte. Ja, SingStar. Ja, ist tatsächlich so, ne? Es kamen gar keine Spiele mehr auf den Markt, aber SingStar kam immer wieder, jedes Jahr. Und einen eigenen DVD-Player. Und es war... Das war mit einer der besten DVD-Player zu der Zeit. Einer der besten, einer der ersten. Und halt so ein Verkaufsargument. Die Konsole für den... Für den Sohnemann oder für die Tochter. Der Papa und für Papa oder Mama. Oder was, ne? DVD. Das war so ein Multimedia-Gerät. Der war auch mein erster DVD-Player. Ähnlich wie mit der PlayStation 3 ja dann. Mit Blu-ray. Ja. Ich hatte jetzt übrigens mal, witzigerweise, als sie am Tag, wo die released wurde, hatte ich zwei Stück zu Hause. Hör auf. Wie weil kann das denn sein? Weil ich so ein verdammt nerviges Kind war. Wir hatten die, so, ne? den klassischen Otto-Katalog-Besteller, hat meine Mama gemacht. Ja. Die kam natürlich nicht an. Also, die kam nicht zu der Uhrzeit, wo ich die schon haben wollte, morgens um 10. Und dann habe ich meine Mama so lange genervt und gesagt, die kommt heute nicht, so ein Kack. Ich will damit jetzt spielen. Und dann sind wir nach Real gefahren, haben die nochmal gekauft. Dann kam die. Und dann sind wir nach Hause gekommen, da kam der Postbote und ich zwei Stück zu Hause am Release-Tag. Das ist gut. Geil, ne? Ja, ist toll. Habt ihr Auto zurückgeschickt in Real? Nee, wir haben die an Bekannten dann irgendwie verkauft. Eine kaputt gemacht. Ja. Also. Eine habe ich einfach weggeschmissen. Das hab ich mich so gefreut, habe ich sie so gegen meinen Kopf gehauen. Wie der komische, wie das Unreal Tournament kennt. Einfach so dieses Tempo. Es gibt so Typen, die machen immer YouTube-Videos. Oder Sachen, haben die hinfallen lassen, ne? Genau, aber immer am Release-Tag. Die ja, sammeln irgendwie über Spenden, über weiß nicht, PayPal-Spenden so viel Geld, dass sie sich eine Konsole kaufen können, stellen sich dann irgendwie ganz früh an die Schlange bei irgendeinem großen amerikanischen Supermarkt oder was weiß ich, so eine Kette, wo sie alle irgendwie vorbestellt haben und auf die PlayStation 2 warten. Und dann holen die sich eine, stellen sich neben die Schlange, wo die ganzen, weiß nicht, die nächsten 200 Leute stehen, packen die aus und schlagen die auf den Boden kaputt. Dann filmen die und laden die hoch. Ja, aber dann ist das lustig. Aber das ärgert sich ja keiner, sondern man denkt sich, bist du ein Spasti. Ja, ist einfach nur dumm so. Und ich gehe da sowieso vorbei, ähnlich wie bei den Leuten, die irgendwie vom Apple Store pennen im Klappstuhl und denken mir, seid ihr Spastis. Ja, total bescheuert. No offense, ihr könnt gerne machen, was ihr wollt und campt ruhig vor den Läden und kauft euch, was ihr möchtet. Ich bin tatsächlich immer zum WoW Mitternacht. Sprach der Vorbesteller für die Scheiß-Playstation. Ja, ja. Und aber dann noch gesagt habe, irgendwie so, ich bestelle das Ding wieder, aber scheiße bei der Spielliste hier. Ich war immer zum Mitternachtsverkauf bei den WoW-Erweiterungen. Warst du nicht letztens auch zum Mitternachtsverkauf im Comicladen für Magic? Ja, Mitternachts-Pre-Release, ja, klar. Ja. Ey, wenn's Bock macht, ich kann mich daran erinnern, meine Frau hat immer mitgeholfen in der Meierschen, wenn da Harry Potter. Jo, da war auch richtig viel los, ne? Neuauflagen oder neue Bände released worden sind. Da war nämlich eine gute Freundin von ihr, hat da gearbeitet und da haben die immer so Hilfspersonal. Ja. Und dann kamen halt Väter und Mütter mit ihren Kindern in Zaubererkostümen und Hüten auf und dann wurden die da geschminkt und die Buchhandlung hatte lange auf. Finde ich witzig. Mhm. Finde ich total süß. Aber wenn irgendwelche Hipster-Pillemänner mit ihrem Rennrad in die Stadt fahren, um sich dann mit Rückenschmerzen in ihren Klappstuhl zu setzen, um auf das neue iPhone zu warten, so bin ich halt raus. So. Go fuck yourself. Irgendwann kaufe ich dir zum Geburtstag einfach ein Rennrad. Ich tue ich so. Bei kleiner Zeit. Ohne Scheiß, wer Rennrad. Pass mal, du darfst jetzt nicht so in den Dreck ziehen. Wer Rennrad fahren will, weil er Rennradfahrer ist auf dem Land, auf gerade, finde ich total super. Aber wenn sich eine Frau mit einer Karottenjeans und hohe Schuhe in Köln aufs Rennrad setzt und bald in der Straßenbahn Schiene hängen bleibt mit dem dünnen Rad und dann so irgendwie vom Bunte Burger wegfährt, sorry, bin ich halt raus. Das wie affig so. Du hast ja mein, das ja. PlayStation 2. Genug gehatet. Ich muss mehr haten im Jahr 2019, habe ich mir vorgenommen. Ich hab sogar vorgeschlagen, lass uns mal eine Folge oder eine neue Rubrik für Zockart einführen. So ein Zockart-Rant. Und lass uns einfach mal abhaten auf alles, was wir irgendwie, wo wir keinen Bock drauf haben. Zum Beispiel Reseller und was haben wir denn noch alles gesagt? Fahrradfahr-Hipster war auf jeden Fall als Nummer 2. Die Folge muss alleine machen. Jeder, wie er sich halt wohlfühlt, so. Aber ich finde es halt doof. Aber andere Menschen finden bei mir also auch Sachen doof. Klar ist das doof, ist aber genauso doof, wenn du einen Ferrari kaufst mit 60 und dann nicht mehr da einsteigen kannst und dann mit 30 durch die Stadt fährst. Ja. Düsseldorf-Kö, aber so. Ja, das macht genauso wenig Sinn. Also gut, wie auch immer. PlayStation 2? Ja, PlayStation 2. Du darfst den ersten Titel nennen. Ja, ganz kurz. Wie viele Titel haben wir denn insgesamt? Ich habe viele. Okay. Weil du hast gesagt, ich soll 20 Titel mitbringen. Und ja, und dann haben wir uns doch im Nachhinein auf 10. Ja, aber hatte ich schon. Ist ja egal, ich habe 10. Ich habe 12. Lass uns die doch einfach schnell durch. Ich fange mal direkt an, das ist sowieso doppelt. Ich habe GTA San Andreas oder GTA Vice City draufstehen. Eins von beiden, je nachdem, worauf man mehr Bock hat. Vice City ist ein bisschen 80er-lastiger. Ja. Ich kann mich daran erinnern, ich habe viel San Andreas gespielt. Da konntest du übrigens auch Fahrrad fahren. Aber nicht um Rennen. Da hast du Mountainbikes. Aber du konntest auch pumpen, das war auch gut. Du hättest auch in echt pumpen gehen können. Du hättest auch einfach nur im Auto sitzen und Radio hören können. Ja, das waren aber geile Radios. Das war geil. Kann es nicht kloppen und alles. sinnlos. Also GTA, und das ist nämlich der Punkt, GTA 1 und 2 ist für mich so, aber ab GTA 3 geht's halt ab. Ja. Da nimmt die Serie Fahrt auf und da ist die Serie revolutionär. Ja. Die hat quasi das Open-World-Genre definiert. Ab da. Jedes Spiel wollte ab dort wie GTA sein. Was nicht immer gut ist. Weil nicht jedes Spiel muss Open World sein. Nee, mag auch manchmal einfach nee, ich so meine, ganz jedes Open World Spiel wollte unbedingt GTA sein. Ja, aber sein. Viele Spiele waren auch dann immer Open World. Da war immer das muss stimmt. Das jetzt so sein. Ja, das stimmt. Nee, aber GTA, die beiden Teile, einen von beiden, bitte drauf. Ja, da auch GTA 3, San Andreas und Vice City. Sind alle drei eigentlich gut, glaube ich. Ich bin ja kein GTA-Fan, aber ich kann mir vorstellen, dass da drauf muss. Ja. Ich habe auch GTA nie richtig gespielt, im Sinne von vielen Missionen gemacht. Nee, du brauchst halt nur Scheiße. Viel rumfahren. Ja. Prügelei anfangen, Leute umfahren, dann gibt es ja diese ganzen Minigames, ob das Billard ist, ob das Dart ist und so. So, aber wenn man sich da wirklich drauf einlässt, ganz tolle Storys, die da geschrieben werden, ist im Grunde auch filmreifer da, so, ne? so an Storys. Ja, ist schon cool. Hm? Ja, GTA. Machen wir erst offensichtliche Titel oder machen wir schon nicht? Hau einfach erstmal raus. Ja. Hau ich direkt Splashdown raus. Das sieht aus nach so einem Jetski Racer. Schöne, richtig, richtig schöne, gute Grafik. Solides Spiel. Gucken wir zwei Spieler. Stabiles Spiel, meinst du? Stabiles Spiel. Eins oder zwei Spieler. Zwei Spieler-Modus. Und weißt du, wo du fahren kannst? Auf dem Rhein. Nee. Da ist ein Level Rhein. Da kann man auf dem Rhein fahren. Und das gerade sagen, um Enten fangen. Geil. Ehrlich? Das ist cool. Am Rhein kann man fahren und es gibt nachher noch so ein Stadion-Level. Von Atari. Wo einfach verschiedene Ebenen mit dem Wasser sind und man von der einen auf die andere Ebene und durch das so. Das ist ja cool. Das ist richtig, richtig gut. Da gibt es auch noch einen zweiten Teil von. Das kennt kaum einer, das ist super zu spielen. Auch das auf dem Rhein finde ich gerade richtig. Ja, voll gut. Finde ich gerade richtig cool. Voll witzig. Ja. Ja, sehr gut. Splashdown. Gab es nicht auch für die N64, sondern wie hieß denn das? Selbstverständlich. Wave Race, genau. Fand ich auch schon cool. Bestes ja, super. Jetski-Spiel. Jetski-Fahren ist geil. Ja, das macht Laune. Gibt's, cool. Es sind auch so Stunt-Sachen, da hast du immer wieder so Rampen und so. Ne? Atemberaubend, absolut realistische Grafik. Von den Bildern hinten sieht die wirklich toll aus. Müssen wir gleich mal reintun. Also gerade die Wassereffekte Spaß, waren auf der PS2 wirklich. Die waren super, ja. Die waren geil. Der Rhein ist dann auch so ein bisschen dreckiger vom Wasser. Also ist nicht so ein klar, es ist schon realistisch. Sehr schön. Ja. Hey, ohne Scheiß. Ja, finde ich. Das hört sich jetzt an. Ist wahrscheinlich auch nicht für einen schlanken Taler geschossen, so, ne? Oder? Ja, das ist groß wahrscheinlich. Ist jetzt kein Sammler. Nein. Ist cool. Wenn man ein Sportspiel, irgendwie so ein Rennspiel aufmacht, würde ich das wahrscheinlich drauf machen. Cooler Underdog. Ja, kann man machen. Klar. Ich glaube, ich habe nur Underdogs heute mit. Geil, ja, nicht alles, aber ein paar. So. Ich habe so ein paar Sachen, die müssen rein, und so ein paar Sachen, die sind etwas unbekannter, die ich aber sehr, sehr gut finde. Was natürlich rein muss, ist ja. Silent Hill 2. Mhm. Da gibt's keinen Weg dran vorbei. Silent Hill 2 ist in meinen Augen eins der besten Spiele aller Zeiten. Silent Hill 2 gehört zu meinen Top 3 All-Time-Favorite-Videospielen. Wirklich, also ich liebe dieses Spiel. Sag doch mal eben alle, Resident Evil 2, Silent Hill und was noch? Super Mario Brothers. Ja. Wenn du schon 5, sehr horrorlastig bei dir, ne? Wenn du 5 gehst, dann Bioshock ist auch wieder Horror eigentlich. Ja, ist auch Horror. Und ja, dann weiß ich gar nicht. Mario World, Mario 64, Ahnung. Aber ist schon okay. 1000 Sachen, aber Silent Hill 2 ist ganz, ganz, ganz, ganz wichtig für mich und für mein Herz. Durchgespielt auch alles? Geiles Spiel, klar, mehrfach. Alle Enden. Ja, weil du jetzt gerade auch sagtest, du hast schon mal Silent Hill 1 schon mal. Nee, stimmt, eins habe ich, aber das habe ich zu früh gespielt, da war ich zu jung. Mhm. Und als zwei rauskam, habe ich das zum Release gekauft und habe das an dem Abend mit meiner damaligen Freundin irgendwie gespielt. Und ich weiß gar nicht, durch sind wir nicht gekommen, aber wahrscheinlich an dem Wochenende noch. Hammer. Also das Spiel ist absoluter Wahnsinn und das ist psychologischer Horror, der wirklich in deinen Kopf geht. Mhm. Du kannst in dem Spiel im Prinzip bis auf die Bossfights, kannst du alle Gegner einfach umgehen. Du kannst an denen vorbeilaufen, du musst sie nicht verprügeln. Hm. Die sind nicht so eine Bedrohung, die machen dir nur Angst. Hm. Und das repräsentiert halt unglaublich gut so diese innere Zerrissenheit, die der James Sunderland, der Hauptcharakter, halt hat, weil er ja eigentlich auf einer Mission ist, die so gar nicht existieren kann. Seine Frau ist tot und sie schreibt ihm quasi aus dem Jenseits einen Brief und sagt, komm zu unserem speziellen Ort, zu unserem gemeinsamen Ort. Die hatten diese Stadt Silent Hill, da haben die an einem See irgendwie, haben die mal Urlaub gemacht oder so, und das ist deren spezieller Ort. Er bekommt diesen Brief von ihr und sagt, aber das kann ja nicht sein, Mary, die kann nicht da sein, aber ich muss jetzt dahin, ich muss ja rausfinden, wo der Brief herkommt. Ja, und im Endeffekt spielt sich halt alles in seinem Kopf ab, sozusagen, ne? Das ist einfach alles so psychologisch gesehen, dass er sich Vorwürfe macht über ihren Tod oder solche Sachen, kann man sehr, sehr viel auslegen, gibt sehr, sehr viel Interpretationsfreiheit. Dieses Spiel ist gruselig, atmosphärisch, einzigartig, musikalisch. Da finde ich gar keine Worte für. Das ist mehr als perfekt. Soundeffekte und Musik. Akira Yamaoka, absolutes Horror-Soundtrack. Späte 90er oder mit 2000er. Wunderkind, dieser Typ. Hammer. Ey, so emotional die Musik und so gruselig und immer perfekt. In jeder Sekunde. Alles an dem Spiel ist geil. Alles. Ja. Grafik. Ja, einzige, was vielleicht nicht ganz so geil ist, ist auch mal wieder die englische Synchronisation. Die hätte besser sein können. Aber bitte, viel, viel schlimmer, wenn ihr das Spiel mal spielen wollt. Es gibt eine HD Remake Collection irgendwie auf der PS3 mit Silent Hill 2 und Silent Hill 3. Und ich glaube Silent Hill 4 auch. Weiß ich gar nicht. Besitzt die Collection nicht. Die hat eine sehr viel schlechtere Synchro. Bloß nicht anfassen. Silent Hill 2 Original spielen. Es gibt noch auf der Xbox gibt es ein, kein Remake, aber es wird später nochmal für die Xbox geportet und da ist ein bisschen mehr Inhalt drin. Kann man auch machen. Aber das hier ist ein Muss. Okay. Ja. SSX3. Ja. Cool. Brauchen wir jetzt nicht so viel drüber reden. Auch ja. Snowboarding, ne? Snowboard, ja. Sportspiel, zwei Spieler. Ab dafür. Fun Racing, cool. Ja. Mhm. Das war's. Okay. Pass auf. Du bist Mitglied eines internationalen Schmugglerrings und alle sind hinter dir her. Nicht nur CIA und Border Patrol, sondern auch richtig fiese Konkurrenten. Beherrsche deinen Offroader, fahre allen davon und liefere deine heiße Ware pünktlich ab. Smugglers Run. Okay. Nie gespielt, Cover schon tausendmal gesehen. Voll gut. Sagt mir gar nichts. Macht wirklich Bock. Also du spielst in den Rocky Mountains, in der Wüste und so. Und du musst halt, bist immer in so Grenzgebieten und musst halt heiße Ware von A nach B bringen. Und alle verfolgen dich. Du hast dann andere Schmugglerteams, die, wenn die schneller sind, die halt die Kohle bekommen. Und du musst halt gucken, dass du mit deiner heißen Ware so schnell wie möglich an den ganzen Grenzkontrollen und so vorbeikommst und die Ware halt ablieferst. Cool. Diverse Spielmodi, Verfolgungsjagden. Genau, auch ein bis zwei Spieler. Ja, Splitscreen. Also, genau. Schön. Kennt auch, ist glaube ich auch so ein Hidden Gem. Ne, oder gar nichts. Ne? Darf ich mal drauf gucken? Ja klar, bitte. Smugglers Run. Sieht auch ganz gut aus, spielt sich cool. Ist halt so mit verschiedenen Offroad-Karren kannst du einen kleinen Buggy nehmen, der kann halt nicht so große Pakete schmuggeln, der hat ein Problem, der kann halt so kleinere Waren. Dann hast du so einen richtigen Offroad-Truck, der kann halt größere Lieferungen wegbringen. Cool. Die verhalten sich alle ein bisschen anders. Cool, cool. Macht Bock. Ist jetzt, wie gesagt, relativ kurzweilig, kannst du mal zwischendurch dann halt mal so eine Runde spielen. Ja, aber davon lebt so eine Mini-Konsole auch. Genau. Also, ja, genau. Du musst, nee, mal reinmachen, Kumpel da, mal ein bisschen zocken. So. Ja, auch mal so einsteigerfreundlich, ne, mal schnell. Da muss alles Pick-up und Play sein. Ja, ja, stimmt, genau. Und also, ja, hier, Legend of Dragoon und Chrono Trigger und bla bla bla. Aber halt auch. Ja, du brauchst halt so ein bisschen Varianz. Ja, brauchst alles. Das Ding so ein bisschen anmachen kann und mal eben eine kleine Runde so. Ja. Finde ich gut. Ja, erinnert mich ein bisschen vom Konzept her, nicht so mit den Drogen, aber so vom Fahrzeugen her und so weiter, so ein bisschen an Spy Hunter, auch für die PS2. Da konntest du mit deiner Karre, das war so ein Agentenspiel so ein bisschen, du bist irgendwie so ein Agent, du musst so von dem Bösewichten irgendwie abhauen oder was, oder musst die Bösewichten jagen. Und es hat schon irgendwie so ein Rennspiel und deine Karre hat aber so verschiedene Fähigkeiten, mit Maschinengewehr und Raketen und Afterburner und so. Karre kann sich halt auch irgendwie in ein Boot verwandeln und dann fährst du irgendwie plötzlich aufs Wasser und so. So ein bisschen so James Bond. Ja, genau. Ja. So James Bond, das Rennspiel. Ja. Aber fand ich sehr, sehr cool. Ja. Genau, aber das habe ich gar nicht in meiner Liste. Ich habe in meiner Liste als nächstes Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. Ja. Ein Spiel, was... Ja, hält nicht. Was wirklich polarisiert. Die Grafik ist fantastisch. Die Story ist wirsch. Ja gut, aber die waren ja immer wir, die Storys. Ja, der erste Teil, den kannst du noch am meisten nachvollziehen. Ja, dann wenn jetzt der NES-Teil weglässt. Ne? Aber ab PlayStation 1, Metal Gear Solid, so der erste Teil, der war auch nachvollziehbar. Aber danach wurde es irgendwann, da kommt ja keiner mehr hinterher. Aber Metal Gear Solid 2 war wirklich auch wieder so mit so Durchbrechen der vierten Wand, sodass du irgendwie dein Intercom-Commander, irgendwie dein Officer oder was, der dir da Anweisungen gibt oder Tipps oder so, der sagt dann irgendwann später im Spiel, sagt er dir so Sachen wie, hast du nicht mal langsam genug gespielt? Willst du nicht mal eine Pause machen? Ja, weil du zu lange gespielt hast. Ja, genau. Ja. Solche Sachen, wo du denkst, was ist denn jetzt passiert? Warum weiß er das? Und warum spricht er zu mir? Ne? Durchbricht halt komplett die vierte Wand und die Narration wird komplett auf den Kopf gestellt. Das hat aber seine Gründe, das wird auch einigermaßen storymäßig erklärt. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles Spionagespiel. Rede ich mal kurz rein. Metal Gear Solid Snake Eater. Ist der dritte Teil. Warum den nicht? Oder? Weil ich den dritten Teil nicht gespielt habe. Okay, alles klar. Gut. Ja, also ich kann eigentlich nicht vergleichen. Das heißt, ist nicht wahr, ich habe den gespielt, aber ich habe nicht durchgespielt. Also ein Metal Gear Solid wollen wir aber drin haben. Ja. Ja, definitiv. Okay, cool. Klar. Gut, ich mache direkt weiter. Bully habe ich mir. Oh ja, cool. Kranem Edit. Ja. Ganz genau. Ist auch so ein Spiel, was ich auf meinem Backlog liegen habe. Cooles Spiel. Ist ja im Grunde, glaube ich, Rockstar Toronto. Hm. Und ist im Grunde ein GTA in einem unschuldigen oder zumindest unschuldigerem Schulsetting. Ne? Also du bist der bisschen Schüler, du bist der Bully, du bist so ein bisschen... Ja, du bist der Neuling, ne? Du kommst neu an die Schule, du hast sogar faustdick hinter den Ohren und so. Ja, naja, du bist auch so irgendwie, ich weiß noch nicht, wen ich hier mag und wer doof ist und deswegen bin ich erstmal so der Arsch. Genau, und da geht's halt um Streiche spielen und um... Also das Härteste, was da passiert, ist mal eine Prügelei auf dem Schulhof. Da geht es um Fletschen schießen und um Quatsch machen an der Schule. Ja, aber auch um so, weiß nicht, Freunde oder beziehungsweise so Allianzen machen, Verbindungen so herstellen, dass irgendwie einer braucht irgendwie Hilfe bei den Hausaufgaben. Ja, genau. Du bist zu doof, gehst aber dann zu jemand anderem. Nicht, du bist zu doof, aber du hilfst dem nicht, sondern du gehst dann zu jemand anderem, schnappst dir die Hausaufgaben, gibst die ab, dann hast du bei dem ein Steinbrett, sowas, einen gut. Oder im Unterricht musst du so Knöpfchen drücken, damit du irgendwelche Stats hochschrauben kannst, dann lernst du was. All das, was bei GTA passiert ist. Du schmuggelst aber eben keine Drogen, sondern Hausaufgaben. Genau. Du schießt nicht mit Gewehren, sondern mit Fletschen. Und ich glaube, also es gibt keine Prostituierte, aber es gibt irgendwie, glaube ich, auch eine Mission. Es gibt so Liebes... wo du ein bisschen knutschen kannst. Ja, und genau. So. Alles, was in der Schule passiert, ist eigentlich ziemlich charmant. Sehr clever auch gemacht und... ja, das hätte ich gerne mit drauf. Finde ich deswegen auch für mich persönlich, weil ich ja GTA nicht irre gut finde, aber das finde ich tatsächlich echt gut. Das werde ich 2019 auch durchspielen. Naja, dein Ziel. Ja, dein Plan, gut. Ja. Würde ich gerne mal. Cool. Ja. Ja, finde ich gut. Bin ich dabei. Sehr gut. Drakengard 1 und Drakengard 2. Wobei ich glaube ich sogar zu 1 tendieren würde. Ich habe die ja beide noch nicht durchgespielt, obwohl ich ja riesiger Yoko Taro-Fan bin und Nier und halt auch Nier Automata sehr, sehr liebe und vergöttere. Deswegen steht Drakengard 1 bei mir auf der Backlog zur Durchspielenliste von 2019. Ich muss es endlich spielen. Also und, ist ja so ein Hack and Slay, ne? Ja. Und genau, aber du hast hier bei dem Teil 1 zum Beispiel auch. Ja, genau, so Action Adventure mit Luftkämpfen halt auch auf dem Drachen. Schön. Ne, ja. Das ist. Ja, es macht Spaß. Gibt es ja den dritten Teil für PlayStation 3 auch. den, der ist auch ganz gut. Wahnsinnig gutes Intro. Ja. Teil 3. Ja. Mhm. Habe ich, den hatte ich mir in meiner, als ich in Kanada war, ist der released worden, da habe ich mir den direkt zum Release geholt. Und seitdem den gespielt, ne? Ja, doch. Ja? Ich habe den gespielt, ja. Nicht durch, aber schon relativ lang. Ach so, okay, cool. 8-9 Stunden oder so. Ja. Nee, würde ich auf jeden Fall drauf, so als Action-Adventure. Ja. Habe ich tatsächlich auch auf meiner Liste, einfach denke, aufgrund der Tatsache, dass halt Nier und Nier Automata so durch die Decke gegangen sind, also Nier nicht mal, ich finde Nier muss sehr, sehr viel mehr Aufmerksamkeit erlangen, aber Nier Automata hat der ganzen Serie oder Reihe im weitesten Sinne ja doch viel Wind Aufwind gegeben so und deswegen sollte Drakengard auf eine PlayStation 2 Mini, weil das einfach... Die sind auch gar nicht so häufig zu finden. Drakengard 1 noch häufiger als Drakengard 2. Aber 2 ist relativ selten und da muss man ein paar Mark mehr für ausgeben. Deswegen beneide ich dich drum. Hat Ubisoft released. Ist das teuer oder was? Paddy Bescheid. Ja, ein bisschen teurer. Ja, vielleicht liegt das irgendwo im Lager rum. Kann wirklich sein. Ja. Ja, Drakengard 1 und 2. Auf jeden Fall könnte man da drauf packen. Noch mehr Horror. Absolutes Muss für die PlayStation 2 für Horrorfans. Project Zero. Ein Horrorspiel, wo du eine junge Japanerin spielst, die auf der Suche nach ihrem Bruder ist, der verschollen ist der ist, glaube ich, Reporter oder irgendwie Filmer oder so, Kameramann oder irgendwie sowas, der mit einem Team von Reportern oder was in so ein Haus gegangen ist, in so ein Haunted House, um da so eine Art Doku zu drehen oder so, und die sind da alle verschütt gegangen und jetzt geht sie auf die Suche nach ihm. Kommt zu dem Haus, natürlich ist Kanada, findet ihn erstmal nicht und so, findet aber dort eine Kamera. Und mit dieser Kamera, ich glaube, die heißt auch Kamera Obscura, das ist so eine magische oder verwunschene Kamera oder so. Mit diesem Gerät kann die übernatürliche Wesen wahrnehmen. Das heißt, wenn die durch die Kameralinse guckt, sieht die Geister, die die ohne die Kamera nicht sehen würde. Ja. Und wenn du in den Raum kommst und da ist ein Monster, also ein Geist drin, ein Gegner, dann siehst du irgendwie so ein bisschen Dinge, die sich im Raum bewegen oder du hörst das auch. Und das heißt, dir wird erstmal richtig Angst eingeflößt und du weißt, okay, hier stimmt was nicht. Dann nimmst du die Kamera hoch, gehst mit der Kamera so rum und der Punkt ist, der Geist kann überall sein. Der sieht dich, will dich vielleicht angreifen. Das heißt, in dem Moment, wo du dich halt umdrehst, kann es sein, dass du im Blickfeld einfach irgendwann so plötzlich den Geist so direkt vor dir hast. Macht mega Schiss. Und durch besonderen Film, den du dort findest, also Kamerafilm, den du in die Kamera einlegen kannst, ne, richtigen Film, machst du Fotos und der Film, je nach Film, macht dann Schaden und macht die Geister platt. Okay. So. Und je näher du ran... Ja, das geht, macht aber ganz, ganz wenig Schaden, wenn du ganz, ganz viele Fotos machst. Sondern sinnvoller ist es, erstens den Geist gut zu fokussieren, das macht mehr Schaden. Und je näher der dran ist, macht es auch mehr Schaden. Das ist natürlich so also wie es für Risiko belohnt quasi. Genau. Ja. Das sind so richtige Gespenster oder Menschen oder was sind das für Erscheinungen? Das sind humanoide Geister, ja, genau. Manche sehen halt ein bisschen gruseliger aus als andere, keine Ahnung. Aber das Spiel echt, ey, du machst in die Hosen. Ist geil. Okay, mich raus. Für Horror ist das der Hammer. Gab es da nicht auch irgendwie ein Wii U-Teil? Ja. Maiden of the Dark Water oder so heißt der. Und der ist auch relativ selten. Der ist sehr selten und teuer, weil es nur eine ganz kleine Auflage gab und das kannst du heutzutage kaum bezahlen, obwohl die Wii U gerade mal eine halbe Generation zurückliegt. Ja, würde ich gerade sagen. Ja. Und keine Ahnung. Ich habe es zum Release leider nicht vorbestellt oder gekauft, hätte ich mal machen sollen. Schade. Gibt noch einen zweiten Teil, Crimson Butterfly, glaube ich, heißt der. Und dann gibt es noch einen dritten Teil von Project Zero. Hier gibt es alle drei auf der PlayStation 2 und auf der Xbox gibt es, glaube ich, 2 und 3. Sehr gute Spiele, wenn man denn Horror mag, gerade wenn man japanischen Horror mag, und das tue ich, und deswegen ist es ein tolles Spiel. Blöd ist, ich habe an einer Stelle kurz vor einem Boss gespeichert, hatte nicht mehr so viel Film, und jetzt komme ich nicht weiter. Ja. Und ich komme nicht zurück, weil das Areal kannst du nicht mehr verlassen, nachdem du da gespeichert hast. Deswegen, ich müsste wieder von vorne anfangen, habe ich bisher noch keinen Bock drauf gehabt. Gut, ich habe mir dann eine ganz schnelle Geschichte, über die wir null sprechen müssen, Resident Evil 4. Okay. Müssen wir darüber sprechen? Ja. Warum? Willst du es lieber für den Gamecube haben? Ja. Ja. Hab mir fast gedacht, aber wir sprechen jetzt über die PlayStation 2. Ja, wir wissen ja noch gar nicht, ob der Gamecube Mini kommt. Nein. Das heißt, die Gamecube 4 Version ist deutlich besser oder grafisch zumindest deutlich besser. Gamecube Version ist grafisch etwas besser, ist korrekt. Spielerisch macht keinen Unterschied, beides geil. Fakt ist, Resident Evil 4 hat sich so gut verkauft, dass Capcom das für alle Konsolen umgesetzt hat. Ja. Du kriegst Resident Evil 4 für den GameCube, für die PlayStation 2, für die Wii, für die PlayStation 4 und... Weiß ich. Was wollen die von uns? So jeder soll... Die, ja. Also du kannst dich ja kaum irgendwie auf der Stelle umdrehen, ohne dass Capcom hinter dir steht und die Resident Evil 4 also irgendwie in den Hals drückt. Ich sag ja nur, das soll ja nicht den Platz eines anderen Spieles wegnehmen. Ich sage ja nur, der Vollständigkeit halber gehört für mich ein Resident Evil 4 mit drauf. Ob es für viele andere Konsolen erhältlich ist, ist ein Thema, aber es ist natürlich trotzdem auch eins der großen Spiele dieser Zeit. Das ist korrekt. Und ich liebe dieses Spiel, ohne Frage, selbstverständlich. Ich als großer Resident Evil Fan, klaro. Aber ich bin tatsächlich der Meinung, das müsste da nicht drauf. Ich verbinde das nicht per se mit der PlayStation 2, weil ich den GameCube gekauft habe, nur um Resident Evil 4 zu kaufen. Und das war ja irgendwie ein Dreivierteljahr oder so, war es ja exklusiv. Mhm. Und deswegen, naja. Aber ist egal, ich kann es verstehen und ist schon okay. Gutes Spiel. Ja. Sag an. Shoot 'em up. Jo. Dich gut. Castle Shikigami 2, War of the Worlds. Kannst du direkt mal rüberreichen. Ein bis zwei Spieler ist ja für dich immer sehr wichtig. Ja, ist ja, finde ich ja, auch cool. Gerade schon mal mit zwei Spielern. Macht richtig Bock. Bullet Hell. Was haben wir denn letztens gespielt? Raiden 5? Ja. Für PS4? Ja. Macht doch Bock. Ja, klar. Shoot'em-ups müssen also, ein bisschen Zuspielmodus haben. Als wir letztens in Montabaur auf der Börse waren und ich mir Trigger hat Exelica gekauft, habe ich das abends oder am nächsten Tag oder was mit meiner Frau spielen wollen, die überhaupt gar nicht auf Shoot'em-ups steht, aber ich wollte unbedingt meine gekauften Schätze ausprobieren und wollte Trigger hat Exelica zuerst spielen. Zack, ein Spieler. Im Menü so, ja, wo ist denn die Zwei-Spieler-Option? Ja, du musst eigentlich musst du nur Start drücken, dann bist du drin. So. Dann habe ich hinten auf die Verpackung geguckt, ein Spieler. Und ich so, warum ist ein Shoot'em-up denn ein Einspieler, nur mit Einspieler-Modus versehen worden? Also alle Automaten waren ja eigentlich zwei Spieler. Ja. So. Schön, das sieht richtig cool aus. Ja. Ich mag ja vertikale Shoot'em-ups lieber als ich horizontale. Auch. Ja. Ich spiele die lieber. Ja, deutlich ich lieber. Ich spiele die eigentlich auch lieber, ich gebe euch da recht. Allerdings ist mein Lieblings-Shoot'em-up aller Zeiten ein Horizontal-Shooter. Death Smiles. Ja, stimmt. Ja, okay. Ja. Ja gut, aber das ist ey, das sieht voll nach meinem... Das sieht gut aus, ne? Deinem sowieso. Ja. Ich bin ja nicht so intuit wie der Dennis jetzt. Aber ich weiß, ein gutes Shoot'em-up auf jeden Fall zu schätzen. Das sieht richtig schön aus. Gute Wahl. Ist das ein teurer Titel? Nee. Nee? Nee. 20 vielleicht? 15? Ja, finde ich für PlayStation 2 schon okay. Ja. Cool. Gut. Ja, also ein Shoot'em-up. Ist eigentlich, bist halt schnell drin, so kannst du auch mal eben anmachen. Ja. Geht immer. Ein, zwei Level, auch wenn ihr jetzt da keinen Highscore könnt, ist ja scheißegal, Hauptsache du hast ein bisschen Fun. Ja, aber wenn es so richtig bullet-hellig wird, dann... Ja klar ist das schon knackig, aber das ist trotzdem so was, was du mal eben anmachen kannst. Ja. Das ist jetzt nicht was, wo du halt 5 Stunden spielen musst, weil das sonst keinen Sinn macht. Nee, finde ich super. Ja, cooles Ding. Ja. Castle, wie heißt, sag mal. Castle Shikigami 2. Castle Shikigami. Shikigami. Shikigami. Shikigami. Shikigami. Paki Shikigami. Gut. Shikigami. Forgotten Realms? Warum steht das da drauf? Baldur's Gate Dark Alliance. Kennt ihr das? Ja. Ist quasi so ein Diablo-Klon. Ich liebe Baldur's Gate. Und es ist ganz anders als das klassische Baldur's Gate für PC. Ne? Das ist jetzt nicht so ein Open-World Action-RPG, sondern das ist wirklich wie Diablo. Du rennst durch einen Dungeon, klopfst Gegner um, sammelst Loot ein, gehst zurück in die Stadt, verklopfst dein Loot, pimpst deinen Charakter auf, gehst in den nächsten Dungeon. Ganz stumpfer Diablo-esker Dungeon Crawler. Yes! Aber mit lokalem Zweispieler-Modus, sehr guter Grafik. Genau. Außerdem, man sieht die Klamotten. Hat also jemand 100 Stunden Zeit, mit mir zu spielen? Ja, das ist, glaube ich, relativ schnell. Hast du Bock auf der Switch, Diablo anzufangen? Hat er ja schon nichts. Was ist das für eine Frage? Bestimmt 40 Stunden schon gespielt. Ich habe ja jetzt erst neu die Switch, sonst wäre ich dabei gewesen. Ja, mach doch rein. Der fängt ja doch einfach vorne an, das ist mir egal. Ich kann dich auch kurz hochziehen in 5 Minuten. Dann bist du Max Level, dann können wir ein bisschen farmen gehen. Ja, sehr gut. Lass machen. Ja, von mir aus. Wir können auch wahlweise PlayStation 3, PlayStation 4 oder PC spielen. Kannst ja halt auch. Nur PlayStation 4 habe ich noch. Mehr habe ich nicht im Angebot. Ja, der war auch. Aber so ein richtiger Dungeon Crawler. So. Genau, also ist wirklich genau wie Diablo 2. Außer dass du nicht so ein komplexes Item-Management hast mit diesem, dass du unterschiedliche Items miteinander fusionieren kannst, um so super rare Hyper-Items zu kreieren. Das kannst du da nicht. Es ist einfach, wie gesagt, Dungeon crawlen, Items finden, aufpimpen, weiter crawlen. Sehr, sehr gute Grafik. Gibt noch einen zweiten Teil, Baldur's Gate Dark Alliance 2. Und dann gibt es noch Champions of Norrath, was im Prinzip genau das gleiche ist. Davon gibt es auch zwei Teile. Also wenn man Bock auf sowas hat, gibt es 4 Spiele, die uneingeschränkt zu empfehlen sind. Warum habe ich die eigentlich Jedes nicht? Spiel Verstehe ist genau das gleiche. Kosten Apple und Ei, ist nicht teuer, weiß nicht, 5-6 Euro. So. Hol dir die, lass die mal durchspielen, ist geil. Ja, cool. Lass machen. Ja. Hol ich mir. Schön. Weiter geht's. Gut, weiter geht's. Nur mal ganz kurz zur Erklärung, falls sich jetzt die Zuschauer auch fragen, die Hörer können es ja nicht sehen, denn sie hören ja nur, aber die Zuschauer fragen sich vielleicht, warum ich der Einzige bin, der keine Spiele hier hinstellt. Weil die alle illegal nur runtergeladen haben. Weil ich die nicht, genau, für die Playstation, weil ich die nicht mitgebracht habe, einmal nur so zum Verständnis. Ne? Weil ja, ich habe heute schon so viel mitgebracht, ich besitze auch nicht jedes Spiel davon. Mhm. Da sind nämlich auch Spiele dabei, die ich gerne spielen würde, so wie das nächste, Okami. Das genau, ich habe schon gesehen, ein Spiel, was mich persönlich... Vom Artstyle anspricht einfach sehr stark. Und weil ich so auf meiner auch auf meiner To-Do-Liste habe, möchte ich unbedingt spielen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, in welcher Version oder in. Hol dir die Switch-Version, die gibt es nur in Japan oder halt sonst in Asien. Aber die hat englische Texte. Okay. Das heißt, und ist region-free, ne? Kannst du spielen. Ja. Und der Punkt ist, du hast ja als Spielmechanik bei Okami die Funktion, dass du ja wie so eine Art Zaubersprüche oder Angriffe und so ein paar Ingame-Aktionen per Kalligrafie-Pinsel malen musst. Und das geht dann mit dem Touchscreen gut. Und das geht mit dem Touchscreen natürlich perfekt. Also erst war es auf der PlayStation, musst du das halt umständlich mit dem 3D-Stick machen. Das ging, war aber ein bisschen hakelig, ging aber trotzdem okay, hat mich nicht gestört. Dann kam das ja als Wii-Port raus. Da konntest du das mit der Wii-Mode machen. Wii-Mode, ja. Das war schon ein bisschen flüssiger, aber auf dem Touchscreen ist das natürlich ideal. Also von daher, hol dir die, die gibt es, weiß nicht, 40 Euro. Ich hatte das schon mal in der Hand für die PlayStation 4, da gibt es auch so ein HD-Remake. Und also das ist auf jeden Fall, das ist auch so ein Ding, da gehen bei mir alle Sinne an, so, ne? Diese ganze japanische Mythologie-Geschichte. Da wird es bei mir wundervoll. Sofort interessant. Ja. Also Musik, absolut erhaben, unfassbar guter Soundtrack, wirklich komplett nur japanische klassische Instrumente, das zieht dich so in diesen japanischen traditionellen Ästhetik-Bann, das ist unfassbar. Letztes Jahr, 2018, hat Data Discs aus England einfach so ein riesiges Ding aus hier. Die 4-LP-Box rausgebracht mit Okami Soundtrack. Wirklich unfassbar schön. Mit Artbook. Oder fällt was raus? Ich hab fast geweint, weil das so schön ist. Ohne Scheiß. Das sind ja Sachen, die kannst du dir ja eins zu eins so direkt tätowieren lassen. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, alles daran ist schön. Und meine Meinung ist immer noch, und das steht, Okami ist rein vom Stilistischen her und auch von der Grafik her das schönste Spiel der Welt. Ja. Immer wenn ich das spiele, du kannst also in jedem Moment kannst du Pause drücken, du guckst dir das an, obwohl eigentlich die flüssigen Animationen, die machen das Ganze noch lebhafter. Ja, ja. Jedes Mal denke ich mir, wenn ich das spiele, das ist das schönste Spiel, was jemals gemacht wurde. Es ist ästhetisch so unfassbar überwältigend und trotzdem nicht zu over the top. Ja. Es ist ja... Also das sieht ja auch so aus, als ob das mit einem Kalligrafiepinsel gemalt wäre. Das wäre das ganze Spiel, ne? Und wie sich Amaterasu bewegt, also der Hauptcharakter, dieser Wolf, ne? Es ist unfassbar. Es ist unfassbar schön. Also habe ich auf jeden Fall auf meiner... Ja, hätte ich auch drauf gepackt, auf jeden Fall. Liste, ja. Das, und es ist einfach, also spielerisch, es ist einfach Zelda, ne? Ja. Also wenn du Zelda magst... Ich wollte gerade sagen, ja, Action-Adventure, Zelda. Ja. Cool. Von, also nicht von, aber mit, ist ja von Clover... Und das ist ein Studio, was aus einem Unterderivat von Capcom-Mitarbeitern gegründet wurde. Mhm. Und Hideki Kamiya war ja hier schwer mit dran beteiligt, der geistige Urvater von Devil May Cry. Und der hat halt auch die Kämpfe dann dementsprechend gestaltet. Ja. Und deswegen sind die Kämpfe so geil. Denn das ist eins, was er gut kann. Das dann können wir eigentlich mal ganz kurz, um das nur mal eben einzuwerfen, ich überspringe dich jetzt mal eben, aber ich habe auch Devil May Cry nämlich auf meiner Liste. Ist halt vollkommen was anderes. Und Devil May Cry sollte ja eigentlich Resident Evil 4 sein. Und dann ging das aber so von der stilistischen Richtung her irgendwo hin, wo Capcom gesagt hat, das ist aber nicht Resident Evil, können wir nicht machen. Und so ist Devil May Cry entstanden. Okay. Fantastisches Hack'n'Slay, 3D Hack'n'Slay in einem Gothic-Setting. Der erste Teil, finde ich, ist immer noch der beste. Geil. Finde ich super. Ja, dann, wenn wir eh bei Hack'n'Slay sind, würde ich auf jeden Fall God of War mit reinpacken. Oh ja. Ja, habe ich auch drauf. Strich drunter. Absolut. Eisen also 2. Muss rein. God of War für PlayStation. Ich habe nur die Collection auf der 3. Ja, aber es bin eigentlich gar nicht so ein, bin eigentlich gar nicht so ein Fan von griechischer Mythologie. Aber God of War muss man ja, die ist auch bei God of War, das ist auch egal, Kraut und da geht es halt einfach nur um die gesamte Töten. Mythologie ist in einen Topf geworfen und dann machen die so, wühlen die so ein bisschen in den Topf rum, ziehen irgendwann raus und sagen, ja, das ist jetzt der Gegner, weil, keine Ahnung, der Name klingt cool. Also ganz, ganz viele Sachen sind da total irgendwie durcheinander. Aber ist trotzdem, Spiel ist einfach der Wahnsinn zu der Zeit gut gewesen. Klar, ja, absolut. Ultra brutal. Ja, also, grafisch geil, mega brutal. Die Bosskämpfe. Wahnsinn. Und geht trotzdem super geil von der Hand. Ja, ja, klar. Die Bosskämpfe sind super geil, die Kamerafahrten sind der absolute Hammer. God of War, klar, muss das auf die PlayStation 2 Mini. Absolut. Genau. Dann habe ich meinen nächsten Titel schon rausgehauen. Gut, du hast Devil May Cry rausgehauen. Shadow of the Colossus. Habe ich extra nicht mit auf die Liste genommen, weil es halt gerade eben auch wieder das Remake gab. Eigentlich muss es drauf. Ja, genau. Shadow of the Colossus ist ein absoluter Muss-Titel. Ja, Meilenstein der Videospiel- Geschichte. Entwicklung, Geschichte. Ja, absolut. Unglaublich. Ja. Unglaublich gutes Spiel. Hast du durchgespielt, Jesche? Ja. Ja. Schließt dich unserer Meinung an? Das ist aber auch ein trauriges Spiel, ne? Ja. Aber man fragt sich auch nach dem Sinn, warum mache ich das da jetzt? Ne? Die machen dir ja nichts, diese riesigen Kolosse. Die machen die tun einfach was. Die laufen einfach nur durch die Welt. Die wohnen da. Ja. Die leben da und die geben niemandem auf den Sack. Ja, ja. Nein, die, die bringen niemanden um, so, aber die Götter sagen, ja, wenn du dein Leben retten möchtest, dann musst du halt entscheid dich. Zehn, neun? Zwölf. Zwölf, genau. Zwölf, ja. Ja. Aber drauf muss auf jeden Fall. Ja, klar. Ja, doch, okay. Das sind ja auch einfach Games, die werden ja auch nicht umsonst geremaked. Ja, ja, klar. So. Es gibt Remakes, die sind sinnlos, aber klar, muss das sein eigentlich. Ja. Final Fantasy 10 und 10-2. Klassisches Final Fantasy. 10 ist ein guter Teil. Gab es zwar jetzt auch schon Remakes, wahrscheinlich wird es nicht drauf kommen, wahrscheinlich 12. Na, weiß man nicht. Ja, ich weiß es auch nicht. Ist schwierig bei Final Fantasy. Also wahrscheinlich wird 10 draufkommen, wenn die 1... von vielen Leuten. Wenn die bei der 1 schon 7 draufhauen, werden die wahrscheinlich hier 10 und 10-2 zusammen draufpacken. Oder vielleicht sogar nur 10. Ja, kommt doch. Weil die werden zwei Final Fantasies drauf machen. Ja. Ja, also muss genannt werden für PlayStation 2. Nein, bin ich auch dabei. Ich muss ja auch nicht alle Spiele spielen, die da drauf kann. Aber da hat ein Final Fantasy da drauf gehabt. Ja, logischerweise. Deswegen lasse ich ja auch durchgehen, dass du ein GTA drauf haben willst. Das erschließt sich mir. Ja, ist ja logisch eigentlich, ja. So, absoluter Muss-Titel. Für dich. Wheel of Katamari. Katamari ist eine Serie, die erstens absolut unterrepräsentiert ist, die unfassbar viel Spaß macht, die immer geil ist und... Die Musik ist auch da wieder der absolute Hammer. Wo habe ich Wie heißt denn nochmal der Böse? Da dieser Typ. Da ist keiner böse, das ist der King of Cosmos. Der King of Cosmos, genau. Ach, guck mal, hat er wieder einen Soundtrack? Ja, ja. Hält nicht. Soll ich das mal ein bisschen näher reinhalten? Ja, gerne. Kommt jetzt ein Switch-Teil auch bald, ne? Ja, aber nicht für Europa und Amerika. Kann man das so sehen? Ich hoffe, ja. Nee, nicht für Europa und Australien, sondern nur in Amerika und Japan. Okay. Und hier kommt der digital, nicht als Retail. Achso, ja, aber als Retail. Ja, ja, Retail. Achso, das kann sein. Das kann sein. Das ist quasi ein Remake vom ersten Katamari. Ja. Das erste Katamari Damacy, ist nicht für die europäische PlayStation 2 erschienen, sondern nur We Love Katamari, das ist der zweite Teil. Deswegen habe ich den genommen, weil ich den ersten nicht habe. Ich habe keine umgebaute PlayStation, kann also keine japanischen PlayStation 2 Spiele spielen. Sonst, der erste Katamari Damacy ist nämlich der einzige Teil, der mir fehlt, weil ich ihn nicht spielen kann. Ich hab jetzt mal ganz doofe Fragen, ne? Ja. Was ist ein Katamari? Ich glaube, der Katamari ist dieser komische Klebeball, mit dem du anfängst. Du hast ja, also in Katamari geht es ja darum, meistens geht es ja darum, dass der King of Cosmos irgendeinen Mist gebaut hat und deswegen das Universum zerstört hat, aus irgendeinem Blödsinn. Und dann musst du als der kleine Prinz, muss dann hingehen und mit einem Katamari Dinge aufrollen und dann hast du halt, also der, ne, wie soll man das erklären, für jeden, der das Spiel nicht kennt, du bist eine 3D-Umgebung, du bist eine kleine Figur und du schiebst wie so ein Mistkäfer, schiebst du so einen Ball durch die Gegend, ja, und an dem Ball bleibt alles kleben, was kleiner ist als der Ball. Die haben das hier schon ganz passend hingeschrieben. Rolle hunderte von Objekten, von Pizzen bis zu Pyramiden auf. Du rollst doch am Ende sogar Planeten auf. Ja, oder? Ja, ja, ja, ja. Ja, aber was ist denn hier mit der Spieleanleitung los? Die ist super geil. Die ist ja wie so ein Kinderbuch. Die ist der Hammer, ja. Alles an dem Spiel ist ästhetisch auch mal wieder so unfassbar gut. Mit sehr, sehr schönen Zeichnungen hier von dem Fuchs. Und das sieht ja richtig toll aus, ey. Das ist wirklich sehr, sehr liebevoll gemacht. Und auch das ganze Spiel, alles da dran ist unfassbar liebevoll. Ey Leute. Die Grafik und die Animation ist halt Geschmackssache, ne? Aber das ist so toll. Das macht einfach nur Spaß. Das ist schön, ne? Wie ja, ey, heute machen sie nichts mehr. In die Switch packen sie diese kleine Speicherkarte in die Spiele rein. Das ist schon traurig eigentlich. Postkarte. Ja. Innen ist alles weiß. Ey, was die Leute sich früher für eine Mühe gemacht haben. Und wie toll das. Ja, es gibt da auch... Es gibt Ausnahmen, und zwar nicht nur von Limited Run oder von Signature Edition oder so, wo die denken, gell, das ist schön, dass irgendwie... Auch bei Dead Cells war noch ein kleines Artbook mit drin. Richtig, und bei Moonlighter zum Beispiel ist eine kleine Anleitung dabei. Die sieht so aus, als ob die in eine Vita-Hülle reinpassen würde. So klein ist die. Aber es ist halt richtig gedruckt, schön gemacht, wie so eine oldschoolige Anleitung. Bei Raiden 5 ja auch, da ist ja auch sogar ein kleiner Soundtrack-CD drin und so. Ja, Soundtrack-CDs habe ich auch schon häufig jetzt gehabt. Ich sag das natürlich... Aber Anleitungen sind halt einfach den Aussterben. Ein bisschen polemisch zu sein, natürlich gibt es das auch noch. Aber halt, ich glaube, du hast vollkommen recht. Ja. In Japan ist es aber noch gang und gäbe bei den Switch-Spielen und so. Da sind öfters nochmal Anleitungen mit drin. Ja, die sind da auch mehr hinterher. Ja, ja. Ich kann mich an sowas auch sehr erfreuen. Ja, also das ist jetzt auch kein gespielter Scheiß. Nee, ich mag aber wenn ich hier sowas sehe, dann denke ich, mein Gott, ist das schön. Da haben die sich richtig Mühe gemacht. Ja, da hat sich einer Gedanken gemacht, wie kann ich das schön übermitteln. Und nicht das Ding auf eine Speicherkarte gehauen und nackend in die Hülle und auf Wiedersehen. Ja. Toll, finde ich richtig gut. Sehr schön. Katamari, sehr schön. Must-Play, ist einfach einer meiner Feelgood-Titel. Und Katamari ist nicht leicht. Also es ist jetzt nicht so, dass du spielst und du einfach nur rumrollst. Drin, ne? Genau. Du musst schon aufpassen. Du musst vor allen Dingen hast du oft Zeitlimits und bist dann da irgendwie, du wirst ja auch am Ende bewertet. Ne? Und ich habe noch nie irgendwie ein perfektes Rating von King of Cosmos gehört. Ne? Der sagt am Ende, sagt er immer irgendwie so, was hast du dir denn da zusammengerollt? Und das soll ich jetzt, da soll jetzt ein Stern draus werden, das ist aber ein trauriger Stern. Der macht dich richtig fertig und du denkst immer so, aber ich habe mich voll gegeben. Und dann ist das trotzdem ein Feelgood-Titel für dich, obwohl der Titel fertig macht. Weil die Musik und einfach so die Tatsache, diese ganzen Gegenstände aufzurollen, das ist so lustig und so schön. Ich habe alle Katamari-Teile mit meiner Frau zusammen durchgespielt, das kannst du immer machen. Katamari, geil. Gut. Cool. Contra Shattered Soldier. Habe ich mit draufgenommen. Großer Contra-Fan. Ich auch. Und das ist ja ein Contra, was so eine 3D-Optik hat, aber es ist trotzdem ein 2D-Spiel. Ein 2D-Spiel. Also es ist nicht so 2,5D, ne? Naja, es ist also nicht irgendwie, dass du nach vorne, nach hinten und in die Tiefe dich bewegen kannst, sondern wirklich nur 2D und mit Springen. Hm. Ja, und ich mag Contra. Run Gun finde ich cool, auch auf PlayStation 2 oder zu PlayStation 2 Zeiten noch. Kein teurer Titel, aber mag ich sehr, sehr gerne. Brett schwer. Ja. So schwer, dass du teilweise wirklich einmal sterben musst, um irgendwie so ein bisschen die ganzen Patterns der Gegner rauszufinden. Aber so ist Contra eben. Klar. Auch zu zweit spielbar, wenn ich mich da jetzt nicht brutal vertue. Das weiß ich nicht. Und geschnitten in Europa? Oder? Keine Ahnung. Nee, also die nicht geschnitten, NES-Teile aber NES-Teile sind so, verändert Roboter, auf, ne? Auf Pro Protector mit Robotern. Okay, danach kamen die Contra-Teile auch als Contra nach Deutschland. Weil da schon die Indizierungs- und Wertungskriterien ein bisschen lockerer waren. Ne? Also, tolles Run-Gun, habe ich Bock. Ja. Cool. Geil. Nie gespielt, obwohl ich großer Contra-Fan bin. Also ist das ist glaube ich teurer, ne? Bisschen? Es ist ein bisschen teurer, ich habe es sehr günstig wieder einmal vom Fabian geschossen. Ich habe einen 10er bezahlt. Geil. Und ich habe irgendwie ein halbes Jahr darauf gewartet, weil es war da und dann hat es irgendwie zum Polieren gegeben und es kam nicht zurück. Und dann kam es aber von irgendeinem Typ zurück. Und der hat früher halt immer Spiele zu so einem Typen, der die halt so abschleift und poliert hat. Kann man auf Börsen, hat man das auch schon mal gesehen. Ja, hatten die ab und zu, ja. Und jetzt sieht's aus wie geleckt. Geil. Für einen 10er kann man nicht meckern. Sehr gut. Ja. Ich klaue mir deinen Titel. Ah. Odin's 4. Ja. Kennst du? Hast du drauf? Hab ich nicht drauf. Habe ich mir aber vor wenigen Monaten gekauft. Im GameStop für die PlayStation 2. Für 14 Euro. Oh, gut, cool. Im Regal. Sehr schön. Bisschen sun-faded vorne. Ist das nicht der Vorgänger von Dragon's Crown? Ja, genau. Ja, ja, also Vorgänger ist aber in derselben Firma. Genau. VanillaWare. Genau. Einer meiner Lieblingsspiele-Entwickler. Ja. die einfach auch eine unfassbar gute Ästhetik haben. Die Wahnsinn, haben einfach Art-Designer, ne? Unglaublich. Obwohl bei Dragon's Crown ist das schon... Nach, ne? Ja, Dragon's Crown, es die Amazone da und so. Ja, Amazone ist so hammer mit den Oberschenkeln. Super übertrieben gezeichnet, ja. Ne? Aber ist, auch der Zwerg, ey, der ist einfach so ein kleines, der ist aus dem Bierfass, ey. Ja, ist ein Ball, genau, ja. Das ist auch im Grunde ein Hack and Slay oder ein Dungeon Crawler, ja. Aber halt 2D. Auch da bewegst du dich nicht in die Tiefe, ne? Nee. Dragon's Crown, ja. Aber Olden Sphere ist eher so ein Side-Scroll-Action-RPG. Genau. Mit so ein bisschen mit Magie und Aufleveln auch und so Aufleveln, weiter. Aufleveln, verschiedene richtig toll. Geschichtsstränge, die du da spielst. Du spielst verschiedene Charaktere, die dann nachher alle irgendwie wieder zusammenfinden und so. Wahnsinn. Remake für die PlayStation 4 gespielt. Ja, und für die Vita gespielt. Ja. Schön. Hast du beide, ja? Ja. Oh. Cool, ja. Super Spiel, also muss auf jeden Fall drauf. Habe ich letztens mitgenommen, ja. Ja, ist echt wahr. Zusammen mit Capcom Classics für PlayStation 2. Cool. Auch gut. Wir haben noch ein paar PlayStation 2 Spiele rumliegen gehabt. Ja, fünf Mal im Markt haben die da. Was falsch machen mit den Classics. Oh, weißt du, sind halt irgendwie nur Shoot'em-ups bei Capcom Classics und Street Fighter drauf und das sah ich dann und ich wusste das, weil der Dennis mir das schon mehrmals wärmstens ans Herz gelegt hat. Und dann habe ich gesagt, komm, jetzt nimmst du es mit. Bis auf Grim Grimoire, was ich so ein bisschen cool finde, sehr, sehr so komisch irgendwie. Du eigentlich bräuchte man dafür eine Maus. Grim Grimoire ist so ein bisschen wie bei, wie ist der, mit Eddie Ricks, der Teil für PlayStation 3, der ist Action-Adventure. Brutal Legend. Brutal Legend, wo dann einfach der Real-Time-Strategy-Part so draufgesetzt wurde. So, alles war geil im Spiel. Ich hab nachgedacht. Ich kam nicht auf den Titel. Warte. Ja, nee, weil er gerade Real-Time-Strategy, ist mir so auf den Sack gegangen an dem Spiel. Ja, ach alles so. War geil im Spiel, außer der aufgehört, so. Und ja, ich auch. Grim, nee, ich hab's trotzdem das durchgezogen. Teil, ich fand's super geil. Ne? Dieser Strategie-Teil, da hab ich gedacht, boah, ich dachte einfach, geil, Lemmy und wie sie alle heißen, Ozzy Osbourne, Gitarrenäxte, ja, Metal. Mega geiler Metal-Soundtrack, mega. Ey, da müsst ihr nochmal durchspielen. Ja, ich weiß. Ich hab, das hatten wir schon mal, glaube ich, in irgendeinem Podcast. Nur Mio, Mio, Mato trinken. PS3, Top 10. Da hab ich ja auch mit dabei, ja. Genau. Naja, auf jeden Fall ist Grim Grimoire ein bisschen so wie der RTS-Teil in der Spielreihe, weil der halt auch so super komisch kompliziert ist und du musst, wie du schon sagst, eigentlich brauchst du dafür eine Maus. Ja, weil du halt Einheiten Sachen anklicken musst und das hinschicken musst auf den Screen. Genau. So, wie nervig ist denn auch Real-Time Strategy mit einem Controller? Ja. Funktioniert nicht gut. Nee. So Warcraft 2 für die PlayStation 1 war auch richtig. Ey. Ich hab's voll lange versucht zu spielen, aber man schafft's einfach nicht. Na. Auf jeden Fall Olden Sphere richtig, richtig gut. Ja. Ich habe mir die japanische Version in Japan mal im April gekauft, einfach nur fürs Artwork. Cool. Hat irgendwie 700 Yen gekostet. Ja, nicht mal ein Euro oder so. Cool. Ich kaufe mir auch gerne SNES-Spiele, japanische. Mit 7 Euro. 7 Euro, genau. Ja. Habe ich auch ein paar. Die sind vom Artwork oft einfach toll. Ja, einfach schöner. So, ne? Die japanische Spiele haben die schönsten Cover-Artworks. Immer, immer. Und die amerikanischen haben echt immer die hässlichsten. Ja. Onimusha Warlords. Oh, ja. Der erste Teil von Onimusha gibt jetzt ein digitales, nicht Remake, aber ein Remaster. Eigentlich ist es nur ein Port. Eigentlich ist es nur ein HD-Port für die PS4 als Download. Und ich glaube, in Japan kommt auch noch Physical raus. Oder in Amerika sogar. In Europa wieder nicht. Aber Onimusha ist auch wieder feudales Japan. Du spielst irgendwie so einen Samurai-Typen und da geht es um so Seelen, die du sammeln musst. Mhm. Die kannst du in deine Schwerter und Waffen, die du findest, investieren. Ja. Und dann wirst du halt stärker und da geht's irgendwie, ich weiß gar nicht mehr genau, worum es geht, ehrlich gesagt, was du da machen musst. Du sammelst halt ab und zu mal so Schriftrollen ein, erfährst ein bisschen Story. Mhm. Hat so wie bei Resident Evil vorgerenderte Hintergründe, also nicht scrollend, sondern vorgerendert und dadurch sehr, sehr schön. Und ist eigentlich wie ein feudal japanisches Resident Evil. Mhm. Geil. Schwer. Bock schwer. Aber ich habe es sofort gekauft, als rauskam und am selben Tag noch durchgespielt. Ja, hab mich nicht losgelassen. Das habe ich bisher nur mit einem Titel geschafft. Aber kann es ja nicht so schwer sein. Hast du mir schon mal gesagt. Ja. PSP, God of War, Chains of Olympus. Stimmt. Abends gekauft, einfach ins Bett gelegt mit der PSP und bis morgens um 5 durchgespielt. Das erinnert mich ja jetzt sehr stark an Nioh dann, ne? Ja, so ist das so, also nicht so schwer, also anders. Ja, anders. Du hast nicht so nicht diesen unfair, also unfair ist er ja auch nicht, aber du hast auch nicht diese große Mengen von Gegnern oder so. Du hast halt hast du bei Nioh ja auch nicht. Nein, ist okay. Da hast du mal 2-3 und dann kommst du schon in Bedrängnis, weil die ultra, das ist ja so ein Dark Souls, so ultra schwer. Aber so ist das nicht. Du hast Gegner, die schwer sind, aber nicht so, dass die dich mit einem Schlag töten oder so. Aber das Setting ist ja ähnlich vor deinem Japan, Magie. Du bist doch wirklich cool. Zirkst gut. Ja. Triggert auch direkt wieder alles bei mir. Geil. Ja, finde ich super. So japanische Mythologie und dann Samurai und so. Ja. Finde ich super. Sieht gut aus. Ist wunderschön. Also schön gealtert. Ganz toll. Ist gut gealtert. Ja. Cool. Ist halt wirklich schwer, muss ich sagen. Ich habe es vor allen Dingen leicht in Erinnerung. Ich habe irgendwann letztens nochmal angefangen. Ich habe gedacht, meine Güte. Capcom wieder, ne? Capcom, ja. Ja, die sind solide. Immer ja, gute super. Spiele. Cool. Früher. Auf ja. jeden Fall. Finde ich gut. Jo. Ich habe noch eine schlaue Liste. Ja, eins, zwei. Ich habe noch einige. Aber ich habe noch zwei. Vielleicht kommen wir langsam zu Ende. Wir haben irgendwie schon fast 2,5 Stunden Podcast jetzt hier gestartet. Ich beeile mich einfach. Ich mache jetzt mal zwei zusammen direkt, damit ich dann abfrühstücken kann. Ich sage einmal Tekken 5, damit man Tekken drauf hat. Tekken 5 ist okay, ist nicht so gut wie Tekken 3, aber es ist... Warum nicht Tekken Tag Tournament? Ich mag ja dieses Tag Tournament System nicht. Tag Tournament ist auch ein bestimmt ein gutes Spiel, aber ich mag dieses Zwei-Spieler-Ding halt nicht. Okay, na gut. Und Street Fighter 3 Third Strike gibt es ja auch in der ein oder anderen Auflage in Sammel-Collections für die PlayStation 2. Ich weiß nicht, gehört das da drauf? Ist das so? Bist du dir sicher? Ja, ich bin mir da relativ sicher. Weil ich dachte, das gäbe es nur in der Anniversary Collection, die es nur für die Xbox gab. Ist das so? Ich dachte, ich hätte das für eine Collection gefunden. Vielleicht vertue ich mich auch. Ja, wie auch immer. Also Third Strike ist meiner Meinung nach immer noch der allerbeste. Also Street Fighter 3 Third Strike ist der beste Street Fighter Teil ever made. Und darüber lässt sich streiten durchaus, da müssen wir mal einen eigenen Podcast machen, einen eigenen Street Fighter Podcast. Mir gefällt von Alpha... Haben wir ja eigentlich schon gemacht, die erste Folge Pixel von, Plastic. Von Alpha 3 gefällt mir einfach die Kämpferauswahl besser. Alpha 3? Alpha 3? Ja, haben wir doch gesagt, oder? Hast du nicht Third Strike gesagt? Ja, genau. Und ich hatte doch gerade Street Fighter Alpha 3 für die PlayStation 1. Ach so, ja, ja, ach so, ich sage, mir gefällt da die Kämpferauswahl besser als bei Third Strike. Verstehe ich. Weil bei Third Strike ja eigentlich nur Ken, Ryu und Chun-Li die Klassiker sind. Da fehlen viele für mich. Da fehlen viele Klassiker. Macht aber nichts aus, weil die neuen Charaktere das sehr wettmachen, weil die alle gut sind. Ja, aber ein Street Fighter gehört auch mit drauf. Okay. Gut. Tony Hawk Pro Skater 3? Finde ich nicht nötig. Ne? Ich mag nur 1 und 2. Echt? Ja, dabei danach bin ich so... Erster Teil, wo man selber Skateparks bauen konnte. Brauche ich nicht. Der Teil, wo man richtig verrückte Kombos machen konnte. Okay, von der Rampe runter, in den Manual weitergefahren, gegrindet runter, in die nächste Rampe gesprungen. Echt? Also da waren irgendwann so 10 Millionen Kombos und so Scheiß drin. Okay, das ist cool. Und einfach auch geile Mucke wieder und so. Bin ich bei Dennis, Teil 1 und 2. Ja, natürlich haben die geile Mucke. Brauche ich nicht. Das ist aber noch ein Teil, der, sag ich mal, so realistisch war, also wie realistisch Tony Hawk halt war. Danach ging er irgendwann mit Teil 4 und 5 und so. Dann wurde es ja richtig absurd, da bist du auch weiß ich wohin geflogen. Aber da war für mich auch die Zeit vorbei. Also die Zeit, wo ich eine PlayStation 2 hatte, Skate-Zeit, ne? War für mich keine Skate-Zeit mehr. Nee. Okay. Das stimmt. War ich raus. Da war Skaten irgendwie uncool geworden. Gut. Dann hätte ich nur noch einen. Dann sage ich auch nochmal einen. Ja. Mal wieder Horror. Ja. Sehr. Mach die Augen zu, Bucky. Mach die Augen zu. Haunting Ground. Ja. Hört sich schon fies an, ey. Du wachst als junges Mädchen nur in einem Nachthemd irgendwie in einem Eisenkäfig in irgendeinem widerlichen Keller auf, weiß überhaupt nicht, wie dir geschieht und wie du da hingekommen bist, kannst dich aus dem Käfig irgendwie befreien und läufst dann durch das gigantische schlossartige Anwesen, aus deren Keller du dann quasi entflohen bist und findest so nach und nach raus, was da abgeht. Und irgend so ein reicher oder, weiß nicht, adliger, schnöseliger, psychopathischer Haiopai hat dich entführt und da irgendwie in den Keller gesteckt. Dann hat der noch, und der will dir eigentlich so erstmal nichts Böses. Der kommt jetzt nicht hinter dir her und will dich irgendwie, keine Ahnung, misshandeln oder zerstückeln oder so. Sondern der fängt halt so an wie, ja, und schön, dass du da bist. Und ich weiß nicht, ob der dich irgendwie mit seiner Tochter oder Frau verwechselt. Du hast keine Ahnung, was da abgeht. Tatsache ist, der hat irgendwie so ein Igor bei sich. Das ist so ein großer, weiß nicht, 2 Meter großer, golemartig aussehender, tumpiger, ja, so Typ, der halt für den arbeitet oder was, irgend so ein Handlanger. Und der ist so ein bisschen unaufhaltsam, sag ich mal. Wenn er dich sieht, dann rastet der aus. Der ist so ein bisschen so King Kong-mäßig so. Ne? Der will die kleine Frau in die Hand nehmen und mit ihr spielen, weißt du? Und deswegen, vor ihm musst du ab und zu mal flüchten. Und da kommt in diesem Spiel zum ersten Mal diese Versteck- und Fluchtmechanik irgendwie zum Vorschein, was heutzutage total gang und gäbe bei Outlast oder The Evil Within oder diesen ganzen anderen komischen Soma, diesen Horrorspielen heutzutage irgendwie drin, die halt so wirklich gängig geworden sind. die ich überhaupt nicht leiden kann, weil wenn du das Muster nicht aus, oder wenn das Muster gerade nicht irgendwie so funktioniert, dass es dir in die Karten spielt, musst du mitunter irgendwie minutenlang warten, bis der Gegner wieder abgezogen ist und du aus deinem Versteck raus kannst. Das ist hier nicht so. Das ist dort viel besser gelöst. Außerdem, du hast halt keine Waffen, weil du bist halt, weiß nicht, du findest direkt ganz am Anfang, kommst halt in so einen Raum, dann hörst du seine Stimme und er sagt, hier, ich hab dir, oder nee, er kommt, glaube ich, rein. Dann sagt er irgendwie, hier, ich hab dir ein Kleid hingelegt, zieh es mal an, dann kriegst du halt so ein Kleid irgendwie und bist dann da so seine Prinzessin oder was. Ist total creepy! Und ja, aber du musst halt von diesem Typ irgendwie immer weg und musst dann, eigentlich willst du ja nur flüchten, dann musst du da raus hin. Im Keller, wo du eingesperrt warst, da ist auch ein Hund drin eingesperrt gewesen. Ich glaube, es war im Keller. Oder irgendwie, den findest du nach einer Minute oder was, irgendwie ein paar Minuten im Garten. Du schaust die ganze Zeit gucken. Ich habe jetzt schon keinen Bock dazu spielen. Das ist ja nicht. Oh, krass. Fantastisches Spiel. Okay, aber da war auch ein Hund und. Du findest einen Hund und dann? Was, der bärtige, kantige Pumper, ein ehemaliger Hardcore und tätowiert und kann aber mit Horror. Also den Pumper nehmen wir gerade mal raus. Ja, gerade da in der Kamera. Ja, nur mal GTA 3 gepumpt. Die Zeiten, ja, stimmt. Da kommt man pumpen. Die Zeiten sind lange, lange, lange, lange, lange. Aber schon Horror nicht mehr ist da. Nicht so deins. Also du guckst doch auch Horrorfilme. Aber wir haben ja schon über Horrorfilme gesprochen. Also für mich müssen die vorhersehbar sein. Für mich muss es splatterig sein. Und diese ganze psychologischen ist hier zu viel. Horrorgeschichten, die sind mir viel zu viel. Okay. Viel zu viel. Ja, kann ja. Ja, aber es ist bestimmt ein super Game. So. Also es ist halt cool, vor allen Dingen, weil es was anderes war. Diese Mechanik, dass du einfach keine Waffen hast. Normalerweise irgendwann bist du halt total überladener Waffenvollkiller irgendwie und kannst gegen alle Horden von Monstern irgendwie anstinken und dann hast du auch keine Angst mehr. Aber wenn du keine Waffen hast, dann hast du halt Schiss vor jedem Furz. Ich gucke ja gerade immer Richtung Alan Wake und so, da sind ja alles so. Ja. So ja. Nein, genau. Also wenn du. Ja. Ich habe kein Problem damit. Da hast du ja Waffen. Bei Doom irgendwie schwer bewaffnet, so ein Monsterviech den Schädel wegzuschießen, so und auch 100 Stück davon. Aber wenn es so in diese Angstrichtung geht und dieses Verstecken und so ganz üble Jumpscares und so, dann wird es schwierig bei mir. Kann ich vollkommen nachvollziehen. Aber das ist toll. Und worauf ich nochmal hinaus wollte, du hast so einen Hunde-Companion bei Haunting Ground. Und ich weiß noch nicht mal, aber relativ am Anfang, ich glaube, du befreist den aus so einer Falle oder was, oder aus so einem Käfig oder so. Und seitdem ist er dann bekommt er dann wird er dein Freund. Und dann bestreitest du da irgendwie das Spiel mit dem und so weiter. Ich habe es nicht durchgespielt, muss ich ehrlich zugeben, aber soweit ich kam, fand ich es halt fantastisch und es ist wirklich sehr, sehr schön. Ja, Capcom auch mal wieder. Und der sagt schon. Renn um dein Leben. Angst in einer neuen Dimension. Das ist doch so ein total generischer Spruch, ey. Aber scheint ja zu stimmen. Ja. Also es ist wirklich, ich habe mir echt in die Hosen gemacht damals mit dem Kumpel. Und wir waren irgendwie, was weiß ich, Mitte 20. Aber da sind auch so Spiele, ach, wenn krass, das Einzelspieler-Spiele sind, die kannst du zu zweit spielen. Also das macht ja Bock, das zu spielen. Genau. Das macht aber auch Bock, daneben zu sitzen. Und sich gemeinsam zu gruseln. Ja? Ja. Und dann tauschst du mal einen Controller aus. So, nee, ich will eigentlich gerade nicht. Nee, scheiße. Okay, ja, genau. Okay. Ja, guck mal, spüre Fionas Angst. Ein neues revolutionäres System überträgt Fionas Angst auf dich. Wird sie ängstlich, verändert sich ihre Sicht und Fiona beginnt zu stolpern. Kannst du die Kontrolle trotzdem behalten? Stimmt, krass. So ist das. Also genau, musst du wahrscheinlich so flüchten, dass die nicht so viel Angst hat, um dann halt besser durchs Level zu kommen. Ne? Ja, und du hast halt dann auch, du kannst so Fallen legen, irgendwie so Rauchbomben oder kannst mal irgendwie so eine, weiß nicht, irgendwie so wie so Krähenfüße oder so, dass der große Kollege, der Igor, da dich irgendwie langsam ausrutscht. Achso, ja genau, hier, erforsche das Schloss und finde alle Geheimnisse heraus, benutze die Labore, um neue Waffen gegen deine Peiniger zu entwickeln. Ja gut, ist natürlich auch viel richtig gemacht. So, ne? Cool, auf jeden Fall. Kleines Mädchen, schon krass an, Schloss, Geheimnisse und so. Das ist natürlich Gespenster oder was weiß ich. Ist halt nicht vorhersehbar, ist kein Teenie-Slasher. Ne? Ja. Genau. Ja, cool. Dann biete ich dir doch ein Racing-Game an. Wild Wild Racing. Okay. Offroad 4x4, Buggies, freischaltbare Sachen. Ist Buggy Sachen. Das Spiel oder was? Ist Buggy? Nein, nicht Buggy, der... Hi! Hallo. Hallo. 4x4 Racing-Spiel, macht Spaß. Ja, viel zum Freischalten, auch wieder ein Zweispieler für dich und für mich. Ja, super. Ja. Sieht gut. Kann man jetzt nicht viel zu sagen, aber ist echt ein cooles Spiel. Sieht grafisch auch wieder cool aus. Ja, schön. Schöne Offroad-Strecken, bisschen mit Wetterwechsel und so. Kannst dir verschiedene Karren freischalten. Ja, sieht gut aus. Ja. Rage? Von Rage, ja. Nie was von gehört. Sieht gut aus. Ja, macht Laune. Also Buggy-Spiele finde ich irgendwie eh mal. Ja, da bist du auch schnell. Buggy-mäßig. Das ist halt so Arcade-Racer. Genau, bist du Arcade-mäßig irgendwie, bist du da unterwegs. Ja. Ich habe noch einen Titel. Einen einzigen. Okay. Bitte. Kein Horror, aber so ein bisschen urige Atmosphäre hat das schon. Second Sight. Ich habe nie gehört. Nee, echt nicht? Nee. Hat eigentlich ziemlich viel Wirbel irgendwie aufgeschlagen. Second Sight und Moment mal, wie heißt denn das nochmal? PsyOps. PsyOps? Habe ich noch nie gehört. The Mind Gate Experience oder so ähnlich. Genau, die beiden Spiele kamen für die PlayStation 2 raus und ich glaube für die Xbox. Und da geht es um so Telepathie und so weiter. Das heißt, er kommt, glaube ich, aus einer Anstalt und mit ihm haben sie irgendwelche Experimente gemacht und seitdem hat er so telepathische Fähigkeiten. Ne? Mhm. Man kann dann irgendwie Telekinese, Telepathie. Zeitschläge. Genau, irgendwie so. Projektionen erzeugen. Ja. Ja. Hat also verschiedene so telekinetische Kräfte und so Gehirn, was weiß ich, also irgendwelche, mit seinem Kopf, mit seinen Gedanken, kann er quasi also Aktionen ausführen, ohne irgendwas anzufassen. Grafisch gut, Story soll der absolute Wahnsinn sein. Ich habe es leider noch nicht durchgespielt. Ist sogar auch ein kurzer Titel, ich glaube so 6 Stunden, 6, 7 Stunden. Okay. Und soll wirklich fantastisch sein und von der Spielmechanik her mit diesen telekinetischen Fähigkeiten auch sehr, sehr cool, weil du kannst halt auch einfach, wenn du irgendwie einen da im Labor, du brichst da aus, wenn du im Labor da einen siehst, was hast du gefunden? Ich habe einen Kassenbon gefunden. Und? Was steht da? Beim Mediamarkt in Duisburg am 26.01.2006 um 14.22 Uhr für 5 Euro. Ah, guck mal an. Habe ich nicht liegen lassen können. Für 5 Euro. Auf jeden Fall nicht. Steht da noch cool. Ein anderes drauf? Habe ich noch mehrere Spiele gekauft? Nee, nur das. Nur ja, eigentlich muss man die Kassenbons aufheben. Ich halte die alle auf. Ja. Ich tue die immer, wie jetzt hier, ich tue die ins Spiel rein und dann sehe ich immer, ach guck mal, damals habe ich das da und da gekauft. Witzig. Ich finde das gut. Ja, cool. Ist außerdem ein Beweis bei so Retro-Spielen, dass es keine Repro ist. Ja, stimmt. Das ist Second Sight. Cool. Second Sight. Und damit ist meine Liste abgeschlossen. Meine auch. Wir haben so viel, ey, Alter, so, da passt überhaupt nirgendwo drauf. Deine nicht? Nein, meine nicht. Ich sollte ja 20 Titel machen und dann habe ich gemacht. Jetzt hau nochmal 10 raus. Ja, am Stück. Crash Bandicoot habe ich nur noch einmal. Wrath of Cortex. Ist ja. Gut. Der PlayStation 2 Teil, der ist sehr gut. Dann habe ich Spyro Enter the Dragonfly, habe ich überlegt. Kann man das machen? Muss man das machen? Dann auch da habe ich wieder ein Shoot'em Up mehr drauf gewünscht. Gradius 5 vielleicht. Ja. Ansonsten habe ich noch Sportspiele. Ich hätte gerne drauf NBA Street Volume 2. Macht richtig Bock. NBA Street war immer gut, ja. Ich habe drauf Outlaw Tennis. Ist ja eine Empfehlung von dir. Mega. Die du mir mal gegeben hast. Die Outlaw-Reihe. Das macht die Konsole dann einfach zu einer Konsole, wo man einfach schön auch mal zu zweit gegeneinander eine Runde spielen kann. Outlaw Tennis ist auch nicht ganz so schwer mit anzufangen und macht einfach Laune. Dann kannst du eigentlich, wenn du aber schon mal dabei bist, kannst du direkt auch noch ein Outlaw Golf und ein Outlaw Volleyball mitnehmen. Alle super. Outlaw Tennis ist schon cool. Ja, das Tennisspiel ist super gut. Ich hätte sogar noch ein Shoot'em Up. Steel Dragon X. Ja. Auch ganz cool. Oder den. Also ja, gerne ein Shoot'em Up. Shoot'em Up, ja. Ja. Genau. Ich habe dann noch ein Spiel, was ich schon ein bisschen länger spielen will. The Warriors. Oh ja. Das war auch irgendwie von den Kritikern irgendwie hochgelobt. Basiert auf diesem Film, ist aber auch ein ziemlicher Underdog. Auch so ein 70er-Jahre-Film irgendwie. Genau, ne? von dieser Gang, ne? The Warriors, ja. Die dann plötzlich gejagt wird von allen anderen Gangs dieser Stadt. Auch eine ziemlich coole 70er-Jahre-Ästhetik. Ja, so ein bisschen Exploitation oder so, ne? Ja, genau, da hätte ich Bock drauf. Noch, was habe ich denn noch? Und ich hätte gerne drauf FIFA 14. Wie konnte ich es vergessen? Mein Lieblingsspiel. Tatsächlich ist FIFA 14 noch für die PlayStation 2 produziert worden, aber für die Wii glaube ich nicht. So. Scheuert eigentlich, ne? Ja, also FIFA 14 ist halt ein FIFA und das ist das aktuellste FIFA, was du für die PlayStation 2 bekommen kannst. Und auch da denke ich, er packt es mit drauf, mal eine Runde FIFA daddeln. Geht immer. Ja, klar, natürlich. Ja. Ich muss jetzt nicht mit tausende Kumpels, von... Wenn du dann ein bisschen Fußball, klar. Ich muss jetzt nicht irgendwie hunderte von Euro in diese komische, wie heißt das? FIFA Ultimate Team. Ultimate Team ja. Mist da stecken. Aber eine gepflegte Runde FIFA daddeln mal zwischendurch, ohne dass jetzt immer, ja. Irgendeiner ein Experte ist, finde ich, macht schon Bock. Und ich glaube, damit ist meine Liste auch zu Ende. Ja, ist sie. Okay. Ich klappe mein Eulenbuch zu. Puh. Ja, also an alle, die sich das jetzt hier irgendwie 2,5 Stunden reingezogen haben oder angehört haben, Respekt. Das war schon wir haben einfach nur random irgendwie Spiele aufgezählt, die wir gut finden und die wir in Classic-Konsolen gerne drin haben wollten. Aber es ist einfach, ich finde, das ist ein valides Thema. Ne? Also voll. PlayStation 1 war einfach jetzt gerade aktuell, weil es halt gerade rausgekommen ist. Aber wirklich, Sony, bitte einmal alle Spiele, die wir heute aufgelistet haben, lizenzieren und dann kann euch nicht viel, kann nicht viel schief gehen. Wenn wir 30% von den Spielen da drin haben, wäre das schon gut, ja, die jetzt genannt wurden. Weil das tut ja oft solchen Sachen auch gut. Ich denke, ganz oft hätte man mal ein bisschen mehr auf die Spielerschaft gehört. Ja. So, ne? Ich meine, ich sag's jetzt wieder, ich spiele ja einfach sehr viel Street Fighter 5 in letzter Zeit und da wird halt teilweise auch auf die Spielerschaft gehört, wenn es ans Thema Buffs und Nerfs geht. Ja. So, denn das sind die Leute, die zocken. So. Also, wenn er jemand hört, der irgendwie mit Kampfspielen nichts zu tun hat online oder mit so kompetitiven Spielen, so Buffs und Nerfs. Ja. Was? Okay, wow. Nein, aber darum geht es ja einfach. Also ja, ich denke, dass sowohl Nintendo, aber jetzt im Speziellen natürlich Sony mit der PlayStation 1 viele Fehler hätte vermeiden können, wenn man die Spielerschaft vorher gefragt hätte, ey Leute, worauf habt ihr Bock? So, weil egal wen du fragst, egal wo du das gepostet siehst, die PlayStation 1 Classic Mini, da ist keiner uneingeschränkt begeistert. Nee. Keiner findet die Titelauswahl gut. Nee, und vor allem der, also so viel Kontroverse hat keine von den Nintendo Mini-Konsolen. Mein Bruder hat gesagt, oh guck mal, Final Fantasy, ja, dafür lohnt sich das ja schon. Ja, aber das war auch alles für ihn. So. Ja, aber dafür lohnt es ja nicht. Da kaufe ich mir eine PlayStation 1 für 10 Euro und Final Fantasy für 10 Euro. Aber ja, das meine ich halt nicht ganz. So, ne, jeder hat so, du hast recht. Wenn du zwei, drei Spiele magst, davon, also bist du auf jeden Fall unter 99 von 20 Euro. Ja, ja. Das ist schon schwach. Ja. So. Ja. Ne? Ich habe auch einen Bekannten, der hat sich das gekauft für Metal Gear Solid und für Final Fantasy 7. Hat er beides noch nicht gespielt. Reicht ihm aus, dann ist er erstmal glücklich damit und er mag einfach das Konzept der kleinen Minikonsole so, ne, mit vielen Spielen drauf. Aber ja, ich weiß nicht. Ich würde mir ich bin ja von uns dreien der Einzige, der sich die tatsächlich gekauft hat, der doof genug war, kann man vielleicht sagen. Oder der einfach im Sammlerwahn war. Ich meine, jeder hat sich auch schon mal was gekauft im Sammlermodus, was wahrscheinlich nicht so der Hit ist. Ja. Ich würde mir die heute, sorry Sony, so wie ihr die rausgebracht habt, nicht mehr kaufen. Sag mal, wenn ich die bei Amazon bewerten müsste, kriege ich damit viel, viel Liebe. Und weil Tekken 3 drauf ist, 2 Sterne. So, Punkt. Guckt, was er damit macht. Schade. Sorry. Aber das ist ja auch nur unsere Meinung. Wir sind ja trotzdem PlayStation-Fans und wir stecken ja trotzdem viel Geld in eure Company. Also, ne? Viel Geld bei Sony gelassen, ne? Ja, also ich weiß nicht, ob ich glaube, ich habe jetzt nicht wenig Sony-Titel. Die machen das schon richtig. Außer so, lass uns zum PlayStation Schluss Classic Mini. Wir kommen jetzt zum Schluss. Wir haben fast 3 Stunden über PlayStation 1 und 2 geredet. Aber das ist ja auch schön. Und das sind ja auch Konsolen, mit denen wir sehr viel Zeit und Liebe verbinden. Und es hat mir Spaß gemacht, eure Titel zu besprechen oder mit euch über die Titel zu sprechen und zu sehen, wo liegen da unsere Überschneidungen, was finden wir gut. Es hat mir Spaß gemacht, nochmal zu rekapitulieren, welche Titel es früher gab, die ich vielleicht so in den letzten Jahren so ein bisschen vergessen habe, wo ich vielleicht mal wieder Bock drauf hätte, da reinzugucken. Viele tolle Sachen dabei. Falls ihr Lust habt, mehr Zockhart und Pixel und Plastik zu hören oder zu sehen, dann schaut doch mal bei iTunes vorbei, schreibt uns eine nette Bewertung mit 5 Sternen, das wäre ganz fantastisch. Schreibt uns hier bei YouTube oder bei Instagram oder auf unserem Blog in die Kommentare oder bei Facebook, was ihr gerne als nächstes besprochen haben möchtet, wie euch diese Folge hier gefallen hat und in welchen Kostümen wir in der nächsten Folge auftreten sollen. Auch bitte. Das hat er gesagt, ne? Was ist los? Bist du da eigentlich mit einverstanden gewesen? Das ist ja Karneval wahrscheinlich die nächste Folge. Ja, pass auf, wir fixen die Leute jetzt irgendwie ein bisschen an und wenn die das richtig geil finden, dann kommt die Paywall und dann packen wir aber die richtig geilen Kostüme aus. Ja. Von daher würde ich sagen, danke fürs Zuhören und Zuschauen. Und ich hoffe, ihr stimmt mit mir ein, wenn ich sage, zock on, zock hart.